Jetzt. Chefs, aber auch namensrechtlich auch der Bezirksbauernkammer am Städtenbund, auch so wie das mitbeworben hat, das hat ja dieser Vortrag in Biederbach im Herbst stattgefunden und war sehr gut besucht. Und wir haben uns im Rahmen dieses Projektes, das wir voriges Jahr gestartet haben, Wiesenkraft, überlegt, ja, welche Themen kann man vielleicht behandeln. Und da sind wir im Frühjahr, also voriges Jahr im Herbst, die Idee gekommen, dass wir diesen Vortrag auch in diesem Zusammenhang bringen könnten. Der Referent, der Herr Norbert Ecker aus Österreich, wird sich aber dann selber vorstellen, möchte aber trotzdem jetzt sehr herzlich begrüßen. Ja, wir haben, wird wahrscheinlich die Diskussion vielleicht im Nachhinein dann sinnvoll sein. Ich möchte jetzt vielleicht nur ganz kurz darauf hinweisen, ich will es jetzt nicht irgendwie arbeiten, dass euch auch bitte bewusst ist, wir haben seit 2 Jahren, und das passt sicher daher, ein Aktionsprogramm Nitratrichtlinie neu. Das heißt, im Frühjahr sind die Zeiten ein bisschen anders geworden. Wir haben jetzt ab dieser Woche die Möglichkeit grundsätzlich, dass man auf der Wintergerst nach dem Rapschel wieder düngen, vorausgesetzt keine Schneedecke. Die 15 Meter gelten nicht mehr, es darf eben der überwiegende Teil von den Feldstücken nicht mit Schnee bedeckt sein und oben muss die Vorhaber sein und so weiter und die Vorhaben dürfen nicht sein. Und wir müssen mit der Düngung auf Grünland und auf Wechselwiesen warten bis Ende Februar. Da geht es erst wirklich dann mit 1. März dann los. Das war nämlich früher schon der 15. Februar, da müssen wir jetzt ein bisschen länger warten. Ich habe, weil es aktuell ist, sind sicher viele Betriebe, die mit Ackerbau beschäftigt sind, den Feldbauratgeber, der jetzt wieder neu aufgelegt worden ist für den Frühjahrsanbau, mit, wie wir ihn dann vielleicht dort hinten auf dem Tisch, wo wir hineingehen kassiert haben, die Schachtel hinstellen, wer zum Schluss daheim gehen, was mitnehmen will, sind da ein paar Exemplare drin. Für die reinen Grünlandbetriebe bringt es eh nicht so viel. Also so viel waren nämlich, glaube ich, gar nicht drin in der Schachtel. Ja, in dem Sinn, ich möchte bei euch heute einen informativen Abend wünschen und übergebe an den Christian Sonnleitner von Maschinenring als Co-Organisator der heutigen Veranstaltung. Danke, Albrecht. Ja, seitens des Maschinenrings auch ein schönes Grüß Gott zu dieser Veranstaltung. Albrecht hat sich schon vorweggenommen, das Thema Gülle ist ja. Was an diesem Vortrag mit dem Thema Gülle ist, erkennt uns das Projekt des Wiesenkraft, aber das ist dieses Projekt und dieser Vortrag geht nicht nur für die Gründerbau, sondern auch für die Ackerbau, weil das Thema einfach so interessant ist und so viel Sprengstoff, sage ich mal, in sich birgt, das wirst du dann nachher nur hören, weil ich so richtig in Sicht habe, schon zum zweiten Mal bei diesem Vortrag, ich habe gesagt, auch mich genügt nicht, das musst du unbedingt zweites Mal hören, das hilft nichts. Und ich darf euch wünschen, dass ihr auch so geht, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt. Ich möchte euch ganz besonders begrüßen in unserer Mitte. Tut mir sehr gefreut, dass er da ist. Das ist der Diplomingenieur Johann Hummer, Grünland-Experte der Landwirtschaftskammer in Österreich. Ja, ansonsten möchte ich nur sagen, Norbert, bitte zu uns, was nächstes. Ja, danke schön, Christian, für die Einleitung. Auch meinerseits herzlicher Gruß. Danke für die Einladung und ich freue mich an so einer großen Gruppe von Bauern und Bauern, euch ein paar Erfahrungen und Gedanken meiner Tätigkeit der letzten Jahre, aber natürlich auch der letzten Tage, Wochen, Monate, gerade wenn es in Richtung Neues Ölpool geht, wird das Thema Wirtschaftsdünge immer mehr an Bedeutung gewinnen, wiederzugeben. Und alles, was ich euch da halt zeige oder präsentiere oder Meinungen von mir sind, ist dementsprechend in praktischen Versuchen zu Hause am Betrieb, ist dementsprechend in vielen Versuchen unserer Projektgruppe Grünland aktiv heißt die. Ich komme aus dem Bezirk Vöcklabruck und wir haben dort seit 6 Jahren sehr intensive Milchviehhaltung und Stiermäster in dem Bereich Grünland aktiv und die darf jetzt das 6., 7. Jahr sehr aus bodentechnischer, nährstofftechnischer und pflanzenbautechnischer Sicht mitbegleiten. Ist eine ganz spannende Sache und ich freue mich wirklich, dass zum Thema Wirtschaftsdünger das Interesse so groß ist, weil natürlich manche Dinge, wenn es um das Thema Wirtschaftsdünger geht, vielleicht aus nicht immer der Sicht des Anwenders gesehen wird. Und das ist auch das, wo das Umfeld sich ändert, die Siedlungsräume sich ändern. Ihr wisst es, die Bebauungspläne sind teilweise sehr diffus in manchen Gemeinden und es entstehen neue Siedlungen. Wir haben immer mehr Grenzgebiete zu Verkehrsschichten, zu Bevölkerungsgruppen. Und natürlich gibt es immer mehr Internetlandwirte, die was keine Viehhalter sind und keine Ackerflächen bewirtschaften, sich aber meinen, durch dreimal googeln zum Thema Nitrat Experte zu sein auf dem Gebiet oder Güllewirksamkeit. Das kommt nur dazu. Ich bin bei sehr vielen Wasserrechtsverhandlungen dabei und immer wieder, wenn das Thema Nitrat kommt, dann wird es mühsam. Dann stellt man ein paar Fragen und dann merkt man, okay, der ist eher tiefer drin in der Materie oder nicht so tief. Und das kommt halt dann nur dazu. Ich bitte euch um Verständnis. Bei uns in Oberösterreich wird bei euch nicht anders sein. Ich werde jetzt da das in der Du-Form machen, indem wir selber Landwirtschaft haben, selber Bauernhaus haben. Ich hoffe, das passt für alle. Ich weiß, das ist regional unterschiedlich. Aber ich tue mir leichter beim Reden und ich lade euch ein, wenn dementsprechend Fragen sind zum Thema, dass wir gleich das abhandeln und dementsprechend, wenn ich das Gefühl habe, das kommt eh noch im Laufe meines Abends, des Vortrages, dann bitte ich um Verständnis, wenn wir das zum späteren Zeitpunkt abhandeln. Es ist so, ich bin doch seit einigen Jahren, sprich genau 20 Jahren im Bereich der Bodenuntersuchung tätig und es gingen sehr viele Bodenuntersuchungsergebnisse über meine Empfehlung dann aussehe, bei uns in Oberösterreich, in Bayern ein bisschen und ich bin lange Zeit in Norddeutschland oben gewesen, in der Beratung pflanzenbaulich und ich sage es einmal vorweg, das Glück, was wir da haben in unserer Region, ob es jetzt bei euch ist, ob es bei uns ist, Linzer Zentral oder am Völkerbruck, wir haben das Glück, dass wir an und für sich immer ausreichend Wasser haben. Ja, bis auf ein paar spezifische Jahre, 2003, 2013, wo es vielleicht einmal im Sommer gescheit zwickt hat. Aber in der Regel, damit sie gute Grünlandbestände, in der Regel, dass eine gute Vegetation im Ackerbau stattfinden kann, haben wir eigentlich genügend und ausreichend Wasser. Und dieses Wasser hat zwar ganz wertvolle Eigenschaften. Zum einen ermöglicht es natürlich, dass im Boden Nährstoffe und mit dem Wasser werden vor allem Güllenährstoffe eingespeichert in die Grasnarben, auch im Acker. Und auf der anderen Seite ermöglicht es natürlich dementsprechend ein Pflanzenwachstum. Was das Problem ist der letzten Jahre, das merkt man auch, dass die Niederschlagsverteilung natürlich sehr unterschiedlich ist und mit diesem sprunghaften Wasseranstieg, sprich Niederschlagsereignissen, natürlich sehr viele Nährstoffe entweder frei oberflächlich weggeschwappt werden oder auf der anderen Seite durch Erosion, das heißt durch Erdverfrachtungen, natürlich nur verstärkt werden. Und so ist unser Anliegen gewesen, dass wir gesagt haben, wie ich im optimales Güllemanagement dementsprechend bewerkstelligen. Und möchte ich jetzt ein paar Auszüge zeigen und als Einstieg euch sensibilisieren. Online, die größte Zeitung Deutschland hat diesen Artikel verfasst, ganze Zeit, einen ganzen Tag auf Seite 1 gestanden, es stinkt zum Himmel, auf deutschen Äckern landet noch immer viel zu viel Gülle, Sachverständige fordern von der künftigen Bundesregierung endlich etwas dagegen zu tun. Das heißt, dieser Reinig zeigt schon, was da für Zündstoff drin ist und ich habe den Artikel bewusst ausgewählt, man ist ja öfters konfrontiert mit dem Thema, weil es zwei Sprengstoff birgt. Zum einen das Thema Sachverständige fordern und das ist immer gefährlich, das sage ich auch ganz offen dazu, indem dass ich selber einer bin. Das ist eigentlich genau das, wo man glaubt, die wissen mehr und das ist genau dieses Blödsinnigkeiten, die was nicht da sind, sondern es geht um das, dass wir in der Anwendung dementsprechend wenig Fehler machen sollen, weil dann liefern wir gar nicht dafür Sachverständige. Ich würde es einfach so deutlich sagen, alles was da an Schadensfällen, alles was an Ankreidungsfällen da ist, macht Stress, macht negative Schlagzeilen. Und das Zweite, was aber mir noch viel drastischer vorkommt, von der künftigen Bundesregierung. Und ich sage euch ein Beispiel, ihr habt so das Thema mitgekriegt, vorher gesagt mit den Bienen, mit den Erdigs. Es war fachlich nicht mehr akzeptabel. Ich weiß gar nicht, wie viele Imkerverbände als Referent, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Veranstaltungen als Referent nur zum Thema Neonicotinoide und dementsprechende Bienengefährdung ohne Studien zeigen, dass es Einfluss gibt bei unsachgemäßer Anwendung, aber viel mehr Studien zeigen, dass es relativ unbedenklich ist. Ja? Und es war nicht mehr möglich, fachlich zu argumentieren, weil die Politik sich das Thema an sich gerissen hat und das Zweite ist, weil das Thema in der Emotion der Bevölkerung so stark war. Und das ist das, wenn das Thema Gülle überschwappt durch negative Schlagzeilen, dann passiert dort in Einschränkungen ähnlich ist. Und da reden wir jetzt nicht von dem, ein Spessel von mir ist in Norddeutschland, dann ist das passiert, das ist sehr ungut. In dem Bereich, ja. Das ist bitter. Oder hat man das E-Mail geschickt mit dem Foto oder dem Top Gym? Echt scheiße gelaufen. Das gibt es halt auch, ja, was dahinter ist. Mit dem wird man nicht wirklich ein Problem haben, weil das ist ein Unfall, da ist was passiert, das versteht ja jeder. Aber wenn es natürlich stinkt, wenn es natürlich die Gewässersituation beansprucht, dann wird es ein bisschen eine spannende Geschichte da in die Richtung. Ich möchte euch jetzt einführen in die Materie Nährstoffwirksamkeit, Nährstoffkreisläufe, was da dahinter steht aus unserer Erfahrung, aus meiner Erfahrung. Und vielleicht da noch dazu, ich bin jetzt seit fast 10 Jahren komplett selbstständig in der Beratung unterwegs. Es braucht keine Angst haben, dass dann irgendwo noch ein Produktflyer aufliegt oder sonst was. Mein oberstes Ziel ist, das Produkt unabhängig zu beraten und das gelingt sehr gut. Und solange ich das so schaffe, werde ich auch nicht irgendwo ein Produkt mitvertreiben. Also das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Und ich möchte es aus dem Grund sagen, weil in der Beratung das immer wichtiger wird, dass man sich auf das konzentrieren, was zwickt, auf das konzentrieren, was gut funktioniert. Ich bin eher der, der was gerne hinschaut, was gut funktioniert und baue auf dem auf. Das geht aber in der Einzelbetriebsberatung nicht immer, da muss man dann öfters mit dir reingehen. Und für mich ist eins entscheidend, wir müssen uns ein bisschen verabschieden aus dem historischen Gedankenmodell, das was bei einer GVE-Bewirtschaftung war, wo die Nährstoffkreisläufe sich an und für sich nur ganz gut geschlossen haben in dem Bereich. Das heißt, Wiesenfelder, wir haben unser Erntegut, Silage, Mais gehabt, was immer, das geht in Stollen, in einem hohen Veredelungsmaß, setzt man voraus, dass die Silierung gut geglückt ist, dass das alles passt, der Verdichtungsgrad passt. Das ist auch so ein Thema, ich habe mit der Futterung nicht so viel zu tun, aber was ich halt mit manchen Tierärzten bzw. Fütterungs leider mitkriege, dass dort dementsprechend immer wieder Stress gibt. Und dann ist der große Block Güllemist und Jauche bzw. Kompost, was immer dahin steht. Und mir geht es einfach um das Thema mineralischer Nährstoffzukauf. Wann ist welcher Nährstoffzukauf sinnvoll? Wann brauche ich was? Ihr wisst, die Preise sind momentan, sagt man schon, wenn wir schon gewähnt sind, relativ moderat vom Dünger. Nur die Kurven, ich habe eine Berechnung mit bis 2020, die lässt nichts Gutes erahnen. Und darum ist es umso wesentlicher, dass wir schauen, dass wir mit unserem Wirtschaftsdünger da gut über die Runden kommen. Wir verkaufen mit Milch und Fleisch natürlich auch gewaltig viele Nährstoffe mit, einen ganzen Haufen. Das heißt, da geht wirklich was weg vom Betrieb. Und das will ich damit sagen, mit Intensität, sei es bei der Milchleistung, sei es bei der Tageszunahme, bei den Stieren, geht natürlich auch Intensität von Nährstoffen weg, ganz eine gewaltige. Und das gilt es zu kompensieren, zum einen durch den Wirtschaftsdünger, der was anfällt, zum anderen durch den Zukauf. Und alles, was wir an Kraftfutter zukaufen, ist halt bei vielen Betrieben nichts anderes wie Stickstoff in Form von Eiweiß. Das, was halt dann in der Gülle sich nicht wiederfindet, wenn die Verdauung passt hat, haben wir hechende Milchleistung oder hechende dementsprechende Tageszunahme, wenn es gut funktioniert hat. Wir machen sehr viele Messungen im Bereich der Gülleuntersuchung, immer mehr, weil das Interesse einfach steigt. Schicke aber voraus, Gülle zu untersuchen, schaut echt aus, als wie was ist, nicht die Untersuchung selber, sondern eine richtige ordnungsgemäße Probennahme und auch der Transport ins Labor muss funktionieren, weil sonst die Gülleprobe nicht repräsentativ ist. Ich halte jetzt gar nicht an, dass Gülle untersucht, wir trauen uns mittlerweile sehr genau sagen oder relativ kurz sagen, aufgrund der Referenzwerte der Höfenmilchleistung, der normalen Verdaulichkeiten, was da hinten ausgeht. Die Spreizung ist enorm. Man schaut, bei Rindergülle von 1,4 Kilo, das wird nicht schlecht lesen, bis 5 Kilo, bei Phosphor von 0,6 bis 2,2 und bei Kali von 2,2 bis 6 bzw. 5 Kilo. Das heißt, die Spreizung ist enorm bei der Rindergülle, bei der Schweinegülle ist netto dasselbe von 1,6 bis 7 Kilo, beim Kali von 2,6 bis 8,7 Kilo, beim Phosphor von 3,2 bis 8,8 Kilo beim Stickstoff. Wichtig ist, dass ihr für euch einmal spüren, wie geht's, und das ist im Prinzip nicht so tragisch, ob das ein halbes Kilo mehr ist oder nicht. Ihr setzt es echt an der Ertragsleistung eurer Flächen. Wichtig ist, dass ihr wisst, bin ich Phosphor betont oder bin ich eher Kali betont. Weil dort haben wir im Grünland mittlerweile die größten Sorgen, dass diese doch sehr intensiven, da rede ich jetzt zwar GVE aufwärts und volles Programm, Gülle frachten, die was dann kommen, dazu führen, dass ich immer zu einem Kaliüberschuss kommt beim Wurzelaustausch und ich zeige euch dann noch ein paar Ergebnisse dazu, wo das hinführt. Das ist so, wie es wir messen. Und das ist teilweise verdünnt oder unverdünnt. Komplett richtig. Gell? Ich komme noch dazu dann. Nur einmal einen groben Überblick. Für mich ist eins entscheidend, und da mache ich jetzt keinen Unterschied ob Acker oder Grünland. Wenn ich am Acker auf Wintertorner fahren will, im Frühling, oder ins Grünland fahren will, dann muss die Gülle dünn sein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das Schlimmste für mich ist eine dicke Gülle, die was nicht im Boden reingeht, die was am Blau anhaftet. Gülle ist kein Blattdünger, das ist eine ganz entscheidende Sache. Wir haben da relativ hohe Ammoniumfachen drin, zu dem komme ich dann noch. Und das Problem ist, wenn es die Gülle, das Ammonium ankettet am Grünland oder auf dem Tortblau und wie jetzt der Wind geht und dementsprechend wie der Sonneneinstrahlung ist, dann ist der Ammoniumstickstoff sofort vergast als Ammoniak. Ja, das ist ein Riesenthema, das wisst ihr. Und darum ist Gülle ganz klar ein Bodendünger und erst über den Boden kommt die Nitrifikation und hilft uns da weiter. Ich habe euch da aus jüngsten Ergebnissen ein paar Zahlen rausgeholt jetzt aus unserem Projekt. Und das ist jetzt ein folgendes, das ist der Anteil von Ammoniumstickstoff zum Gesamtstickstoff. Und das ist eine spannende Kurve, ihr seht da erhöhen die Trockensubstanzgehalte bis 10% auf. Rinderbetriebe bewegen sich alle zwischen 6 und 7%. Und der Trockensubstanzgehalt steigt und steigt, wenn ich mehr Stroh habe. Wenn es sehr, wie es im nächsten Jahr sein wird, viel strohbetonte Fütterung habe oder jetzt im Frühling aussehen wird, weil die Futterei knapp ist, es fahren wirklich schon viel mit mittlerweile 15-20% übergebührlich mit Strahlung dazu jetzt der Strecken und kompensiert wird mit Kraftfutter dementsprechend. Geht ganz gut, überraschend gut. Das wird aber Auswirkungen haben auf die Dicke, auf die Trockensubstanzgehalte unserer Gülle. Und wir sehen aber eins, dass der Anteil von Ammoniumstickstoff nicht steigt. Und warum ich das sage, ich bin überhaupt kein Freund, dass wir recht viel organischen Stickstoff in unsere Grünlandböden einbauen. Ja, von dem halte ich überhaupt nichts. Und die Gülle hat zwei Arten, wie der Stickstoff vorliegt, in der Regel. Das ist einmal organisch gebundener Stickstoff und einmal Ammoniumstickstoff. Die Rindergülle hat zwischen 50 und 60% Ammoniumstickstoff bei diesen Analysen gehabt. Die Schweinegülle hat zwischen 60 und 70% und die Biogasgülle hat um die 80% Ammonium. Und jetzt ist eins entscheidend, wir wollen nicht 20, 30, 40% organisch gebundenen Stickstoff im Grünland drinnen haben in Form von Gülle zuführen, weil das Problem das ist, wenn dann so eine Wede ist, wie es voriges Jahr war, zuerst extreme Niederschlagsereignisse, ihr wisst es noch, und dann diese extreme Trockenheit. Dann zwickt der organische Stickstoff ganz gewaltig, der kommt nicht, der liefert nicht nach, weil es trocken ist. Und im normalen Jahr ist das Problem das, wenn der Boden nicht ständig warm ist, und wir vergleichen das sehr deutlich mit den Temperaturkurven der Böden, dann kommt die Nachlieferung immer zu spät rein, nämlich dann, wenn der Schnitt in der fünften Woche eigentlich schon wieder zum Nehmen war, wenn es wieder passt, dann ist das Wasser gefallen, dann kommt ein schwüles Wetter, ein warmes Wetter, und dann kommen nur mehr richtig hohe Stickstofffachten. Und dann hast du das Problem, dass wir vor allem Harnstoffwerte haben, die was eigentlich ungesund werden, wenn wir die Futteruntersuchungen anschauen. Das heißt, dann geht das genau ins verkehrte Ende. Und darum ist es wichtig, dass wir schauen, dass die Gülle hohe Ammoniumanteile hat. Und dieses Ammonium muss dementsprechend schnell in den Boden rein. Das ist die beste Erfahrung, was wir gemacht haben. Und wir sehen das jetzt natürlich einmal primär in Richtung Rohprotein. Und wir haben Betriebe mittlerweile, die was über wirklich 5 Schnitte immer 19-20% Rohprotein fahren. Jetzt kann man sagen, ist das nur gesund oder nicht. Sie sind erfolgreich damit, sie haben eine gute Grundfutterverdaulichkeit und vor allem schaffen sie eine billige Eiweißfracht. Und das ist eigentlich ganz ein entscheidender Punkt. Ich gehe dann nur, ich komme ja und so wie die Feinde dann in die Geschichte. Wenn wir jetzt schauen, Gülle unverdünnt, da sind ja gewaltige Mengen an Phosphor, Kali und Magnesium drin. Und ich möchte da auf einen Wert eingehen, dieser CaO-Wert, Kalziumwert, weil zu dem komme ich heute nochmal. Merkt euch bitte mal da, dass wir mit der Gülle auch Kalziumfachten haben, ganz essentielle Kalziumfachten, weil es da um das Thema Bodengesundheit, Bodenfruchtbarkeit geht, wenn ich hohe Güllemengen fahren will. Da muss ich mit dem Kalk dementsprechend dahinter sehen, dass das passt. Ihr kennt alle N-Bedarf im Grünland, da geht jetzt ein Klotter drüber. Wir haben natürlich ein Problem, dass wir da wasserrechtlich bei 210 N anstrengen und dass wir im Aktionsprogramm Nitratrichtlinie 170 fällfallend über Wirtschaftsdünger Und jetzt ist ganz entscheidend, dass ihr euch ein Betriebsmanagement so auslegt, es wird auch künftig so bleiben, dass man betriebsspezifisch bilanzieren muss und nicht einzelstockspezifisch. Was der Wunsch wirklich ganz intensiv war der letzten Wochen von der Wasserwirtschaft her, es muss eine flächenspezifische, einzelflächenspezifische Bilanzierung kommen und das war eine mittlere Katastrophe geworden. Also das war wirklich eine mittlere Katastrophe geworden. Darum bitte ich, nutzt dieses Potenzial, ich bin dann stehen wir dazu, in eurer flächenspezifischen Bewirtschaftung, was da dahinter ist. Faktum ist aber das, wenn ich 5 Schritte habe, dann stehe ich bei 210 Kilo Stickstoff an. Das heißt, das wird nicht reichen, wenn ich diesen Roboter in Trachten fahren will. Es steht in der Sachgerechtigung natürlich nicht mehr drinnen. Es ist aber auch so, und vielleicht ist wer dabei, der was diese Ausnahmeregelung bei euch beantragt hat, dass man auf die 240 bzw. 270 Kilo aufhören darf. Ich weiß nicht, ob es wer macht bei euch. Grundsätzlich denkbar, hat nur eine große Bürde, du lieferst dich dem totalen Kontrollapparatus aus, das heißt, da wird dann nur mehr kontrolliert. Bei uns haben es 2 Betriebe gemacht, im Nachhinein gesehen, ein Wahnsinn, wenn man dort, also nicht das fachliche Wahnsinn, fachlich das Richtige, rundherum mit Begleitmusik war ein Wahnsinn und darum hat man auch ab in dem Bereich. Es ist so, wir haben einen Antrag gestellt bei uns in der Projektgruppe vom Land Oberösterreich gemeinsam mit Betzenkirchen. Wir möchten jetzt ein Forschungsprojekt über einen 5-jährigen Lysimeter-Versuch. Lysimeter heißt nichts anderes, dass man in der Tiefe von je nach Bodenart schaut, dass man auf 1,5 Meter Tiefen das Wasser, was durchinfiltriert, misst auf Nitratgehalte. Und wir möchten den Versuch fahren, die Bezirksamtmannschaft hat ihn schon genehmigt, auf 280 Kilo Reinstickstoff, weil wir einfach überzeugt sind, dass 5 Schnitt, die was gescheit was wegnehmen, weniger Nitratprobleme verursachen im Grundwasser, als wir 3 Schnitte, was wir 4 tüten. Ja, also da bin ich zutiefst überzeugt. Und dieser Extensivierungswahn, der führt dazu, dass wir unkontrollierte Nährstoffflüsse kriegen, die Böden, die was wir echt schaffen machen. Und darum ist das eine ganz eine klare Ansage in Richtung Produktion, was dahinter steht. Wohlgemerkt auf die guten Flächen, zu dem komme ich noch. Ja, nicht auf die sauren Bauwiesner, nicht auf die Wiesner, die was eigentlich vielleicht gerade mal 15 cm Aro-Horizont haben und dann der Schotter drunter ist. Da müssen wir es differenziert sehen, zu dem komme ich noch. Da wird es nie gehen. Aber auf die guten Standorte, da müssen wir Vollgas geben, dass das auch funktioniert. Dasselbe gilt bei Phosphor und Kali, da komme ich dann auch noch dazu, was da unsere Ergebnisse sind in dem Bereich. Für mich ist es ganz entscheidend, wenn ich dort verbinden darf zum Thema Stickstoffkreislauf, wenn unsere Kühe, und das gilt für Trendl und für Tendl genauso, wir haben sinngemäß eine Kuh nicht an, ich habe schon gesagt, der Großteil unserer Güllefracht ist in Ammonium. Eines der wertvollsten Düngerformen weltweit, die es gibt. Auch eines der bedeutendsten Düngerformen. Egal ob in Amerika, in Kanada, es wird überall nur mit Ammonium gedüngt in erster Linie. Und wir haben das Glück, dass das, was da hinten runterfällt für die Kühe, für die Stirn, für die Sau, sehr hohes, hochwertiges Ammonium ist. Wir müssen nur 2 Dinge beachten. Dass der pH-Wert der Gülle nicht hoch ist, und das ist leider Gottes immer mehr Thema, bei denen, die was sehr viel Futterkalk mitfahren, bei denen, die was sehr viel Streumelgeschichten einstrahlen, dass die pH-Werte in unseren Rinderbetrieben mittlerweile bis 7,3 sind, teilweise habe ich jetzt gerade heute angedrückt mit 7,5. Und was passiert da? Sobald da die Temperatur über 20 Grad steigt bei der Ausbringung, ist das Ammonium frei flüchtig und weg. Ja, das ist das Problem. Das ist die natürliche Austriebskurve von Ammonium in der Gülle, wenn der pH-Wert über 7,3, 7,4 ist, dass frei flüchtig wird. Und das macht wirklich Stress, weil schade ist drum. Es ist absolut schade. Und darum bin ich eher Feind, dass ich sage, nicht so hohe pH-Werte fahren, das bringt einmal gar nichts. Auch im Boden. Ich bin überzeugt, dass wir stabile pH-Werte brauchen, aber ja nicht so hoch, da investieren wir gewaltig in etwas, was nicht unbedingt notwendig ist. Jetzt geht es um Folgendes. Dieses Ammonium muss, das ist das Entscheidende, damit das Ganze verfügbar wird, nitrifiziert werden durch diese sogenannten Nitrobacter-Bakterien im Boden. Diese Nitrobacter sind eigentlich ein Geschenk, dass dementsprechend diese Umwandlung beschleunigt wird. Die Pflanzen nimmt zu 20% Ammonium auf und zu 80% Nitrat. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn dieses Nitrobacter im Boden da ist, dann funktioniert der Gülle-Nährstoffkreislauf ungehindert. Und das funktioniert sehr gut. Diese Nitrobacter haben nur zwei hohe bodentechnische Ansprüche. Das eine ist, die würden es gern warm haben. Ja, die sind richtig fit, wenn es warm ist, die sind richtig verwendet. Wenn kalte Frühjahr sind, wenn kalte Sommer sind, dann sind die nicht wirklich da. Die vermehren sich richtig gut, wenn es richtig warm ist. Wenn der Boden einmal so richtig ab 10, 15 Grad Bodentemperatur kriegt, dann rauschen die richtig weg. Und sie mögen eins, das ist ganz ein entscheidender Punkt, sie wollen einen luftigen Boden, sie brauchen einen Sauerstoff zum Leben. Und wenn wir unsere Flächen niederknallen, und ich zeige euch heute nur ein paar Sachen dazu, die was mich schon bedenklich stimmen, dann muss man aufpassen, dass man nicht diese Stickstoffkreisläufe, die was natürlich vorhanden sind, hemmen, weil da war ein Schock kommt. Weil dann passiert eigentlich was, was wir alle nicht wollen, dass dann durch eine Nitrifikation, die was ungewollt kommt, wo kein Pflanzenwachstum mehr ist, eine sogenannte Denitrifikation kommt über die Nitrosomas, das sind die andere Gattung von den Bakterien im Boden, und diese Nitrosomas produzieren Lochgas. Und die Diskussion habt ihr schon mal gehört vielleicht, in die Medien, ja, Rinder und Lochgas, das passt einmal gar nicht zusammen, und da wird uns alles Mögliche aufgedicht. Und ich würde es aus dem Grund sagen, wenn kein Nitrat im Herbst überbleibt, weil der Entzug da war, dann gibt es auch keine Denitrifizierung. Und wenn es keine Denitrifizierung gibt, gibt es keine Lachgasproduktion. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und der Faktor ist massiv, damit man eine Größenordnung kriegt. Die Umrechnung von 1 Kilo CO2 zu Lochgas ist der Faktor 298. Und darum ist das Lochgas in aller Munde. Warum das so diskutiert wird, auch in der Rinderhaltung. Können wir sofort einschränken, wenn man diese hohen, grünen Fracht, und ich weiß, dass ich mir jetzt überhaupt nicht beliebt mache, im Herbst nicht mehr dann. Ja, das ist was, wo ich sage, ich bin ein Mensch für klare Worte. Dieses Güllelager im Herbst auf grünen Flächen, dem kann ich nichts abgewinnen. Ich sage das gleich vorweg. Ja, das ist bequem, das ist relativ günstig, wenn man es geschwind einmal für ein Jahr betrachtet. Das sind aber die Kubikmeter, die was euch ein Gülleraum sofort finanzieren würden, wenn es nicht baut. Weil das sind die, die was am meisten Verluste produzieren von der Gülle. Wirklich mit Abstand am meisten. Und wir werden heute noch durch die kommen in dem Bereich. Da oben sind dann die Wiesen, die Sprot im Herbst tun, die schönen Wiesen. Ganz klar, weil sie Stickstoff haben. Keine Frage, und Phosphor und Kalle. Überhaupt keine Frage nicht. Ja. Da kann aber auch nicht so viel verloren gehen. Weißt du, wie viel das eine Wiesen braucht im Oktober, November? Stickstoff. 4 Kilo. Und weißt du warum? Ich möchte es jetzt nicht belehren sagen, sondern erklären. Ja. Weil die Wiesen, wenn sie in die Vegetationsruhe, und heuer hat es eh noch keine Ruhe nicht, ja, sondern es geht ja fast durch. Und du hast mir schon gerade gesagt, das muss schon ausschauen in diese Richtung. Warum? Weil dort 4-5 Kilo genügen, damit sie in der Farbgebung schön bleiben. Und das ist gut. Aber sie braucht nicht mehr, weil der Tag, die Tageslänge einfach so kurz ist. Ja. Und wenn es keine Tageslänge gibt, gibt es auch kein Wachstum. Das ist genau der natürliche Kreislauf. Die Ghibrelin-Synthese, das ist das Hormon, was ausgeschüttet wird für das Streckwachstum, das schränkt sich sofort ein. Ab Oktober, November wird steigert das Gras. Und natürlich, wenn das völlig ausgezutzt ist, der Boden, wenn der komplett ausgezutzt ist, ja, weil es solche Erträge waren, dann wird die Wiesen gelben. Ja. Aber in erster Linie wird die Wiesen gelben, aus zweierlei Gründen, weil es einfach oft nur zu lang eingegangen ist. Nach dem letzten Schnitt meistens gleich ist, nicht in der Farbgebung gelb. Voriges Jahr war es auch so wieder, und das ist ja häufig so, dass dann im Ende Oktober, im November nur mal durchtreiben möchten. Geht aber nicht, war keine Gülle drückt das, ja. Geht aber nicht, weil das Problem ist, dass sie einfach zu wenig Saft haben. Und jetzt haben wir das Güllelager nach außen verlagert, legen dort 20 Kubikmeter, sagen wir 15 Kubikmeter hin, rechnen wir es mit 2 Kilo Stickstoff, was wirksam sind in der Gülle, dann sind das 30 Kilo Stickstoff im Herbst, 5 Kilo nimmt es uns. Das ist unumstritten, ich bin 100%ig bei dir. Das sind immer schöne die Flächen, nur wir lassen 20 bis 25 Kilo hin. Und das wird in organischer Form gebunden, wenn die Böden huminreich sind, wenn die Böden schwaglich sind und die solche Flächen habt ihr, wo bis zu 18-19% Ton drin sind, laut Bodenkarten, ich kenne es nicht von der Analytik, aber laut Bodenkarten, wo nicht der Schwemmlandgebiet ist, wird das eher, das sind Auböden oder auch Sandböden, aber was ich mir angeschaut habe in der Vorbereitung, und da möchte ich eins sagen, ihr lasst 20 Kilo hinten und das auf 10 Hektar sind 200 Kilo. Und das ist das, was dann Stress macht mit der Denitrifikation im Frühjahr, wenn kein Zug noch nicht ist. Und ich bin kein Gegner von Düngung im Herbst, da muss es angemessen sein. Ja. Und wir haben unser Problem jetzt den Flachgau oben, dass solche Wiesenbestände jetzt im Winter gegangen sind. Ja? Solche mit 25 cm Wuchshöhe im Winter gegangen sind. Und jetzt sage ich, wir die aus dem Winter gehen in 14 Tagen, wenn der Schnee weggeht oder in 3 Wochen. Voll mit Schneeschirmen. Vollgas mit Schneeschirmen. Ideale Sporenbedingungen im November, kühle Temperaturen in der Nacht, warme untertags, ideale Sporellierung für Schneeschirme. Und das ist dann das, dann liegt nur oberflächlicher Stickstoff da, der mineralisiert uns die Kühle nur weg, wenn es so Sonnentage hat und Schneeschirme eskaliert auf dem Blatt. Und dann müssen wir die organische Masse erst im Frühling mal unterbringen auf unsere Grünlandbestände. Was tun wir mulchen? Mulchen ist dann Mattenbildung, Mattenbildung was Luftabschluss. Wenn wir es nicht mulchen, lassen wir es lang stehen, dann fahren wir mit der Mist rüber, wir wissen nicht, ich weiß nicht, wie man bei euch sagt, ich weiß nicht, wie man anders, die Wiesenpflege im Frühling, dann fahren wir dort rein und dann verletzen wir die Wurzeln, weil das Gras reißt es natürlich aus, das wird ein Habern, das kennt ihr, das fängt richtig zum Wurzeln an, wenn es ein Staud hier ist. Und wenn es trocken ist, dann rüben wir es rein und jetzt passiert Folgendes. Die Natur hat ein regulativ getroffen und das können wir nicht umgehen, auch mit Düngung nicht. In der Natur herrscht ein Gesetz und das sagt, immer zuerst Verrottung und dann gibt es erst wieder ein Wachstum. Und wenn Sie jetzt zwei Grasbestand im Frühling stehen habt, egal ob der jetzt einen Schneeschirm hat oder nicht, der wächst ja nicht weiter, auf den baut die Natur nicht auf. Ja? Das war ja super, und so schieben wir einfach durch. Es gibt auch solche Betriebe, wo es schon durchwächst, aber das ist kein gutes Zeichen, also, in der Regel. Sondern die Natur sagt, du musst zuerst das wieder weiterbringen, das heißt durch Verrottung, und dementsprechend muss ich dann das gleiche Wachstum zulassen. Und solche Kulturen, solche Bestände, die haben wir jedes Jahr, und die sind jedes Jahr, wenn es zum ersten Schnitt kommt, genau am Zeitpunkt und spät an zur Ernte. Ja? Immer, weil das Gras einfach später weggewachst. Weil du düngst dann eine Kühle, wie das dann funktioniert mit der Mineralisierung, komme ich noch gleich, und es wird der ganze Stickstoff, der was da verfügbar ist, aber erst für die Verrottung hergenommen. Denn die Natur hat auch eins vorgesehen, alles was einmal konserviert ist, verrottet nicht mehr durch Kompostierung, sondern nur mehr durch einen chemischen Aufschluss in Form von Stickstoff. Und jetzt haben wir das Problem, dass dieses lange Gras, oder das ist jetzt wurscht, ob 15 cm oder 30 hat, 30 ist extrem, es wird keiner haben, aber 15, 20 hat viel her, weil es einfach nur eingewachsen ist. Jetzt wird dort zuerst einmal 15, 20, 30 Kilo für die Verrottung hergenommen, von den Gedüngten. Und dann wird aber nicht gleich wieder freigesetzt und unsere Grasnarben, die was drunter wart, auf den frischen Stickstoff, kriegt nichts. Und darum ist es ganz entscheidend, dass wir solche Bestände hier richtig ankicken. Wir brauchen da dementsprechend einen freien Stickstoff. Wer da solche Matten stehen hat oder eingemischt hat, der muss ein bisschen was, obwohl ich innerlich totaler Gegner bin, mit ein bisschen NRC das wegkicken, damit er das anheizt, die Verrottung anheizt, damit die beschleunigt wird und dass vor allem die Gülle dann unten reinkommt, dass da dann die Pflanzen wieder was haben. Ganz eine sensible Geschichte. Und was nur schlecht ist, das ist jetzt ein anderes Teichs, aber ich möchte es erwähnen, wir verfolgen das schon seit einigen Jahren. Es gibt, ich weiß nicht, ob Ruhm, irgendwer vor der Ruhm, Zuckerruhm, irgendwer dabei ist, ist nicht jetzt das klassische Gebiet da, aber ich sage mal, Aussetur geht es dann wieder. Die wurden das kennen, dieses Thema Rhizoctonia. Und Rhizoctonia, Wurzelhalsfäule, ist leider Gottes auch in Grönland ein zunehmendes Problem. Also ich bin vorher ein paar Mal in der Schweiz, bin in Allgäu und auch bei uns in Oberösterreich haben wir es schon bonetiert, Rhizoctonia. Und was ist Rhizoctonia? Ein Fäulnisbakterium. Das heißt, wenn Böden dicht lagern, wann immer viel Nitrat an der Oberfläche ist und im Prinzip kein gescheites Wachstum ist, dann ist Rhizoctonia da. Und wenn dann solche Strohmengen, sprich Stroh in Form von Grasmengen, überbleiben über den Winter, dann ist das ein Förderer für Schneeschirme, aber auch Rhizoctonia. Und wer einmal Rhizoctonia bevor nicht beständig gesehen hat, das ist nicht wirklich gerade. Da geht es wirklich um das, dass die hochwertigen Weidengräser sofort befallen sind und dann saß nachher und es ist eigentlich nichts auszukommen aus dem Bereich. Das heißt, Bodenhygiene, Schlaghygiene ist für mich persönlich ein ganz großes Thema. Und eine Schlagpflege im Herbst ist unerlässlich. Und die beste Schlagpflege ist, entweder ich dünge nicht nur verhalten, damit mir das nicht passiert, dass sie das überwachsen, da gehe ich in der Größenordnung aus von 10 Kilo Stickstoff nach dem letzten Schnitt, dann sind wir halt bei 5 Kubik. Das ist technisch schon eine Herausforderung, ja, dass wir das hinbringen, das wissen wir alle. Oder ich verdünne so stark, das ist aber nicht attraktiv, weil ich dementsprechend dann nicht der Wassermotor, ein Wassermotor, ja, das hat auch keinen Reiz nicht, das ist nicht der Teier. Und darum sage ich mal, wenn mein Boden fit ist, dann brauche ich noch letztendlich überhaupt keine Blüten. Ja. Und ich möchte das einfach auch anhand von Zahlen heute zeigen, was da die Erfahrungen sind dazu. Mir geht es um das, dass jeder von uns gemeinsam, dass wir diesen Stickstoffkreislauf uns verinnerlichen und dass Gülle gedanklich nur mehr im Boden was verloren hat und dementsprechend dort eine Wirkung hat, dort eine Kraft hat, ein Schmalz hat, dass das auch funktioniert dahinter. Wenn wir es nicht einbringen, dann haben wir eben das Problem, dass Ammoniak ausgast. Wir haben das Problem, dass zur organischen Festigung kommt durch das Einsparen von der Trockensubstanz, das was dann so ammoniumfrei weg ist, da ist nichts mehr drinnen. Wir müssen schauen, dass wir unser NH4+, das ist Ammonium, einbringen in die Gasnorm, dass sie die durch den Fall entfalten kann, was da dann abgeht. Ich sage euch ein paar Erfahrungen, homogene Gülle, maximal 4% TS, das war ein Wunsch. Ja, das war das Schönste, was es gab hat. Ich wünsche mir das. Ist natürlich eine wolkige Geschichte, weil es mit hohen Kosten verbunden ist. Wenn wir es so weit oben verdünnen, haben wir nichts mehr drin. Und da bin ich auch eins dazu, ich bin kein Freund von den unendlichen Wasserverdünnen. Ja. Wenn man sich das in der Düngenlehre und auch im Pflanzenbau anschaut, dann ist es so, wenn die Konzentration am Wurzel, an der Wurzelspitze, an die Wurzelhaar zu dünn wird, das Superl, was da unten unsere Nährstoffe bildet, zu dünn wird, dann ist die Transportleistung, und das ist jetzt das, wo man sagt, im aufsteigenden Saftstrom, wenn die Wetterbedingungen passen, ihr wisst, das ist Assimilationsleistung, und man nennt es die Assimilationsleistung, und die Nährstoffracht von der Wurzel in die oberen Blattetagen. Und wenn die Verdünnung so stark ist, dass die Konzentration dieser Nährstoffe voraussetzt, dass die Pflanzen nur mehr assimiliert, oder wenn dann wettertechnisch die Probleme sind, dass es wieder mal kalt ist, wo die Assimilation kennt ist, weil sofort die Auxine sagen in den Pflanzen, stopp, ich darf nicht wachsen, weil ich muss mein Überleben sichern, dann haben wir das Problem, dass wir in Summe in der kurzen Zeit beim Grünland zwingend Nährstoffe aufbringen. Und darum bin ich eher ein Freund, nicht eher, sondern ich bin ein überzeugter Freund von hohen Nährstoffkonzentrationen an der Wurzelspitze. Ja. Weil dann kann ich in diesen kurzen Schnittintervallen von 5 bis 6 Wochen schauen, wenn ich ein paar Tage dabei habe, wo es richtig transportiert, wo die Bestände richtig pumpen, ja, wo es so richtig, das kennt ihr sowieso auch, wo es so richtig umfahren, wo es sagt, so, jetzt marschiert die Post ab, da müssen die Nährstoffe hingehen, die paar Tage, nicht wenn es zähnt, nicht wenn es Drucker ist, nicht wenn der Bestand 10 Tage gleich ausschaut, sondern richtig, wenn es richtig abgeht, die Post. Dann müssen wir hohe Nährstoffrachten mit aufnehmen, was da drinnen ist. Ja. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir da Wetter machen. Da ist jetzt die ganz wesentliche Sache, auch mit Stickstoff, Harnstoff. Wir arbeiten sehr viel mit Harnstoff, auch mit flüssigen Harnstofflösungen, ARL im Grünland mittlerweile. Wir arbeiten natürlich ausschließlich mit Ammonium, Nitrat, nur mit Jazz geschildert habe in dem Bereich, wenn es dementsprechend notwendig ist, weil viel Grünwasser da ist über den Herbst, Winter, dass sie das einarbeitet, damit die Verrottung beschleunigt wird. Sonst eigentlich nichts mehr. Und da haben wir es noch einmal. Wir haben diese Urease von Harnstoff in Ammonium. Und da muss man aufpassen, dass wir nicht die Ausgasungsverluste haben. Und da haben wir die Nitrobakter, die was das Ammonium zu Nitrat, und die Nitrosomas, die sind die, was Nitrat zu Blattgas produzieren. Und das ist ganz entscheidender Punkt, dass wir die aufrechterhalten, dass wir die fördern, was da dahinter ist. Zum Thema Phosphor kurz, ich komme dann im Detail noch dazu, aber weil das bei der Vorspann da. Ich bin kein Freund, dass man Gülle bald im Frühling, und ich würde sagen, ja, das wird dann ganz klar, im Herbst soll man nicht fahren, im Frühling soll man nicht fahren, wo tun wir es dann hin? Und ich weiß eins, dass ich mir da überhaupt kein Liebchen mache mit diesen Aussagen. Nur ich weiß auch eins, dass man in Richtung Gülle-Management, und das wird jetzt, und da möchte ich jetzt eins sagen und erstellen, ich bin in Oberösterreich ganz weit in der Interessenspolitik drinnen und im Pflanzenbauausschuss als Vorsitzender ist mir sehr wohl bewusst, wo das Thema Gülle, wo das Thema Wirtschaftsdünger und wo das Thema gesamtwassertechnisch gesehen wird, ist mir das völlig bewusst. Nur ich habe es immer gehalten, dass man Dinge beim Namen nennt. Ich halte nichts davon, dass man was schönredet oder vielleicht politisch motiviert schönredet, weil es bequemer ist, etwas zu reden, sondern ich möchte euch das sagen, was unsere Erkenntnisse sind. Und diese Erkenntnis ist ein ganz klares. Kalt gedüngte Gülle im Frühjahr macht nur eins. Sie bindet organischen Stickstoff, und sie lässt den Phosphor, der was in der Gülle ist, nicht wirksam werden. Bei Tonböden über 13-14% Ton. Weil der Ton ein Schichtensilikat ist und sofort jedes Phosphat, was nicht gleich von der Pflanze aufgenommen wird, an sich kettet und dann dementsprechend immer abgibt, unter schwierigen Bedingungen nur mehr abgibt. Und das ist eigentlich das, was im Grünlandbetrieb ein Riesenthema ist. Und dann ist, wenn sich das anschaut, die Phosphorverfügbarkeit temperaturabhängig. Wir haben bei 13 Grad Bodentemperatur 20% wirksame Phosphatmineralisierung und das ist dementsprechend wenig, wenn der erste Aufwuchs eigentlich schon was braucht hat. Ja, das ist dementsprechend wenig. Und darum wird es hier für mich, ich komme gerade von einem Beratungsgespräch, ganz klar, heute der Betrieb auch wieder schlecht versorgte Phosphorbestände. Dem habe ich gesagt, du musst jetzt im Frühling mit dir Ammoniumphosphat Gas geben. Es hilft nichts. Wenn du einen Bestand herzaubern willst, in 4 Wochen, wie es voriges Jahr war, ihr wisst es, die Vegetation hat am 3. April eingesetzt. Die Bodentemperatur war am 10. April das erste Mal über 5 Grad plus. Das erste Mal drüber. Da geht die Boden noch gar nichts ab. Da ist tote Hose da drinnen. Und wir wollen am 5. April düngen und wir wollen irgendwann um den 25. April, 1. Mai, der Karte will man unbedingt zivieren. Und das ist auch wahrscheinlich notwendig und gut, je nach Böden auch jetzt, damit man das nicht überall kann scheren. Aber was ich sagen will, ist das, wenn ihr Phosphor düngt, dann ist Gülle äußerst schlecht bei kühlen Temperaturen. Ja, es bringt überhaupt nichts. Die Gülle-Phosphate können nicht wirksam werden. Ich sage euch, Betriebe in der Analytik, der hat einen verfügbaren Phosphor, obwohl hohe Güllemengen da rennen. Das gilt für den Schweinebereich genauso. Hat Phosphorwerte im Boden, Versorgungsstufe A, das heißt unter 8 Milligramm P2O5 in 10 Hektar Boden. Und dann haben wir uns das Orthophosphat angeschaut, das was in Tonkoloid gekettet ist, und dann hat er den 100-fachen Wert da drin, ja, als üblich. Der hat immer nur im Boden eingedüngt, aber in einer Bodenfraktion, die was nicht verfügbar ist. Oder nur ganz schlecht verfügbar ist. Und durch das bin ich ein totaler Befürworter von warmem Phosphat, das heißt Phosphormengen, immer dann geben, wenn es warm ist. Ganz entscheidende Sache. Außer, ihr düngt es mit DRP an in der Wiesen, die Ammoniumphosphat, da ist das Phosphat, das Trippelphosphat wasserlöslich drin, das heißt, es braucht keine Umsetzungsphase mehr und ist sofort pflanzenverfügbar. Sobald sie das düngt, ist pflanzenverfügbar und die Pflanze kann weggewachsen. Und in kühlen, langen Wintern ist es entscheidend, dass wir unser Phosphorfach bald einbringen, schnell einbringen. Und da ist ein DRP ein wunderbares Mittel dafür, ja, was da ist. Oder andere PK-Dünger, NP-Dünger, Entschuldigung. Ja, ist jetzt da ohne, dass wir jetzt eins erfolgen. Aber das ist halt das Gängigste, was da ist, am Markt. Ist das nachvollziehbar für euch? Wir kommen dann noch in ein paar Folien dazu. Die Frage ist jetzt, wann wir gut finden sollen. Ja, komme ich noch gleich dazu. Ja, genau. Komme ich noch dazu. Ja. Bisschen, wenn du das ist genau, das ist eigentlich um das, was geht. Ja. Wenn du da schaut, jetzt die Temperaturkurve, da haben wir das Jena-Loch, immer wo es einmal drüben ist, das ist auch schon Standard. Und da ist eins, wenn da dann für organischer Stickstoff ist, dann kommt es da zu dieser sogenannten Denitrifikation. Das ist die Lochgaspumpen schlechthin. Diese Böden, die ich ja da wird Lochgas geschüttet, das ist die Böden. Und entscheidend ist eins, wenn es da schaut, es geht da erst die Post ab. Und voriges Jahr war das, ich habe das bewusst da einer da, weil das extrem bald war, im 11. Jahr und im 13. Jahr, ich komme dann noch zum anderen Chart, seht ihr, das ist genau 4 Wochen später, was da dahinter ist. Und jetzt ist die Frage, wann darf man Gülle führen? Für mich gibt es 2 Sachen. Die Gülle gehört zum Bestand dazu. Das ist unweigerlich miteinander verbunden. Wir sehen den Gülle-Stickstoff, wenn ich hohe Ammoniumfachten fahre, so wie ein Mineraldünger. Und wir fahren seit Jahren jetzt wirklich zu den Beständen. Und das geht so weit, dass unsere Betriebe, die was wir in der Beratung haben, beim Andüngen nur Kurma als Voraussetzung. Das geht jetzt dabei aus der Form, das können wir dann noch diskutieren. Beim Andüngen zuerst einmal mineralisch wegkicken, weil sie sagen, okay, ich will diesen DRP, ich brauche diesen wasserlöslichen Phosphor, wenn ich schlecht bin, wenn ich bei so einer Stufe A oder B bin. Und dann kommen sie, wenn es wieder warm wird und es das Jahr zulässt, wie das 2011 Jahr war überhaupt kein Problem, da haben wir ein langes Zeitfenster gehabt, dass wir die Gülle dann nur schön in den warmen Boden eingebaut haben. Nur so ein Jahr, wie es voriges Jahr war, wo nicht 4 Wochen de facto waren, bis zum ersten Schnitt, Dort ist gescheiter, man fährt den ersten Schnitt weitestgehend mineralisch, wenn ich kann. Oder, ich weiß, dass das eine Utopie ist jetzt, ja. Aber oder ich suche mir zumindest eins, dass ich mich gut genug aufpeppe, ja, dass ich einen flüssigen Ammoniumstickstoff beischieße, damit ich, wenn ich schon fahre, sofort einen verfügbaren Stickstoff habe. Und nicht in Form von Nitrat, zu dem komme ich noch dazu. Ja, sondern in Form von Ammonium, was da drin liegt. Weil das da drin ist. Und für den Ackergrünlandbetrieb gibt es für mich eine Empfehlung, da müssen wir einfach umdenken, dass wir die Wintertrader verstärkt unsere Gülle unterbringen. Es gibt keine Kultur wie ein Wort, wie ein Wintergerste, wie eine dritte Kalle, das was die Gülle mehr mag, als wie die drei Kulturen. Da ist die Gülle am besten verbraucht, da ist die Gülle am besten umgesetzt. Nicht aber vorne jetzt, irgendwann am 20. Februar, wie es voriges Jahr war, wenn ihr euch erinnert. Sehr viele Betriebe sind auch gefahren am 10. März, da ist ich bei 3 Tagen Arbeit in Krippin und die Gerste hat uns herbrennt. Richtig niedergesenkt, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns war es eine Katastrophe, da ist mehr Schaden gemacht worden, als wir nutzen. Die Gersten, die schönsten Gerstenbestände, sind niedergeharzt worden, weil das Ammonium durch die Frosttrockenheit zu Ammoniak ausgegast hat und alles verbrennt hat. Die Rapsbestände sind total umgeniert worden. Ja, total. Ich habe gesagt, fahrt sie jetzt nicht. Tatsächlich zusammentauschen, lagert die Gülle hin, wenn es voll ist als beim Nachbarn. Es stehen mehr Gurben an, was man glaubt, was Betriebe aufhören. Und das ist eine reine Management-Geschichte. Aber fahrt sind auf eine Gerste, wo nur ein Frost angesagt ist. Fahrt sind auf einen Raps, wo nur ein Frost angesagt ist. Das ist sinnlos. Diese Gülle ist nicht verwertet, im Boden nicht. Und sie führt dazu, dass die Bestände verbrennt werden, wenn es einen Frost gibt. Und dieses Verbrennen führt dazu, dass zuerst viel Blattmasse, die was schon gebildet worden ist mit viel Energie, wieder abstirbt. Dementsprechend die Pflanzen sich wieder neu orientieren muss, wieder neu durchtreiben muss, was beim Raps ist. Und es führt vor allem dazu, und das ist nur ein Blätter, dass durch das abgestorbene Gewebe viel Sporen drauf haben, wo Sklerotinia, wo dementsprechend Foma, wo dementsprechend Botrytis an Nährboden finden. Das, was bei einem gesunden Raps nie finden, aber dann, wenn abgestorbene Blattgewebemassen da sind, durch Froststellen, finden sie es. Und dann wundern wir sie, warum, dass das ganze Thema in Richtung Fungizide-Einsatz nicht so gewirkt hat, wie was man vielleicht erwünscht hätte. Ich komme dann noch im Detail dazu, möchte aber jetzt da den Vorspann einmal so durchziehen. Es geht um das, der Dr. Laurenz bei Nordrhein-Westfalen, mit dem sind wir wieder in Kontakt. Und da möchte ich eins sagen, wenn man sich jetzt einmal anschaut, die Entwicklung der Preise in der Düngeszene, dann sieht man, dass man im Gesamtbereich 185 Euro, 395 Euro, beziehungsweise 790 Euro im Jahr 2020. Und da kann man jetzt sagen, das ist Wahnsinn, nur die Prognosen stehen dorthin. Das Phosphor wird nach, 100, nach derzeitigen Einschätzungen 170 bis 180 Euro reichen, weltweit. Das sind sehr detaillierte Prognosen, da müssen wir uns auch was überlegen, wir werden es alle nicht mehr erleben, wahrscheinlich, dass uns das betrifft, nur es hat ja keinen Sinn, dass wir jetzt dementsprechend mit Phosphorreserven umgehen. Und was ich aber sagen will, ist, dass das Phosphor wird vielleicht nur viel länger reichen. Nur die Aufschließung und die Qualität des Phosphates wird nicht besser damit. Und die Kosten werden steigen und sie werden teilweise explodieren. Und das kommt dazu. Beim Kalium ist es ein bisschen besser, weil die Kaliumbergwerke dementsprechend ein bisschen mehr Konkurrenz haben. Aber da wird es auch in die Richtung gehen. Und Stickstoff, was ist Stickstoff? Mineralischer Stickstoff, nichts anderes wie Gas, Erdgas. Über das Haber-Bosch-Verfahren wird halt dann ein NRC draus gemacht oder Harnstoff. Und die Energiethematik brauche ich glaube ich auch nicht diskutieren da herin. Und das ist kumuliert, das sind kumulierte Werte mit den Energiewerten. Und jetzt geht es mal schauen, das, dass wir in der Farbgebung im Herbst zur Gülle hin, und ich verstehe das voll als Pflanzenbauer, weil ich wüsste auch mal, dass mir Gerste sattgrün hingeht im Winter. Und ich wüsste auch mal, dass mir Raps sattgrün und gesund hingeht. Und ich wüsste aber auch, dass mein Hocken sattgrün und grün hingeht, weil es einfach schön ist und gut ist, wenn eine Pflanze vital hingeht. Nur ich bin überzeugt, dass wir das mit wesentlich weniger auch erreichen. Und dass wir uns diesen Wert der Gülle dementsprechend für den Sommer kalten sollen, wo die Gülle prädestiniert ist, wo es schnell umsetzt, aufgrund der hohen Bodentemperaturen, und wir dort einfahren müssen. Dort hat die Gülle ihre Heimat. Und dort kann die Gülle ihr volle Kraft entfalten, was dahinter ist. Aber haben wir nicht im Sommer eher das Problem mit Wasser jetzt? Oder mit dem, wenn man das Wasser ist? Ja. zu deinem Komiker, wie wir uns da anhelfen. Kommt gleich dazu mit der Technik. Ja. Und ich bitte euch eins, ich möchte euch einfach heute, und das ist mir ganz wichtig, nicht, dass ihr sagt, ja, das ist Wahnsinn, ich möchte euch eins, ich möchte euch nur anregen, weil mehr geht bei 2-3 Stunden nicht. Ich weiß aber, dass wir das, was wir vorhin die letzten Jahre bei unseren wirklich intensivsten Betrieben greift, das funktioniert. Ich sage das jetzt nicht als Illusion, als Vision oder als irgendwas, sondern es greift. Und die Betriebe, was für sich einmal erkannt haben, was die Hülle wert ist, die sagen, ich verzichte auf kein Kilo mehr von dem Stickstoff da drin, weil das ist eines von den wertvollsten, was es gibt. Ich habe einmal erlaubt, so eine Durchschnittsgülle zu berechnen, was der Wert ist. Da dahinter 1,05 € rein, Nährstoffpreis vom Stickstoff, 2,5 Kilo sind drin, sind 2,60 €. Rein P 1,15 € mit 1,2 Kilo, dann 1,40 €. Und rein K. Preis 0,75 mal 3,5 Kilo sind 2,60 €. Das heißt, der Güllewert, so wie er bei euch runterfällt, ist grundsätzlich einmal pro Kubik 6,60 €. Dann rechnen die einen durchschnittlichen Verdünnungssatz von 30% durch Tränkebecken, durch Spülwasser, durch Regenwasser, was immer. Das ist so der Standardsatz, sage ich mal, mit 30%. Dann habe ich einen Nährstoffwert von 4,60 €. Und dann rechnen die nur 20% fettfallende Verluste, dann bin ich bei 3,70 €, was der Güllewert ist. Und jetzt lade ich euch ein, macht es für einen gedanklichen Schwenk, wie viele Kubikmeter das daheim habt. 500, 1000, 2000 Kubik, was immer. Da reden wir um ein Geld. Wir diskutieren momentan im Pflanzenbauausschuss, ob die Prämie für dies und dies um 5 € höher sind pro Hektar oder nicht. Da wird gefeitet, dass die Fetzen fliegen in Österreich, ja, dass es fast persönliche Brüche gibt, weil jeder meint, der rennt um sein Leiberl zu den 5 € am Hektar. Und da lassen wir bei durchschnittlich 80 Kubikmeter pro Hektar und Jahr viel Geld liegen, wenn wir es nicht optimal einsetzen. Und das ist das, was ich zuerst gemeint habe. Wenn ich 20 Kubik Wirkung hinten lasse, weil es Spott gibt, weil es nicht mehr braucht. Für die Farbgebung dann 5 Kilo im Herbst. Und wenn ich die 20 Kilo habe, dann bin ich bei 60 € pro Hektar und Jahr, was ich Düngerwert verzichte, was ich absolut verzichte. Und das möchte ich einfach sensibilisieren. Da geht es wirklich um viel Geld auf euren Betrieben. Ja? Und da ist jeder Kubikmeter, der was künftig sinnvoll, was das für mich heißt, komme ich jetzt gleich dazu beim nächsten Tag, an Nährstoffen investiert wird in Lagerraum, absolut ein guter Lagerraum. Absolut ein guter und schnell finanzierter Lagerraum. Man schaut, bei 15 Kubikmeter sind dieser Düngerwert von 55 €, bei 20 Kubik 74 €, bei 4 Überfahrten von 220 bis 296 € und bei 5 Überfahrten 296 bis 370. Das sind die kumulierten Werte gewesen. Das heißt, 2009 war die Berechnung auf 395 €. Und wenn ich dem Glauben schenken darf, dass da um selbst nur 5% Steigerung ist auf 600, dann könnt ihr euch ausrechnen, was euch eine Gülle nur wert wird. Ja, wie viel das nur investieren werft in Gülle-Management, in Gülle-Optimierung, was da dahinter ist. Und wir machen mittlerweile sehr viel und sehr gut mit der Gülle. Alle miteinander. Ja, weil sonst tatsächlich so funktionieren. Nur es gibt immer eine Entwicklung. Und das ist das Entscheidende. Das muss diese Entwicklung nicht verschließen. Nur weil wir sagen, jetzt haben wir eine große Kühlausbringtechnik, jetzt haben wir die Traktoren dazu und da ist was rein. Das heißt nur lange nicht, dass das jetzt schon der Zenit ist, was das Thema Wirtschaftsdüngeraufbereitung anbelangt. Erlaubt zum Vergleich, vor 18 Jahren, ich war 10 Jahre Geschäftsführer im Maschinenring, da schlagt mein Herz sehr intensiv noch immer und das praktizieren wir auch der Hammer Betrieb. Vor 18 Jahren haben wir bei uns im Ring den ersten Biedüngerstrahl eingeführt. Da haben wir gesagt, so was, denn so ein Blödsinn, das braucht man nicht, verursacht nur Kosten. Wenn ich mir die letzte Statistik vom Herbst anschaue, wie viele Wiegedüngerstrahlen das verkauft worden sind, so im Vorbeigehen, kostet der 13.000 €, der kostet 15, das ist ein wenig besser, der andere, der hat ein wenig andere Software, das geht alles so im Vorbeigehen. Auf Eigenbetrieben, nicht überbetrieblich, auf Eigenbetrieben. Ja. Weil man weiß, dass das Thema Mineraldüngerzukauf ein teures ist, ja, dort wissen wir es. Und genauso bin ich motiviert, dass ich sage, wir werden in 10 Jahren über das Thema Güllemanagement weiterentwickelt Dinge. Ich sage mal vorsichtig. Ja. Weiterentwickelt Dinge, was da dahinter steht. Was sind die Ausbringkosten dahinter? Wenn ich 3600 Kubik hopp mit einem 9 Kubikmeter Fassel. Oder gehen wir mit 2400 Kubik gehen, 6 Kubik hopp fast gar nicht mehr, die gibt es eh schon fast immer, ja, die sind eh fast da gekommen. Aber da drin wird es sich anspülen. Dann haben wir von 2,10 Euro, sprich 3 Kilometer, bis 3,80 Euro, 10 Kilometer fällt auf Entfernung die Kosten. Jetzt weiß ich nicht, ob es bei euch anders ist wie bei uns. Die Bachflächen werden alle weiter. Das ist jetzt aus dem Versuch außer ein Mischsatz drin, unverdünnt was billiger, ist glaube ich die Wertehecke waren. Das ist ungefähr verdünnt mit 18-20% Wasser. In der Größenordnung. Kann man nicht ganz genau. Weil so auf dem Prozent kann man es nicht sagen, aber in der Größenordnung bewegt es sich. Und was ich sagen will, ist das. Wenn es in Richtung Grünlandmanagement geht, in Richtung Flächenmanagement, viele Betriebe suchen das Futter in Zupachtflächen krampfhaft. Ja. Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht mehr, und das entschuldigt zwar, wenn ich es so frech sage, diese Pachtpreise, was bei uns im Bezirk gezahlt werden für Grünlandstandorte, das widerspiegelt keine ökonomische Grundlage mehr. Ja. Das widerspiegelt keine ökonomische Grundlage mehr. Das hat nichts mehr mit normalen Dingen zu tun. Und die Betriebe pachten weit weg, damit sie dementsprechend glauben, sie können eine Futter holen und vergessen, dass daheim eine Flächen der Futter überhaupt noch mehr. Ja. Und ich behaupte einmal, und das zeige ich, dass in der abstuften Bewirtschaftung dann da ein Schlüssel drin liegt, wir müssen auf die besten Flächen zählen. Wir müssen auf die Flächen zählen, die was uns was rückliefern und nicht ständig ausdifferenzieren auf Flächen, wo dementsprechend weit weg sind, oder die, was auch der Standort nicht hergibt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich komme nur zur flächenabstuften Bewirtschaftung. Ich möchte da nur eine Zahl sagen. 3,20 Euro, 4,70 Euro. Wenn wir weiter wie 5 Kilometer weg pachten, dann ist der Wert der Gülle auf der Straße bringen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Der Wert der Gülle bei 5 Kilometer, bei 8 Kilometer ist aufgebraucht. Und da müssen wir uns fragen, ob das sinnvoll ist, dass wir ständig weit fahren oder ob wir nicht zusammentauschen müssen, ob wir nicht die Gülle aufmotzen müssen, alles was da dahinter ist. Und zu dem kommen wir jetzt nicht. Was, wie können wir die Gülle aufwerten? Dementsprechend, was sind unsere Erfahrungen? Ideal ein leichtes Rühren in der Lagerzeit haben. Das heißt, ja nicht die Gülle aussterben lassen, ja nicht die Gülle tot werden lassen. Entscheidend ist, dass wir es wirklich am Leben halten, das Bakterium der Gülle am Leben halten. Und das genügt, wer eine Tauschneidpumpe hat, wer dementsprechend eine Flight drinnen hat, dass er alle 14 Tage 5 Minuten einmal einschaltet. Wer ein Slalom-System hat, hat das Problem eh nicht. Dementsprechend bitte ich, dass die, die was am Mixer haben, einmal im Monat im Winter den Mixer reinhängt für eine Viertelstunde. Nicht, dass die Schwimmdecken aufarbeitet, das ist auch schlecht, weil da verlieren wir Ammonium, aber dass dementsprechend wieder Sauerstoff reinkommt, dass die Gülle sich veratmet, dass da drinnen dementsprechend was abgeht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, was da dahinter ist. Ich bin kein Freund, dass wir ständig Wasser an der Eier holen, weil ich schon gesagt habe, dass diese Nährstoffkonzentration an der Pflanzenwurzel sich so stark verdünnt, dass das nicht funktionieren wird. Also da bin ich ein totaler Gegner, es verursacht nur Kosten, es muss uns da einfach was Intelligenteres einfallen. Bodennah, Kuminum, Verschlauchung, Möscher, Schwalmschwanz, was drin ist, und mineralische Frühjahrsdüngung, habe ich schon gesagt. Das ist nicht von mir stammend, sondern es hat ein gewisser Priming schon herausgefunden, dass dieses Andüngen mit wasserlösigem Phosphor oder mit einer geringen Nitratgabe im Frühling Gewaltiges bewirkt, dass dieses Nitrobakter im Boden anzündet, dass das richtig vonstatten geht, dass da richtig die Post abgeht. Und nicht erst mit der Gülle, sonst unsere Betriebe haben alle umgestellt, da fährt keiner mehr auf kalte Böden mit Gülle, sondern es ist ja generell andummt, flächig, die ganzen Flächen, was man intensiv fahren will. Und dann, wenn es warm wird, das kann ja durchaus in einer Woche sein, das spricht ja überhaupt nichts dagegen, wenn es wieder schön bleibt, dass man dann gleich mit der Gülle nachschießt. Dann hat man diese Effekte, dass dieses Brining dementsprechend funktioniert und dass das auch hier hat. Wie ist das da mit der Senkung, die was habe ich schäumt? Eine schäumende Gülle hat relativ hohe Ausgasungsverluste, das kommt leider dazu. Und die Ursache, warum es schäumt, kann vielschichtig sein, wobei das meiste ist, dass relativ viel, und das mag jetzt paradox klingen, weil normal Öl dementsprechend ein Blocker ist für den Schaum, aber in dem Fall ist es so, wenn die Eiweißfracht, ich weiß jetzt nicht, was du futterst, Oberrapschrott drin ist. Wir haben immer wieder schäumende Kurven mit dem Rapschrott. Ja, es ist immer ein Thema, was da dahinter ist. Und wir helfen uns so an, dass wir Atommineral einstrahlen, das was eigentlich das Einzige ist, was den Schaum relativ schnell bindet. Ihr kennt es, die Schäumung ist immer eine Trennung. Da passiert was da drin, da ist ein Prozess drinnen. Und das ist wie, wenn ihr ein Schaummittel macht, mit einem Geschirrspülmittel, da sind sogenannte Tenside drinnen. Diese Tenside trennen den Schmutz von dem Stoff, was ist. Und dieses Rapsöl hat eine ähnlich tenside Wirkung in der Gülle. Und da helfen wir uns eigentlich immer nur, dass wir ganz ein ultra fein vermahlenes Stormöl oder was nur besser war, und ja, was nur besser war, ganz genau, ein Borolith, der man sagt, das ist ganz ein feines Tonmineral, wie ein Bentonit, ganz feines vermahlen. Da brauchst du wirklich nur eine Futzemenge in einen Strand, da schauen wir es weg. Funktioniert gut. Und da ist es ganz wichtig, das ist auch ein Zeichen, dass nur Energie drin ist. Dass relativ viel Stickstoff, dass da nur ein enges 10-Verhältnis drin ist. Das heißt, du hast wenig TS, oder du hast zu viel Stickstoff auf den TS, so muss ich sagen, auf der Trockensubstanz. Die arbeitet nachher, ja, die hat nur einen vollen Speed. Jetzt kann ich sagen, schau, ob du bei deiner Verdaulichkeit noch was zusammenbringst, da bin ich aber jetzt nicht ich, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber schau, ob du nicht da noch eine Fraktion mit denen brauchst, in einem. Das ist, ja, wann kommt es? Ja, wann kommt es? Genau. Dann holt es aus. Und das ist genau das, wo wir mit solchen Zelluliten einfach gute Erfahrungen haben, dass man das stoppen kann. Bitte hat keine Gülle rein, keine karbonatischen Aufbereitungsmittel, die was ich behabe, tönen. Wir haben jede, was ich heute da gehabt habe, der mit 7,4, 7,5, der hat jetzt seit Herbst ein Aufbereitungsmittel drin, weil er ein Problem hat im Schwemmkanal, im Wegrinner. Diese Carbonate sind natürlich gut, weil sie sehr weicherdig sind, sehr fließfähig werden, nur sie erhöhen den Gülle-pH-Wert zu hoch. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ja. Wir fahren, wenn es ist, mit einem Umspülsystem, Rezyklierung, das ist nach wie vor das Beste, was es gibt, wenn es Verstopfungen gibt. Da ist in eine gescheite Pumpe investieren das einzig Sinnvolle, was da drinnen ist, weil hohe pH-Werte gibt es an. Wir gasen uns den Stickstoff aus. Ich möchte euch da jetzt zwei Dinge sagen. Das sind lauter Möglichkeiten der Gülleaufbereitung. Und es gibt einen sogenannten grünen Ziviltechnikerverband, und da sind sehr helle Köpfe drin. Und darum habe ich heute anfangs das gemacht, wie das stinkt zum Himmel. Und ich darf es nicht glauben, dass den Markt Gülle nicht schon viele Leute erkannt haben, dass man mit der Gülle ein Geschäft machen kann. Aber nicht durch den Güllehandel, sondern durch eine Gesetzwerdung, die was sagt, das stinkt, da gehört was geändert, bakteriologisch, nicht hygienisch, da gibt es einen ganzen Haufen Systematiken dazu und es gibt solche Güllen. Aber ganz ein überwiegender Teil der Güllen ist ganz schwer in Ordnung. Hygienisch schwer in Ordnung, nährstoffmäßig schwer in Ordnung, so wie es bei euch ist. Und das darf man uns nicht badig machen lassen. Und jetzt bin ich eins, dass ich sage, entwickeln wir uns gesund weiter in der Güllewirtschaft, weil wenn ihr da schaut, das sind lauter technische, extrem teure, technische Lösungen. Und wenn wir jetzt lauter Verfahren brauchen, die was sind teuer sind, dann ist der Güllewert für 3,70 Euro schnell wieder aufgebracht. Ja, da darf man nicht recht umhauen bei 1000 Kubikmeter. Da ist schnell Feierabend. Das hilft nichts. Und darum ist wichtig, dass wir vernünftig arbeiten, dass wir sinnvoll umgehen mit dem was da alles gibt. Ich sage euch zwei Versuche. Das ist auch bei euch geplant am 30. April, ein großer Gülletag. Mit Bezirksbauernkammern und Maschinenring und da wird auch ein mobiler Gülle-Separator im Einsatz sein. Und da bin ich schon zum Home. Das muss ich sagen, das macht durchaus Sinn. Wir haben schon einige Versuche gefahren. Das heißt, im Frühling fahren unsere Betriebe, die was jetzt die ersten Versuchsbetriebe sind, die Separation, separieren sie 300 Kubik Wasser aus der großen Kurve, dann diese Gülle mit Ammonium, sprich mit flüssigem AHL, Ammonium-Harnstofflösung, aufbetten und fahren dann mit der Gülle 10, 15 Kubik und haben dort einen Stickstofffracht für die ersten zwei Schnitt fertig. Und das ist ein modernes Güllemanagement. Das ist das, wo ich sage, das macht Sinn. Ich bin mit den Kosten herunter, mit den Ausbrennkosten. Ich hole mir 500 Kubik außer und nehme 300 flüssig, nur was ich brauche für den ersten Aufwuchs. Nicht mehr, nicht alles separieren, weil es für die ersten Berechnungen sind immer gleich. 2000 Kubikmeter Gülle alles separieren, das rechnet sich nicht. Klar, weil das Separieren kostet 1,50 bis 2,10 am Kubik. Je nachdem, wie dünn das was machen will. Das heißt, wir fahren separiert einen Teil raus, über den Bypass fahren wir den AHL dazu, der fährt 15 Kubik, eine Kühle nicht mehr mit 3 Kilo Stickstoff, sondern, wenn es ganz gut hergeht, mit 10 Kilo Stickstoff, mit 8 Kilo Stickstoff, je nachdem, wie man es halt herrichten will. Und dann fährt man einmal drüber und wird für 2 Schnitt gedüngt. Und das macht das, was in Richtung Boden, zu dem Kumino, Bodenfruchtbarkeit, ein ganz wesentlicher Punkt ist. Wir haben im Ackerbau das Problem, dass nicht immer optimale Bedingungen sind, da können wir uns aber nur ein wenig aussuchen, ob man da zuarbeiten oder nicht. In Grönland wisst ihr hier, wir müssen fahren mit der Ernte und das 5-6 Mal im Jahr oder 4 Mal je nach Intensität. Und da wird es wirklich stressig. Wir haben nicht alle gute Bedingungen, was da drin sind. Und wenn wir unsere Böden flach fahren, dann haben wir das Problem, dass einfach diese Nitrobacters nicht mehr gescheit arbeiten können. Wir haben unsere Hauptdüngung im Stickstoffbereich auf Ammonium aufgebaut haben und dann die Umwandlung nicht mehr stattfindet. Dieser Prozess nicht mehr gescheit geht. Das heißt, wir fahren da Feststoffe raus, zirkulieren uns da das raus, was da gut geht und fahren dazu. Den Feststoff fahren wir im Acker Grönlandbetrieb generell auf den Acker. Der hat auf der Wiese nichts mehr verloren. Der Feststoff wird im Acker im Sommer eingearbeitet. Auf die Stoppeln, wenn gute Befahrbarkeit ist und im reinen Grünlandbetrieb wieder verkauft. Damit wir endlich unsere Kaliüberschüsse mitbringen. Ja. Ich habe zuerst bei der Bodenuntersuchung gesehen, Kaliwert 34, Phosphorwert 7. Und wir sollen ein Phosphor-Kali-Verhältnis haben im Boden von 1 zu 1,2. Und der hat von 1 zu 4,5 gehabt. Da geht nichts mehr. Da geht in einem hochwertigen Erdgas nichts mehr. Ja, weil da habe ich nur mehr Ungleichgewichte und dort bei der Nährstoffversorgung. Und dort fahren wir dann in die Feststoffdichte, wo wir sagen, wir fahren außer damit, verkaufen wir. Die Ackerbauern reißen euch das aus die Hände. Und so ein Trockensubstrat kannst du auch gut verkaufen. Das ist gesucht, überall. Das mache ich in jedem Marktfruchtbetrieb. Und das kannst du heute in einem Saalaufleger auch mit 40, 50 Kilometer führen. Weil das ist wert, dass wir es führen. Ja, das ist wert. Und was ich damit sagen will, ist, wenn wir Dünger in aller Herren Länder hin und her führen, dann ist für mich das Thema Wirtschaftsdünger, wenn er veredelt ist, wenn er aufgeschlossen ist, wenn er aufbereitet ist, genauso eine Handelsware. Und wenn Sie jetzt als Müllviehbetrieb sagt, Sie haben immer permanent Kaliüberschüsse und die bringst du nicht runter, weil der Kreislauf bei euch halt so ist, dass ihr euch ein Kali immer in Schwebe hält, ihr düngt sie nicht uns dazu und ich komme mit Phosphor überschwach, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich steigert mein Phosphorgabe ins Endlose, das wird aber nicht lustig bei den steigenden Preisen. Das heißt, das hat eigentlich keinen Sinn, brauche ich auch pflanzenbaulich nicht. Oder ich schaue, dass ich Kali aus meinem Nährstoffkreislauf abzweige. Jetzt darf aber flüssige Gülle nicht weit führen, das haben wir gesehen, weil es so teuer ist. Das heißt, ich muss da ein bisschen was trennen. Die dünne Gülle kann ich mir selber, die infiltriert super ohne Wasser. Ja, kein Wasser beiführen, weil das ist teuer. Die infiltriert super, der rot sich ein wenig auf mit Ammonium-Harnstofflösung, gibt einen gescheiten Speed. Und die Feststoffe verkaufe und das, was ich da erlöse, kaufe ich mir DAP, dass ich meinen Phosphorkreislauf überschließe. Und das ist für mich ein modernes Güllemanagement. Ja, da denken wir vielleicht nur zu einstufig, ich sage es einmal vorsichtig, ja, zu einstufig. Ich lade euch nicht ein, mehr zu denken, nachzudenken. Die Gülle ist wert, dass wir drüber nachdenken. Und nicht, dass ich es im Herbst nur rausfahre, weil ich keinen Grünraum habe. Da kalte ich mir jeden Kubikmeter zurück, weil ich will separieren und vor allem Feststoff verkaufe. Der ist was wert. Der ist absolut wert. Und wer von euch Waldfruchtbetriebe kennt, der weiß, die lechzen nach organischen Dünger. Weil sie genau wissen, dass das zwar recht nett und gut ist, alles mineralisch, aber dementsprechend auf Dauer für die Bodenstruktur und selbst wenn sie mit der Kalkversorgung dahinter sind. Aber wenn ich nur immer ein paar Begrünungen habe, die was ein engstes Endverhältnis haben. Und Alexandriner geht, der ist für Bodenstruktur, ja, ist nett, aber der ist gerade da und muss bündeln. Ja, der gibt nichts her. Und darum ist ganz entscheidend, dass wir da vielleicht werden. Bitte. Das ist mir dann nicht ein Eigentor, wenn ich die festen Stoffe organische Masse verkaufe, weil das Wichtigste, was wir eigentlich da sollen, ist ja Humusabbau. Mhm. Und wenn man das hergibt, dann ja. Irgendwann werden wir aussteuern. Das ist richtig. Du hast, ich rede jetzt vom Grünland, wenn du selber einen Acker hast, dann bringst du ihn dort runter, bin ich voll bei dir. Aber wenn ich, oder wenn ich überwiegend Grünland habe, wir haben bei euch genauso wie bei uns im Grünland Humuswerte über 8%. Ja. Kohlenstoffanteil über 8%, weil der wird gemessen bei der Analyse. Und ich bin kein Freund, dass wir unsere Grünlandbestände auf 15% Kohlenstoff abführen. Die werden unkontrollierbar. Du wirst nicht mehr beeinflussen können, wann der Stickstoff kommt. Ja, und jetzt zahle ich nur einen Chart dazu dann. wo die Stickstoffschichten eingegangen sind, wo man gesagt hat, und es gibt ja ganz ein großes Modell, die Ökoregion Keindorf, vielleicht kennst du einen oder andere, der Gerhard Dunst, der was sagt, das Ziel ist ja generell in Österreich, dass man die Ackergrünung gleichstellen auf 8% Kohlenstoffanteil, 8% Humus. Und das wäre wassertechnisch der Supergau, ja? Der wassertechnische Wahnsinnwert ist, weil ein Boden mit 8%, ein Ackerboden mit 8% Kohlenstoffanteil, Humusanteil, den kannst du nicht mehr, da kannst du keinen Bestand mehr führen. Vielleicht hat vielleicht wer so, bei uns ist Neuharting, das ist so ein anbaures Gebiet, da haben wir 6,5-7%. Es gibt fast kein Pflanzenschutzmittel mehr, das was damit schwessen kommt über den Boden, weil über 4% geht kein Herbizid, kein Bodenherbizid, weil die organische Fracht alles bindet. Das zweite ist, die düngen mineralisch und organisch dazu, der Stickstoff kommt beim Wort zu unkontrollierten Zeiten in die Fahnenblattfracht rein, wo er nur krankheitserregend wirkt. In die Schussphase rein, wo wir kürzen können mit CCC und Modus und Metax und alles was gibt, das was nichts mehr wirkt, ja, weil solche Mengen an Stickstoff frei verfügbar werden. Ich bin ein totaler Gegner. Erstens ist es völlig unrealistisch, dass wir unsere Kohlenstoffwerte so hoch treiben, das bringt überhaupt nichts. Du hast aber recht, wenn ich Ackerkrümmerbetrieb bin und ich habe Kohlenstoffwerte von 2,5, dann spricht nichts dagegen, dass ich die Feststoffe einbaue auf dem Acker und im Grünland vor allem die dünne Suppe mit, die wo ich dann sage, das passt. Dann kalte ich mir es halt selber, ja? Dann tue ich da auch was Gutes. Aber fürs Grünland haben wir viel zu hohe Trockensubstanzfrachten, die was nie mehr wieder was zurückbringen. Nie mehr wieder. Hat überhaupt keinen Sinn. Und was wird erlöst aus so Feststoffen? Das kommt davon, was drin ist. Ja, ja. Aber da bist du schon dort oben, irgendwo im Bereich, bei den 5, 6 Euro pro Kubik ist Standard geworden eigentlich. Und wenn ich jetzt sage, ich habe so einen Containerwagen mit 30 Kubik, dann ist das schon so, dass ich sage, 300-400 Euro und da kann ich mir schon wieder ein wenig DRP dazu kaufen, was da ist. Und dann kann ich auch mal ein Stück geführen, wenn einer das brauchen kann. Von dem her. Du darfst ja dann vielleicht erst mir separieren, schon 3 Jahre. Ja. Das ist ja zum Beispiel so, ich brauche einen zum Bestreuen. Stand. Ich starte zum Beispiel eines separierte Material, du bringst natürlich relativ wenig Stroh, dann wieder zu, in die Gülle rein. Das fällt ja sowieso mehr, weniger Festanteil dann auch. Genau. Das weniger. Wichtig ist einfach, dass die Gülle verdienst dabei, dass den und den nicht bei uns funktioniert, ist da auch los. Aber für sich mit dem Stroh, das ist gar nicht mehr recht weit. Danke. Wie der Resenthener Stroh. Der Marktfruchtbetrieb ist künftig nicht mehr bereit, dass er Stroh wegführen lässt bei steigenden Kalipreisen. Das sehe ich ganz deutlich, die Tendenz. Ja. Er sagt nein. Und ich sehe es daheim bei unserem Betrieb. Wir verleichern unsere Straße, unseren Ortsbahnhofmann in Hummer Rudi, der hat einen Tierflaub steuert, der kriegt die ganze Straße von uns und wir kriegen nichts wieder zurück von ihm. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, das ist uns beide geholfen. Aber das geht halt nicht überall. Da muss die Chemie passen und da muss alles zusammenpassen, dass das geht. Was ich euch aber sagen will, ist das Thema mehr bei der Gülle, weil es geht auch um Bodenhygiene, es geht auch um das Thema Bodenmanagement. Wir haben jetzt den Zöll, die ersten 3 Betriebe, die überlegen, dass sie in diese Kleinfermentationsanlage ernsthaft einsteigen. Das heißt, eine Biogasanlage, aber nicht für Substrate, wo man jetzt wieder Mais hat oder sonst was, nein, Varo, sondern nur eine Gülle, Biogasanlage. Mit 25 kW braucht man um die 350 bis 400 GVE dazu, dass die betreiben können. Und da geht es ja gar nicht um den Strom, da geht es gar nicht, die Tank gar nicht verstromen. Es geht auch nicht um die Abwärme, weil die fällt eh nicht an. Das Gas werden sie geschickt verarbeiten. Eher geht es nur um das, dass die 8% Trockensubstanz runterbringen auf 5% dadurch. Und eher Gülle, ja jeder weiß, dass durch die Fermentation Trockensubstanz abgebaut wird, ein bisschen Gas entsteht, das was in der Biogasanlage verarbeitet wird, und was aber überbleibt, ist eine hohe Fracht an Ammonium. Und Biogaskühlen haben automatisch 7-8% Ammoniumstickstoff drin. 70-8% Ammoniumstickstoff drin bei einer Trockensubstanzgehalt für 4,5-5%. Und das ist das Faszinierende daran. Das möchten die machen. Die sagen, wir helfen uns so. Ja? Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, dass man das optimiert, dass man in die Richtung mehr denkt. Wichtig, ein Ziel haben wir alle miteinander. Die Gülle muss dünner werden im Grünland. Ja. Im Acker, wenn ich auf die Stopp bin vor im Sommer und ich tue es nachgruppen und baue eine Begrünung an, ja, da kannst du 10% TSA haben. Ja, da ist völlig wurscht. Da ist nur gut, ist billig. Umso mehr, umso fester, umso billiger. Aber das haben wir halt im Grünland nicht. Das ist der große Unterschied in der Güllewirtschaft. Das ist bei der Separierung. Frage dazu, Herr Fühle. Ja. Was ist mein früher im Biokrönland betrieben? Ja. So, bei der Herstellung des Krönland vorher die nicht komplett aufmixen. Also nur vom Ton rein, wie es zuerst gesagt haben, du lässt dich rein, genau, wie sie fangen nur das Wasser fürs Krönland. Passt, ist grundsätzlich denkbar. Du musst halt dann wissen, wie es mit der dicken Restmenge dann umgehst. Das ist ein entscheidender Punkt. Machst du dir auf Lackerkreuz dann für Mais? Passt, super, spricht nichts dagegen. Es ist nur eins, wir sehen, schauen, und vielleicht habt ihr da auch Ergebnisse, aktuelle, was in der Flüssigphase drin ist. Oder, ja, wir haben da jetzt ein paar Sachen angeschaut, und da sehen wir es jetzt, ist aber jetzt eine Geschichte von der Schweinekühle, weil das ist ein Exaktversuch, was da drin ist. Das Problem ist, schau, es bleibt in der Festphase, das gilt aber für Grönland nicht, dementsprechend viel Phosphor drin bei der Schweinekühle. Weil das ist das, dass der Schweinebetrieb weggekommt, da ist genau umgekehrt. Bei der Rinderkühle rechnen wir, dass 20% Kali drin bleiben. Aber was entscheidend ist, es bleibt dann 70% des Stickstoffes in der flüssigen Phase drin. Und das ist das Entscheidende. Ja, und darum ist Separieren auch ein spannendes Thema. Und wenn ich dann wirklich mit AHM nur mit dazu baue, dann habe ich das Problem gelöst. Dann habe ich einen super hochwertigen, flüssigen Dünger und ich habe kein Problem mehr, dass das funktioniert. Und ich komme dann noch gleich dazu, was uns beschäftigt in Richtung Boden, Nährstoff in Richtung Versorgung. Zuerst noch, das kennt ihr alle, eine tolle Geschichte, Schwenkverteiler. Wenn ihr Ammoniumdünger einsetzt oder hochwertige Füllen mit Hyammoniumstickstoff, und ich sage das da jetzt an dem Platz dazu, biologisch dynamische Betriebe können mit dem Begriff hohe Ammoniumfrachten im Boden nichts anfangen. Ja, und schon gar nicht in Grünland. Ja, ich sage das ganz frei außer. Nur eins sage ich auch, wir verfolgen seit Jahren und ich bin wirklich viel auf der Beratung und viel mehr Betriebe draus. Und die Probleme haben wir überall dort, wo wir nur mehr organisch gebundenen Stickstoff haben, die Probleme haben wir dort, wo nichts mehr verfügbar ist in den Böden. Und darum bin ich so umgeschwenkt die letzten 10, 15 Jahre in diese Richtung, weil ich sage, wir müssen das geben, was die Pflanzen braucht. Es funktioniert eben nicht, wenn wir sagen, wir fahren intensiv, aber es kommt nichts nachher. Das ist das, was ich auch dazu sage. Und ich bin jetzt dann gleich bei einem Punkt, wo es um Richtung Versauerung geht, damit sie das auch korrigiert und relativiert, weil das schon eine entscheidende Sache ist. Trost-Topic, tolle Geschichte, müsst ihr kennen, viel, werden viel für euch haben. Aber das super hin, super Abbruchverhalten, passt wunderbar. Ich möchte nur eins, wenn wirklich dann die Gülle 80% an Ammonium hat, dann ist es wichtig, dass man trotzdem schaut, dass man nicht bei den heißesten Sonnenstunden fährt. Auch wenn der Wäscher super abperlt, auch wenn er großtropfig runterfällt, wir müssen schauen, dass er möglichst wenig blau abfällt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir fahren doch auch immer wieder mit Schleppschlauch in die Richtung, setzt voraus ganz eine dünne Gülle. Da ein Negativbeispiel, katastrophal, Gülle mit 7% PS, ungeeignet. Die gehen zwar technisch durch die Real. Das ist halt alles kein Problem mehr, wenn das 17 Mal gehäckselt wird, mit hohem Energieaufwand, also das regnet sich jetzt nicht, der Verschleiß ist ein Wahnsinn. Aber sowas ist natürlich ein Wahnsinn, darf uns nicht passieren. Da habe ich total negative Effekte von Abgasung der Nährstoffe sowieso, was das für Grasnamen heißt. Und für die Folge Futter, Aufwuchs, wenn es nicht draufbringt oder nicht vollständig. Wir haben die Bandel weggeklappt in 20 cm Hechen. Das war eine Katastrophe. Also wirklich eine Katastrophe. Ja, verzweifelt. Das ist absolut uninteressant, was da drin ist. Ich bin immer wieder in der Schweiz bei ein paar Projekten dabei. Die Schweizer sind immer wieder anders und tüfteln einmal in die Richtung. Wir haben das Problem so gelöst, dass da drinnen drei so Wurfteller haben und ist eine gute Technik. Ist wirklich eine super Schirmtechnik, Abschirmtechnik. Völlig windempfindlich, hat super hin. Ein Handicap, du bist bei 8 Meter Arbeitsfreiheit eingeschränkt. Sie sagen, das passt genau zu uns. In der Schweiz wollen wir nicht gerissene Fastel haben, weil wir schauen unsere Böden. Wir wollen keinen Bodendruck haben und wenn das breiter war, dann kann man bei immer die Völkerin aussehen. Die haben damit überhaupt keinen Stress. Ja, die fahren da trotzdem sehr intelligente Lösungen und ist wirklich gut gegangen, muss ich sagen. Also war eine tolle Geschichte. Absolut verschleißfrei, total bodennahe. Also hat wirklich super. Schleppschuhe, wir haben zwei Fastelräder mit Schleppschuhe-Technologie. Ist halt das Problem, sehr aufwendig, ich weiß nicht, wer bei euch fährt mit Schleppschuhe. Ist aber, wenn ich heute, und das ist die einzige Empfehlung, was ich abgib, für einen Schleppschurch, weil sonst ist er einfach sehr teuer. Aber wenn der eine Rispensanierung macht, dass er sagt, ich investiere in eine gescheite Rispensanierung, das heißt wirklich außer Camping, das heißt ein Neuansatz, der muss zuerst ein gescheites Nährstoffmanagement dazu stellen, schauen, dass er seine Kalkversorgung stabil hat und muss schauen, dass er in den nächsten 3 Jahren mit Schleppschuh arbeitet, weil sonst düngt er in die Restrizomen dieser Rispen rein mit oberflächlichem Stickstoff und die Sanierung wird nur bedingt helfen. Ja? Wenn du über das Bau kommst wieder mit Ammonium, das ist schlecht. Das muss rein, das muss runter. Und das funktioniert wirklich super. Wir haben mit Gampern wirklich da in die Projektgruppen, der Frühwirtbette erkennt euch, weiß nicht, das ist auch sehr gut und wir arbeiten da sehr eng zusammen, das ist unser Pflanzenbau, Referent in Grünland, in Oberösterreich und wir haben da wirklich sehr enge Kontakte. Wenn der Stickstoff am Boden ist, dann haben wir schon gewonnen. Dann haben wir schon wirklich viel erreicht in dem Bereich. Und jetzt erlaubt es mir, jetzt mache ich einen Schwenk in der Bodenprofil rein, weil mir das jetzt ganz entscheidend ist. Gülle ist ein ganz hochwertiger Dünger. Gülle muss aber als solches mit hohen Ammoniumfrachten aufgemotzt werden, damit auch die Überfahrten sich rechnet, damit auch die Konzentration und Wurzelholz hat. Und das ist aber der Widerspruch dann, wenn der Boden verdichtet ist. Wenn unsere Flächen Sperrschichten drinnen haben und das ist auch was ich leider Gottes immer mehr feststellen muss. Ich bin im Jahr zwischen 20, 25, 30 Mal bei sogenannten Bodenansprachen der Referent. Das heißt, wir tun nichts anderes, dass wir Luckel kommen mit einem Bagger, mit der Hände ist ein wenig zu mühsam, schadet zwar nicht, aber das ist ein wenig zu mühsam, dass wir da reinkommen und dass wir da wirklich auf 2 Meter tief und 5 Meter lang schauen, was spült sich in den Boden ab. Und wenn ihr im Acker, das ist ein Indiz, da wo wir jetzt 2, 3 Ackerfotos sehen, da, sowas seht, Maisspindeln, die was durch Schwärzepilze konserviert sind, Stroh, Weizenstroh, eine 2-jährige Wortstrahl drin, dann ist das immer ein Zeichen, dass euch ein Bodenverdauungstrakt ein bisschen stoppt, ein Kummer ist. Ja, dass da nicht alles hundertprozentig abgeht da drin. Und im Grünland kennst du das, dass vielleicht die Bestände ein wenig Schütter aufwachsen, dass vielleicht das hochwertige Bodengras ein wenig später kommt, dass das nicht gleich wegzieht, dass die Bestände nicht sehr homogen sind, sondern eher rückig, dann ist das immer ein Zeichen, dass da die Nährstoffflüsse nicht hundertprozentig im Gänge sind. Und ich habe da eine Flur gesehen und ich mache mir mittlerweile gar nicht mehr so viel Sorgen über den Oberboden, weil der ist dementsprechend leicht wieder in den Griff zu kriegen. Ja. Aber was mich schon stresst und jetzt auch im Nährstoffbereich stresst, ist das, dass solche Sperrschichten in den Böden, und das ist im Grünland nichts anderes, ihr habt solche Grünlandstandorte bei euch, ja, an Zähne gehabt. Vielleicht sind es dort und da ein Bleiler unten, ein Pseudoverkleid, ein Grundwasser beeinflusst. Das mag durchaus sein. Aber ihr habt tiefgründige Böden und tiefgründige Böden sind sehr druckempfindlich. Und wenn ihr sowas vorfindet, dann habt ihr euch ein Bodenvolumen degradiert auf ein Viertel, auf ein Drittel, was immer. Und da können 15, 20 Kubikmeter Gülle schon zu viel sein, um die Verdaulichkeit, nämlich sprich der Mikroorganismen in den Böden, zu beeinflussen. Und ich weiß nicht, wer ein Gielhofer kennt von euch, ob das ein Begriff ist, der hat sich sehr lange Zeit mit der Gülle und Verträglichkeit im Boden beschäftigt. Und der sagt mir immer, 60 Kubik in Grünland, kein Problem. Ja. 60 Kubik, kein Problem. Aber jeder Kubik, was drüber geht, ist bedenklich und muss umso mehr die Bodenstruktur in fit sein, muss umso mehr die Bodenstruktur passen. Und der hat sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt, aus Sicht der Mikrobiologie. Weniger jetzt von Anwendung, sondern aus Sicht der Mikrobiologie. Und das nehme ich mir zu Herzen, weil wir denken, da kann man sehr viel machen. Wir sehen es da im Grünland, wenn ihr schwere Standorte habt, und das ist so ein Standort, wie man bei euch häufig findet, im Grünlandbereich. Und das, laut Bodenkarten hätte ich mir so ein Foto dazu gesucht, das müsste relativ charakteristisch sein. Das heißt, wir haben eine ganz schubfältige Oberschicht, geht dann schon oben, unten dann teilweise ein Sandige ein bisschen, wo die Flusssande sind, je nach Standard. Das ist sehr inhomogen dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass man das überreglich. Aber es ist schon mal eine gewisse Verdichtungsempfindlichkeit da. Und ihr seht es da im Oberboden, spült sich in Grünland die ganze Nährstoffsituation auf 15 bis 20 cm ab. Da geht es ab. Und die müssen fit sein. Und jetzt messen wir verschiedene Nährstoffe, da komme ich dann auch noch dazu. Ich schalte jetzt schön um auf 2 Erkenntnisse. Da brauche ich nur die andere Präsentation. Was uns schon beschäftigt, wenn es um das Thema Bodenfruchtbarkeit geht, wenn es um das Thema Nährstoffmanagement geht. Wir haben uns angeschaut, ich komme zu Betrieben, die machen alles richtig. Du kommst hier und laut Bodenuntersuchung, Phosphor, Kaliwert, oh, die letzten Jahre geschaut, dass es Phosphor aufgebracht hat, und geschaut, dass eigentlich stickstoffmäßig alles passt. Und Betriebe sagen mir, ich weiß nicht, ich komme einfach nicht am Zenit. Ich komme nicht dorthin, wo ich hin will, eigentlich tue ich alles, theoretisch müsste es funktionieren und praktisch komme ich nicht dorthin. Wir haben uns dann erlaubt, bei den Betrieben und auch bei uns in der Projektgruppe in Grün und Aktiv, die Böden einmal ein bisschen tiefer anschauen. Ein bisschen tieferfeine, nicht etwa in die nährstofflöslichen Hauptnährstoffe, in die pflanzenverfügbaren Hauptnährstoffe, sondern was kann eine Ursache sein, was dahinter ist. Und jetzt möchte ich Folgendes zeigen. Leichte Böden, Sandböden, den Begriff kennt ja jeder. Schwere Böden, Ton- oder Lehmböden, kennt auch jeder. Und unser Boden ist wie ein USB-Stick, als Speichermedium. Jeder von uns kennt einen USB-Stick. Der Sandboden hat 2 MB Speichervolumen, der Tonboden hat 10 MB. So weit greift es auseinander. Und jetzt ist eins entscheidend, wenn wir Grünland düngen, dann müssen wir immer wieder kalte Phasen übertauchen, müssen wir nasszeitige Phasen übertauchen. Und dann ist ganz entscheidend, wie sind unsere Nährstoffe auf den USB-Stick drauf. Ja? Wie nutze ich das? Ihr seid da. Ihr seid ungefähr da herin bei 7 MB. Ihr habt ungefähr 15, 16, 17 Prozent Ton, habt relativ schluffältige Böden und ungefähr 15 Prozent Feinsandanteil. Also euch ein USB-Stick in der Region ist bei 7 MB. Sehr gut, sehr gut. Brauche ich oben in Baden-Württemberg, in Mühlfeld bei uns nicht diskutieren, weil da sind wir bei 1,5 MB Speichervolumen. Ja? Jetzt ist noch ein Handicap. Eure Böden, umso mehr Speichervolumen, umso druckempfindlicher werden sie. Ja? Das ist ein Naturgesetz. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, wenn ich Böden drücke, das nennt man die mechanische Druckverpflanzung von Tonböden, dann entstehen sogenannte H-Plus-Ionen und aus dem Austausch heraus, wenn wir Ammoniumbeton düngen, das heißt NH4+, wenn ihr euch erinnert habt, Ammonium, der Stickstoff steht NH4+, und wenn das jetzt umgewandelt wird in Nitrat, durch das Nitrobakter entsteht dieses H+. H+, sind Wasserstoffsäuren. Es kann Geogen, Aluminiumsäuren geben, Eisensäuren, die was bei euch auch da sind, eisenhaltige Geschichten. Und jetzt passiert Folgendes. Dieser USB-Stick soll so belegt sein, zwischen 75 und 80% Calcium, zwischen 10 und 15% Magnesium, um die 5, aber kleiner auf jeden Fall Natrium, Kalium und 1% Natrium. Und es soll vor allem eins sein, es sollten keine Säuren sein. Es sollen überhaupt keine Säuren drin sein. Das hat nichts mit dem pH-Wert zu tun, das ist ganz wichtig. Der pH-Wert ist eine völlig andere Geschichte. Da geht es jetzt nur um die Belegung eures Tonkomplexes, eures USB-Stickes im Boden. Wie ist der belegt? Über die austauschbaren Kationen, die Hauptnährstoffe. Und jetzt schaut bitte, wir haben diese Calciumwerte in den Böden unserer Versuchsbetriebe aus der letzten Reihe. Wir haben jetzt 200 Betriebe gemacht, ihr habt ein paar rausgenommen. Das heißt, das ist das frei verfügbare Calcium in euren Böden. Das, was drinnen ist, von 60, 70 Milligramm bis knapp 200. Ihr mit euch ein USB-Stick, der 7 MB, braucht um die 140 noch erinnern. Das war ideal bei euch. Ja, das war echt der Traumwert. Und ich bin überzeugt, dass sehr viele sind, die was dort sind, die was ein bisschen dahinter sind. Ich bin aber auch überzeugt, dass es viele gibt, die was da nicht dabei sind beim Spül. Aber nicht, weil sie es nicht wissen, sondern unbewusst. Ja. Und das ist eine völlig neue Systematik, sehr umstritten, weil es natürlich labortechnisch herausfordernd ist, weil wir da mit Bariumchloridlösungen arbeiten, die was nicht sehr gern gesehen sind. Aber wir versuchen einfach immer stärker in die Richtung einzugehen. Und das sind wirklich Forschungsarbeiten die letzten 3 Jahre, weil wir Antworten braucht haben. Wir haben einfach Antworten braucht für unsere Betriebe, die was angestanden sind. Die was gesagt haben, wir haben alles richtig gemacht und mit diesen Antworten sind wir gekommen. Und ich möchte euch das zeigen. Wir haben da diese Kationen-Austauschkapazität, das ist diese USB-Stick-Größe. Und ihr seht schon, die schwankt. Die meisten sind da bei 150. Das sind diese ungefähr 7 MB, was da bei euch sind. Da gibt es viel größere noch. Das ist vom Standort her abhängig. Und jetzt ist eins wichtig: das sind die Prozent der Säuren aus den Ergebnissen raus. Und das ist jetzt ein entscheidender Punkt. Betriebe, die was solche Säuren auf ihren USB-Stick genommen haben, die können nicht mehr nach Vorrat tun. Das geht nicht. Weil der Platz nicht mehr da ist. Der Betrieb ist gekommen und hat gesagt, Norbert, ich stehe an, ich werde nicht mehr schlau. Der hat über 50% Säuren gehabt auf seinem USB-Stick. Ja, USB-Sticks sind bildlich, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und wir haben angefangen, diese Säuren zu puffern. Ja, ganz gezielt zu puffern in Form von freiem Calcium, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen ein Calcium dazugeben und wenn ihr schaut, wir haben dann diese Calciumfach gegeben bei dem Betrieb. Da sieht man es dann, was da dahinter ist, überall da, wo das Calcium gegeben worden ist, bei den Blauen, und da haben wir dann die Säure sofort weggebracht, die was jetzt nichts mehr dargestellt ist. Und bei den Betrieben funktioniert die grüne Wirtschaft wieder hervorragend. Ja. Und das ist die Basis, damit das wirklich funktioniert, damit die Maschinerie Gülle rennt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Kostet nicht viel Geld, überhaupt nicht. Ich muss nur schauen, dass ich meine Kalziumversorgung im Boden auf die Gänge habe. Und Kalzium nicht in Form von kohlensauren Kalken. Von dem halte ich überhaupt nichts. Ja. Diese ganzen kohlensauren Kalken im Grünland und im Acker führen nur dazu, dass wir die pH-Werte künstlich in Tee treiben, keine Spurenelementmineralisierung mehr haben und dementsprechend gar nichts für die Struktur dann und nichts für die Säurepufferung. Das kann nur Kalzium in Form von freien Kalziumionen. Und das ist ein gewisser Anteil am Bandkalk bzw. Mischkalk und sonst wird es nicht funktionieren. Dieses System, wenn ich hochintensiv mit Gülle arbeiten will, da kriege ich sonst einen Stress zusammen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich bitte jetzt um Verständnis, das, ich wollte jetzt nur zeigen, ja, das im Detail ist sehr intensive Materie. Ich wollte euch nur sagen, dass wir Lösungen haben in Richtung intensivste Güllewirtschaft, in Richtung intensivste pflanzenbauliche Argumente. Wir müssen nur schauen, dass wir unsere Böden da dementsprechend fit erhalten, dass das auch funktioniert. Was sind so Ursachen für Säurebildung? Kalkzehrende Dünger, und ihr habt es schon von mir gehört, Harnstoff und AHL, das sind lauter kalkzehrende Dünger. Ja. Und da, wenn ich mit denen arbeite, wir arbeiten daheim seit 20 Jahren mit AHL, weil mir der Dünger einfach taugt. Ja, weil ich da der Pflanze den Stickstoff vorlege, wo sie die selber gestalten kann, da drinnen dann. Da kommt es nie zu einer Nitratvergiftung in der Pflanze. Und ihr wisst es bei Warz, die was Warzen haben, die Zähne ein wenig dahin im Frühling, dann meinen wir, wir müssen ihnen gleich auf die Sprünge helfen, anstatt dass wir es lassen, die sollen sie mal ausdifferenzieren, da ist überhaupt kein Stress beim Andüngen. Und dann kommen wir mit so richtig der Stickstoffkeule. Jetzt muss einmal was geehrt werden. Der muss einmal schwarz werden, blau werden, sagt man beim Warz. Ja. Kennt ja jeder den Begriff. Ja. Und so ein dunkelblauer Wort, das ist genau das, wo wir eh vielleicht gar nicht so schlecht einen Haufen Stroh produzieren, einen Haufen Krankheiten uns zu erzählen, aber Kornfülle bringen wir mit so einem Wort nicht zusammen. Ja. Ein Wort, der muss bis zum Pfannenblau eine leichte Krönung haben, aber der soll lieber eher auf der bescheidenen Seite sehen, aber er braucht ein gesundes Pfannenblau und das erreiche ich nur dann, wenn keine hohen Nitratwerte in der Pflanze vorliegen. Weil Nitrat ist Eiweiß und Eiweiß ist der beste Nährboden für alle Krankheiten, was es gibt. Und darum ist es entscheidend, dass man Richtung DTR, HTR, Blottflächenkrankheit, Richtung dementsprechende Fusariosen, ihr wisst das Thema, was uns da beschäftigt, ganz massiv schauen, dass wir auch nie in der Pflanze zu hohe Stickstoffwachen zusammenbringen. Diese Schübe, diese Nitratschübe, die was farblich ein Traum sein, weil es schön ist wie beim Nachbarn. Ja. Schaut her, der Mais, der ist richtig blau. Ja. Der Wort, der pumpt richtig. Ja. Ist in Wirklichkeit ein Düngen für das Auge, aber nicht für die Qualität und den Ertrag. Ja. Das ist in aller Herren Länder mittlerweile Standard. Und was wir mit unserer Nitratdüngung aufführen in Österreich, ist ein weltweites Phänomen. Gibt es eh nirgends sonst. Ja. Aber wir glauben, wir müssen fürs Auge auch was tun. Das ist eh schön, aber bringt uns nicht wirklich weiter. Das heißt, kalkzehrende Dünger sind in der Regel billiger, muss aber ganz klar sagen, ich sage es ausdrücklich. Um einen Preisvergleich anzustellen, muss man 40 Euro pro Hektar Meliorationskalkung jedes Jahr einrechnen. Es ist nicht seriös, ein AHL zu rechnen, Ammoniumharnstofflösung. Es ist nicht fair, ein Biammon-S, ein schwefelsaures Ammonium, ein Urea-S zu rechnen, ohne den Kalkausgleich. Wenn ich daheim einen dementsprechenden Düngevergleich mache, immer mit den 40 Euro pro Hektar, sonst ist das nicht seriös. Wenn in einer Zeitung was abgebildet ist, wo steht, der Harnstoff ist um das besser oder billiger, dann muss man immer schauen, ist der Kalkausgleich rechend oder nicht. Sonst ist es nicht seriös. Nassebearbeitung, ein Riesenthema, was uns beschäftigt. Im Grünland müssen wir hier und da die Kraut fressen, das geht nicht anders, das wissen wir. Im Acker kann ich mir aber schon immer einen großen Anteil aussuchen. Und bei uns haben wir die größten Probleme bei den Betrieben. Bei uns heißen es Boberer, ich weiß nicht, wie das bei euch heißen. Die Boberer bei uns sind die sind schon fertig, wenn es richtig gut geehrt wird. Ja? Die sind aber jetzt nass unterwegs. Die wollen, für die zählt nicht, dass wichtig ist, dass man es gescheit macht, sondern wichtig ist, dass sie erledigt ist. Ja, das sind bei uns die Boberer. Und das ist die, wo ich sage, bei denen habe ich die schlechtesten Bodenwerte mittlerweile, was drin ist. Grünmasse in Bodenschichten einflügen, sorgt für massive Säurebildung in die Bodenschichten. Das heißt, 16. November Begrünung einjockern, ein bodentechnischer Super-GAU. Ist für mich nicht akzeptabel, sage ich auch ganz klar. Ist für mich überhaupt keine ich wisse keine Ursache, warum das so sein muss. Wir sind seit 1991 daheim 100% begrünt am Betrieb, gesamtbetrieblich. Und wir haben seit, ich weiß gar nicht wirklich, aber im Herbst nichts mehr gehockert. Und seit 8 Jahren jetzt generell furchtlos. Und es wächst besser denn je. Und ich sage mal, da liegt einiges noch an Entwicklungspotenzial drin. Es ist nichts einfacher geworden. Es ist nichts bequemer geworden. Ja, das muss ich auch sagen. Wir haben nur zwei Dinge erreicht. Eine hohe Nährstoffdynamisierung. Und wir haben eins, und das ist das Wichtigste erreicht, dass unser Erdendruck bleibt versichert, nämlich auf die Felder. Ja, das ist für uns das oberste Gebot. Und Bodenhygiene, Spritzen? Waschspritzen? Unkrautspritzen. Unkrautspritzen. Wir haben noch nie so gute Breitbandherbizide gehabt, wie wir sie jetzt haben. So gute Kombipacks. Früher haben wir es also selber zusammengemischt, nur bis vor 5 Jahren. Das brauchen wir auch nicht mehr. Sag jetzt da, zweigeteilt. Ja, aus einem Grund. Weil ich weiß, dass im neuen Öpol-Programm in der Hauptvariante, das heißt Hauptfruchtvariante, verbunden ist mit Glyphosatverbot. Das heißt, in der aktiven Anlage von Ackerbegrünung wird es, so wie es hier ausschaut, Glyphos noch geben. Aber für viele Ackerbegrünungsbetriebe wird die Hartmaßnahme oder das System immer grün, das dann heißen wird, ganz entscheidender Punkt sein, weil das Feldfutter angerechnet wird und bei der aktiven Anlage nicht mehr, sondern dort wird das Feldfutter drin sein. Und bei diesen Maßnahmen ist Glyphosatverbot als Auflage drauf. Und darum sage ich eins, unser Ziel, der Mann war immer, meine Frau und ich haben gesagt, wir möchten es probieren, glyphosatfrei. Ja? Und 8 Jahre gelingt es uns. Aber ich bin nicht der, der was sagt, wir machen da jetzt Dings dann Dings draus, weil ich weiß, wenn es wieder einmal vergeht, das wird gezähnt, dann kann es durchaus sein, dass wir es wieder mal brauchen. Und da möchte ich mir nicht versprechen dagegen. Ja? Aber das Ziel ist es, dass wir durchkommen. Weil ist einfach nicht sein muss unbedingt. Wenn man es gut rennt, fällt es einmal, dann sollte man es halt haben. Aber wir sollen, also unser Ziel war umgekehrt gesagt, wir bauen es nicht fix mit einem Kreislauf, dass wir es dementsprechend machen. Hohe Achslasten, da tue ich nur was dann kurz. Bodenabtrag durch Erosion, geringe Bodenstoffanteile und von Haus aus sauer Standort, das ist auch so ein Thema, was uns beschäftigt. Zum Thema Kalk, zwei Sätze dazu. Es gibt nur zwei große Gruppen von Kalk. Es gibt 100.000 Produkte, das wisst ihr. Es gibt nur zwei große Gruppen von Kalk. Das eine ist der Braunkalk, 80-95% Wirksamkeit, und das andere ist der Kohlensäurekalk. Ganz sinnbildlich gesagt, wenn ihr euch einen pH-Wert erheben wollt, dann nehmt ihr einen Kohlensäurekalk, und wenn ihr dementsprechend den Boden strukturieren wollt, wenn ihr diese Säuren, was ich zuerst gesagt habe, am USB-Stick, auszuschießen will, sofern wir da sind, dann braucht es einen Brandkalk. Weil chemisch nur mehr im Brandkalk das reine Ca, CaO als Calciumoxid vorliegt. Und im Carbonat CaCO3, das rein chemisch gar nicht mehr geht. Und durch das bin ich, wie gesagt, eher dafür, dass wir die Kalkmengen insgesamt ein wenig zurückfahren am Grünland. Aber wenn wir kalken, dann schauen, dass wir was Gescheites nehmen. Ja, dass das auch Hin und Fuß hat, dass das auch wirklich eine Wirkung hat im Boden. Dass das auch funktioniert dann. Ein Kalk, was in die Gülle einwandert, sieht nichts aus wie ein kohlensauer Kalk. Ein kohlensauer Kalk wird dann nur pH-Wert hin. Und der pH-Wert in der Gülle ist vor Haus aus hoch im Rinderbetrieb. Ich bin da total dagegen. Es ist zwar bequem, und es verkauft sich gut, ich weiß, mit dem Argument, geht mit, kombiniert, ja, ist super, aber es passt nicht zusammen. Ja. Da bitte euch Unverständnis. Ich habe überhaupt keine gute Erfahrung damit. Es wird nichts passieren im Boden. Ihr werdet eure pH-Wert nehmen, es wird nichts passieren, aber ihr schießt euch so viel Wert von Stickstoff aus der Gülle aus, dass das schon ist dann. Macht der Karl super viel heute. Ich weiß, ich schätze den Gardasee extrem. Ich habe da viel zusammengelernt. Es gibt nur zwei Themen, wo wir uns überhaupt nicht einig sind. Ja? Und das ist das eins davon, dass der Gülle-Kalk ist, und das zweite ist, dass Kohlensäure-Kalk aufs Grünland. Das sind die zwei Dinge, wo wir nicht d'accord sind. Sonst, wenn es über den Stickstoff geht, über den Phosphor, das deckt sich zu 90%. Ja? Da unumstritten, und wir verstehen uns wirklich hervorragend. Nicht nur persönlich, sondern auch fachlich. Nur beim Kalk bin ich einfach zu einem anderen Schluss gekommen. Ja? Ich bin einfach zu einem anderen Schluss gekommen, weil ich mit diesen Strategien, was langläufig gefahren worden sind bei uns im Quelldorf, im Farnenwald, das was wirklich intensive Gebiete sind, in Salzburger Flachgau genauso, wo wir ein wenig aufgekommen, ansteuert worden sind. Ja? Die Betriebe, da ist, die haben nachgesagt und gesagt, ist nicht einmal richtig aufgegangen, war es schon wieder verschwunden. Und dann war für mich irgendwo die Frage, was ist da los? Ja? Und dann habe ich dasselbe Phänomen gehabt im Acker. Die haben teilweise Feldfutter angebaut und das war was auf Blitzlicht. Das waren lauter so Blitzlichter. Ein Haufen Geld investierte Betriebe und die sind nie in die Ertragsleistung gekommen. Ja? Und dann haben wir uns angefangen zu fragen, vor 10, 15 Jahren, was ist da los? Und vor 7 Jahren, wenn wir die BAE-Gruppen das erste Mal andenkt haben, haben wir nicht gewusst, was da außer wird. Und das ist halt nicht, weil wir da irgendwo Geschäftiger sein wollen oder irgendwas. Das sind Sachen, die was die Projektgruppen ausgebracht hat. Ja, das sind Ergebnisse aus den Projektgruppen, was da dahinter ist. Und da ist jetzt das Chart von heute, also vom letzten Jahr, was vor 2011 da war, dieser Wärmeanstieg der Bodentemperatur ist 2013 da gewesen. Habt ihr euch erinnert? Da war der 10.4. Da haben wir das erste Mal Richtung 5 Grad Bodentemperatur gehabt. Und ihr alle Betriebe gesagt, wenn ihr es nur schafft mit guten Lager haben, dann wartet es nur ein paar Tage, bis das gescheit abtrocknet ist. Und wartet noch, bis das der Boden warm ist, dass die Gülle gescheit kommen kann. Ich weiß, das ist nicht leicht und das ist leichtfertig gesagt, wenn man sagt, später fahren, nur das wirkt dann wirklich. Und die Betriebe haben Erfolg damit, weil es aus der Wertigkeit, die 3,70 Euro, der Gülle sie 3 Euro abholen. Und das macht schlussendlich aus, ob Düngen einen Sinn macht oder nicht einen Sinn macht, ja, was da dahinter ist, jetzt rein ökonomisch gesehen. Und jetzt sage ich da eine Zahl, die ist bei uns. Und ich möchte es aus dem Grund sagen, dass das nicht eine Spinnerei von mir ist. Ihr kennt das schon, Sandschlucht, Ton, umso schwerer die Böden, umso mehr Speichermedium. Und für mich ist eins wichtig, das war so die letzten Jahre schon ein der Trend, da kann man jetzt dazu stehen, zur Extensivierung, okay, das ist eine persönliche Einstellung, soll da jeder da können, wie er will. Nur wenn es um das Thema Düngung geht, dann bin ich einfach nicht zum Haben bei der Extensivierung aus einem Grund, weil es war dann schon sehr lange das Thema, das Motto, und jetzt, da geht es jetzt nicht um Bio oder konventionell, sondern um Düngung, organisch oder nicht. Und ich sage das auch aus dem Grund, weil da von Kleindorf sehr viel ausgeht, das was ich heute beim Vorsprung gesagt habe, wenn du heute dich fachlich für Ökologisierung aussprichst, wenn du dich für Nachhaltigkeit aussprichst, das wird politisch immer gern gehört. Ja? Das ist was, wo keiner gleich einmal dagegen schreit, wo er sagt, hey, das klingt ja interessant, und automatisch hast du in der Produktion wieder ein Argument mehr, was du liefern musst, weil einer sagt, so viel organischer Dünger ist besser als ein mineralischer Dünger. Und ich möchte euch jetzt ein Ergebnis zeigen, was für mich einfach schon bezeichnend war. Und bei uns haben wir viel das Wort gehabt in der Extensivierungswelle. Ihr füllt so organisch den Kühlschrank an, sprich den Boden, sprich, das ist wie ein Kühlschrank. Der eine ist ein wenig größer, der hat mehr Ton, der andere ist ein wenig kleiner. Und ihr füllt den organisch an mit Humus, betonten Festmistfrachten, mit organischen Komposten. Und die Pflanze bestimmt dann selber, je nach vegetativer Entwicklungsphase und nach Wetterlage, wann sie sich den Stickstoff und den Phosphor und das Kali holt. Und jetzt zeige ich zwei Ergebnisse dazu. Johann Frank, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, amtlicher, wissenschaftlich bestätigter Lysimeter-Versuch. Und ich bin nicht unglücklich, ich sage mal vorsichtig. Es geht nur um die zwei Zahlen. Sechsjähriger Versuch bestätigt das, was wir seit letztes Jahr bei der Wasserschutztagung in Oberösterreich im November das erste Mal öffentlich gezeigt worden, die Folie. Weil sie lange überlegt haben, ob sie es herzahlen oder nicht. Gott sei Dank. Ja. Konventionell, Strategie, mineralisch, organisch, so wie wir jetzt fahren, mit hohen Entzügen, 18 Kilogramm pro Hektar und Jahr Eintrag an Stickstoff ins Grundwasser. Kühlschranktier auf, anfühlen. Mit organischem Dünger keinen Zug, weil natürlich dann der Stickstoff oft nicht kommt, wenn es wieder vergeht und dann im Jänner wieder kommt, kann man nicht brauchen, 30 Kilogramm Eintrag. Und das ist ein amtlicher Versuch, nicht von mir, sonst irgendwas, sondern es bestätigt genau das, und ich nage mich jetzt nicht fest an dem, dass das im Grünland, diese Organik so aufzupuschen, nichts bringt. Ja, da investieren wir ins falsche Pferd. Das bringt uns nicht weiter. Im Acker auf 3-4%, super. Ja, spricht überhaupt nichts dagegen. Alles da dafür. Organik, Kohlenstoffbinden im Acker, alles wichtig. Aber im Grünland über 8% Aufbewegung, da gehen wir in die anmoorige Fracht, und die anmoorige Fracht macht genau das. Wir haben unkontrollierte Stickstoffflüsse, wo es kein Wachstum gibt. Weil die Organik, wie soll die dann erkennen, wenn im Jänner ein warmer Regen ist, ein Föhn ist, wo jetzt der Stickstoff mineralisiert wird, die Bakterien springen sofort aus, sobald es warm wird. Und der Stickstoff, wenn er nicht entzogen wird, geht ins Grundwasser. Und das ist da damit bestätigt. Und da bitte ich, wir müssen ein gesundes Mittelmaß finden. Ja, wir müssen da geschickt durchfinden, dass wir, wenn wir intensivieren, nachhaltig intensivieren, was so das neue Motto ist, dann müssen wir es optimieren. Dann müssen wir einfach wirklich schauen, wo macht es Sinn und wo macht es weniger Sinn in die Richtung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben da Forschungsarbeit, der Professor Horn von der Uni in Kiel, ich war jetzt sehr viel in der Schweiz draußen, auch bei diesem Projekt dabei, weil die Schweiz bodenschutztechnisch sehr weit führend ist und habe da Minderheitenwerten. Und das ist schon was, was da herin jetzt eigentlich bitte, und das halte ich mir nicht vorüber, aber was ich einfach selbstkritisch uns anmerken muss. Und das ist jetzt wieder so in der Liga, im Herbst nicht mehr Gülle finden und im Frühling nicht bald. Genau in die Kategorie gehört das auch. Ja, emotional. Ja, ist im Stimmungsbild genau dort zum Sehen, weil es nichts Positives ist oder nichts ist, was jetzt den Jubelströme herbeiführt. Nur Folgendes, wir haben da 1000 Kilo, eine Tonne auf einen Bar Druck mit einem Reifen von einem Meter Breiten gestellt, Zentimeter Boden, und dann sind 375 Kilo in 50 cm Tiefen angekommen. 19%iger Tonboden, 18% Wasser. Das ist so, wenn wir Maisbahn dann. Ja, haben wir 18% Wasser, das kennt ja jeder, und der Ton ist halt ein wenig unterschiedlich. 375 Kilo ist nicht wirklich viel. Ja, und der Professor Horn sagt, bis 500 Kilo ist kein Problem. In der mechanischen Vorspannungskurve unserer Tonböden. Ja, 500 Kilo ist vertretbar für solche Böden, die wir haben. Aber ich auch. Ähnlich wie ich erst die Foto gezeigt habe. Nur wer hat einen Traktor mit 4 Meter breite Reifen, mit 1 Bar Druck und 4000 Kilo? Ja, das ist das Problem. Wir haben schon solche Traktoren, aber bereift sind sie nicht mehr so. Ja. Und jetzt kommt die Landtechnik, wir müssen schlagkräftiger werden, wir müssen leistungsstärker werden. Und die Landtechnik hat ja gesagt, wir erhöhen den Aufstandsflächendruck nicht unserer Fahrzeuge. Und ich bin mit vielen landtechnischen Herstellern in Verbindung. Nur eins ist fix, jetzt haben wir uns das angeschaut, wie verhält sich das bei so einem Tritem Allfassel oder bei einem Tritem Jumbo oder einem Tritem XX Large, wie immer die heißen. Ja. Völlig wurscht von der Marken. Ja. Und jetzt schaut sie an, das ist das Phänomen. Wir erhöhen den Aufstandsflächendruck nicht. Tritem, 1000 Kilo, 1000 Kilo, 1000 Kilo, ein paar Druck, ein Meter breite Reifen, 5 cm Tiefen, und dann passiert das. Und dann sind wir nicht mehr bei 375 Kilo, sondern bei 875 Kilo. Und das heißt, um 300 Kilo über der mechanischen Vorbelastungskurve, die was nicht mehr gesund ist. Ja, und das ist das, wo ich bitte nachzudenken. Ob diese Gigantonomie der Landtechnik, und wir haben keine Erfahrung damit. Ja, wir haben die Intensität noch nie gehabt in unsere Acker- und Grünlandstandorte, wie wir sie jetzt haben. Und wir haben diese Achslasten noch nie gehabt. Es ist eine kurze Zeiterscheinung in der Epoche der Landbewirtschaftung. Und wir wissen nicht, wie das ausgeht. Und da bitte ich selbstkritisch, das zu hinterfragen. Ganz selbstkritisch zu hinterfragen. Und unser Ziel ist es, ganz massiv in abgesetzte Verfahren zu denken, in abgesetzte Verfahren zu handeln, ob das jetzt mit Verschlauchungen oder dergleichen ist, ein ganz entscheidender Punkt, der was da drin ist. Das heißt, da tut sich schon einiges, und in der Bearbeitung ist wichtig, dass wir schauen, dass wir die Flächenbewirtschaftung erwischen. Das wird halt mit steigendem Flächenbewirtschaftungsdruck nicht leichter. Das heißt, wir werden unweigerlich in Kooperationen gehen müssen. Und wenn einmal Acker knollig geworden sind, das kennt auch jeder. Ja, das Niederregen übersehen oder das Nachgearbeitete übersehen. So eine knollige Acker ist nichts Lustiges. Ja, brauchen viel Diesel und 1000er Zapfen, dann ist schon Obi bringen wir schon hin wieder. Nur das Problem ist das, dass das dann hochkarätige Erosion bewirkt. Was da dann nicht ist. So soll es sein, schön brüchig. In dieser Phase, in der natürlichen Punktlinie, sollte das Ganze brechen. Und so ist es meistens. Ja, das gatscht die ganze Geschichte. Und wenn ihr eure Böden nass befahrt, dann passiert dieses Waldverhalten, diese Druckfortpflanzung. Und ihr wisst es alle, jeder hat schon mal angefangen, wagert, einen Stall baut oder Halle baut, beim Kladwecker führen, du fährst 10 Mal über die Wiesen dann. Und es geht gut. Und irgendwann fängt das Ganze an, sich zu bewegen. Das hat ja jeder schon mal erlebt, das Gefühl, wenn du über den Boden fährst. Und das ist dieses mechanische Waldverhalten dieser Tonböden. Das ist dieses Kneten, und wenn der Boden einmal so stark beansprucht ist, dann ist er in seiner Ertragsleistung ganz stark gehemmt. Und vor allem eins, er bildet wirklich Säuren, diese H+-Säuren, was ich zuerst gesagt habe. Wir haben immer auf verdichteten Böden ganz stark diese H+-Säuren drin. Das heißt, wir reduzieren uns unser Speichervolumen ganz massiv. Ich schalte da jetzt gleich um, zurück noch einmal. Du bringst das mit einem Kalk wieder weg. Nur bedingt. Kommt noch gleich dazu, wie wir es wegkriegen. Da jetzt noch, wir schauen uns dann an, das ist vom Professor Horn, und das ist jetzt der Boden nicht in seiner Schicht, sondern ein 1800-fach vergrößertes Bodenmolekül. Und dann schaut ihr, da haben wir Hohlräume, da ist Luft, da kann sich Wasser setzen. Mit dem Wasser können sie Bakterien ansetzen, können sie dementsprechend Nährstoffe einlagern. Starker Gasaustausch, da ist was da, der Boden funktioniert, die Verdauung funktioniert da drin, der schluckt die Gülle richtig, ja, so wie wir es brauchen. Organische Umsetzung, Mikrobakter, was da abgeht. Das ist ein Boden, wo wir drüber gefahren sind. Nicht, weiß Gott wie oft. Ja. Mit den Achslasten, wie wir es zuerst gesehen haben. Was ist da los? Reduzierter Gasaustausch, ganz massiv, was da ist. Und erlaubt es mir einfach, dass ich euch motivieren will. Jeder von uns, wenn er in den Stall geht, der redet mit den Viecher. Irgendwas sagt man. Unweigerlich. Ja. Irgendwas sagt man. Was immer. Ja. Irgendwas hat er jeder. Jeder von uns macht es ein wenig anders. Man nennt es die Ansprache der Tiere. Ich glaube, das ist ganz eine gängige Geschichte. Und ich behaupte mal, dass unsere Böden vielleicht auch hinter ansprechen sollen, in Form von einer Stichschaufel. Dass er mal rausgeht, wie sieht da diesmal der Schnee wegzieht wieder, dass er mal reinklappt und schaut einmal, wie tief ist euch eine Bodenstruktur in Ordnung. Kostet null, kostet euch eine Stunde Zeit, irgendwann im Frühling. Dass er mal riecht dazu zur Erden, dass sagt, ist die fit, riecht die nach Walderden oder riecht, wie leider Gottes letzte Woche in Mecklenburg war, nach Letten. Ihr kennt das alle, so ein Lettler die Erden, hat auch schon mal jeder. Ja. Nicht dort war es nicht eine kleine Stelle, wo ein Misthaufen war, sondern dort reden wir von 170 Hektar Sanierungsfläche. Ja, fertig, der Boden ist fertig. Und das geht relativ schnell. Unsere Böden halten viel aus, nur wenn sie einmal wegbrechen, dann mag es fast immer der Fange. Und wegbrechen dann es dann, wenn das Gespül da drin nicht mehr rennt. Ja, wenn da drin keine Bodenaktivität mehr ist. Ich habe euch gerade zuerst das gezeigt mit den Regenwürmern, was sind. Und wir haben immer wieder eine Methode, wo wir Regenwürm austreiben, vielleicht hat es schon wer gemacht für euch. Und wenn du dann umrechnest, dass du 1,3 Tonnen in der oberen Schicht Regenwürm hast, dann ist die Welt in Ordnung. Wenn du aber dann zur Betriebe kommst und du schützt ein Mittel hin, ich sage es einmal vorsichtig, weil das ist nicht erlaubt, und schaust, ob da Regenwürm kommen und es kommt nichts, dann ist das frustrierend, ja, muss ich echt sagen. Und leider Gottes haben wir sehr viele solche Betriebe, wo ein Regenwurm dabei nicht vergangen ist. Ja. Und das gibt es auch dementsprechend nachzudenken. Aber auf der anderen Seite ist das jetzt wieder ein Widerspruch, weil wir predigen, wir sollen aus Grönland nicht viel organische Masse bzw. Humus haben, aber meine Röhrendruck, die reguliere ich besser, wenn ich einen humushaltigen Boden habe, einen tiefgründigen, wo der Wurm drinnen ist. Der wird sich leichter mit solchen Krankheiten auch gut einstellen. Ja. Eins ist entscheidend, die Humusschicht in Grönland spült sich nur in den obersten 15 bis 20 cm an. Ja. Und darum bin ich nicht dafür, dass wir da auf 8, 10, 15% aufgehen, weil du keine Nährstoffmobilisierung mehr hast da drin. Das habe ich im Unterboden, ich bin voll bei dir, ackertechnisch gebe ich da 100% gekriegt. Ja. Aber in Grönland müssen wir das unterscheiden. Und dann auch durch die Bröckelverluste. durch das, was über Gülle wie der Tropensubstanz rauskommt, haben wir so eine starke Humusbindung in Grönland, dass wir überhaupt keine Sorgen haben müssen. Sorgen müssen wir dann haben, wenn die Tragfähigkeit darunter leidet. Und das kennt auch jeder. Ja? Solche Fotos gibt es immer wieder mal. Ja? Nur, wenn, ja, was nur. Gibt natürlich auch übrigens mit das Fahrverhalten. Die Maschinen und bieten kleines Fahrradtraining so in die Richtung, nutzt das Angebot. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass der Häckselwagen das eineinhalbfache schon rundum mit um mich fährt und nicht warten kann, bis dass er wieder kommt. Aber die Gefahr, dass er der voll werden kann, dann fährt er mit und schaut zu, wie der voll wird und voll wird und voll wird und dann Glasten zirkt. Anstatt, der fährt schon hin nachher, ja, anstatt dass er hupt und sagt, schlechte, vor einem Silo, wenn es nass ist, ja, ich bin eh schon da, fahren wir mit halber die Fuhren. Weil die paar Fuhren, die was wir da auf der Straße bei Gaudi führen, die sind goldeswert. Ja? Weil wenn die Wiesen dann so ausschauen, ja, die kennt auch jeder. Ja? Die kennt ja jeder und da können sie die Beratung bemühen, über Grünland nachsagen, über optimale Bestandesführung. Was müssten da noch tun? Ja, so verzweifelt es. Gibt es ja jedes Mal. Ja? Und das ist ein Pech, wenn man da reinfällt. Da gibt es gar nichts zu beschönigen. Das ist ein Pech. Wir müssen alles Unternehmen, dass wir es hinten anstellen. Wenn es irgendwie geht vom Management her, dass wir es hinten anstellen. Und eine Antwort ist nicht das. Ja? Ist absolut nicht das. Und das hat jetzt nichts mit der Firma Böttlingen zu tun. Ja, überhaupt nicht. Ich war bei dieser Woche aus dem Grund, weil ich von der Firma Böttlingen eingeladen war, beim europäischen Endertag über das Thema Bodenschadverdichtung und Nährstoffmobilisierung zu reden. Ich habe sie gewarnt, ob sie es wirklich wollen. Und sie waren sehr mutig, aber es ist nicht gut angekommen. Ja, das muss ich auch sagen. Das wird so verschickt. Aber ich muss Ihnen eins zugute halten, Sie haben mir keine Zahlen zugegeben. Sie haben gesagt, sondern Sie haben gesagt, du hast freie Hand. Und das muss man schätzen. Und ich sage das jetzt da, Sie die beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema. Weil sonst hätten Sie das nicht zur Tagesordnung gemacht. Sie wissen sehr wohl. Ich möchte euch aber da jetzt zwei Dinge zeigen, was wir untersucht haben und gemessen haben. Und da reden wir jetzt vom Nährstoffmanagement, von Untriebigkeit unserer Böden. Dann schaut sehr bitte. Da vorne haben wir eine Vorachsbelastung, da hängen ungefähr 800 Kilo Beton um und da vorne oder Eisen weiß. Das sieht man da jetzt nicht. Ja. Die Vorderachsbelastung ist enorm. Das ist aber alles unter 500 Kilo, wie wir zuerst gesehen haben. Und jetzt passiert Folgendes: Sobald wir 15% Ton haben in unseren Böden, fängt der zum Walken an. Das ist wie eine hydraulische Druckfortpflanzung. Und es passiert jetzt nicht, dass beim zweiten Mal drüber fahren weniger wird der Druck, sondern er wird intensiver. Das ist unser Handicap, was wir haben. Und jetzt kommt dieser dritte, den was ich euch zuerst gezeigt habe mit den Kugeln. Das ist genau aus dem Wasser. Und dann passiert das, dass der Druck immer tiefer geht und immer schwerer wird. Ja. Und das ist das Handicap, was wir haben. Und wenn wir in Grönland Drücke produzieren, mit 20, 30, 40 cm Tiefen, was wir da dann mit dieser Technologie, dann darf es uns nicht wundern, dass unsere Nährstoffmobilisierung nicht mehr in die Gänge kommt, dass das nicht mehr funktioniert. Und Betriebe helfen sich dann, indem das schnell mal einen Haufen Nitrate duschen, ist halt leider nicht zu wachsen, auch ein Gemini NRC, schaut eh gut aus, ja. Aber die echte Nährstofffacht, die Boden, die kommt von unten her, die muss dementsprechend mineralisiert werden. Ich muss über die Wurzel aufgenommen werden. Und wenn da Defizite sind, dann wird es nicht sein. Dasselbe ist, wenn die Auflage nicht so stark ist. Wenn wir da schauen, da sind wir ja sehr tiefgründig, ein bisschen zäh. Also ein Horizont im Grünland sind 15 cm im Schnitt. B-Horizont 15 bis 60 in der Größenordnung bei. Und unter 60 ist der C-Horizont, was drin ist. Und wenn die Drücke mal in C umgängen, dann wird es mir sein. Und wenn die Auflage nicht so mächtig ist, das gibt es auch immer wieder, das ist eine Untersuchung aus dem Allgäu auszudauen, diese Kurven, wo man Probleme gehabt haben, dass man überhaupt ermessen haben können, weil da war nur 20 cm A Horizont und dann ist der B schon dementsprechend flach verlaufen und da war die Druckkonzentration nur welcher. Das ist eh klar, weil da der C gleich einen Gegendruck aufbaut. Ja, da gibt es keine Druckvorpflanzung mehr nach unten hin, sondern der war nur stärker gefunden werden. Und das führt dazu, man nennt es dann wirklich Bodendegradierung. Bodendegradierte Flächen haben ein schlechtes Nährstoffumsetzungsvermögen. Ein schlechtes Nährstoffumsetzungsvermögen heißt schlechte Nährstoffauslastung, und schlechte Nährstoffauslastung heißt ein schlechtes Pflanzenwachstum. Das ist eigentlich das, was uns nachdenken sollte, in dieser Art, was da drin ist. Dasselbe ist beim Mähwerk. Was da drin ist, ein 4 Meter Seitenmähwerk, knallt genauso runter. Dann hängt es bitte vorne ans dazu, dass ein bisschen ausgleicht da ist, ein Schmetterling wird noch besser, was das anbelangt. Und dass da wirklich schaut, es geht gewaltig ab, was da die Verdichtungen sind. Und diese Höhewirkungen, Vorgewände, Tiermeter, das ist irre, was da abgeht, dieses Waldverhalten, was da los ist. Ihr kennt es alle von einem Bagger, ja, der was so einen Erdwall weggereist, was der für Laufstandsflächen Druck hat auf der Gegend und genauso verhält sich das da herin. Es geht tief runter, da geht es dann gerade darüber. Die Nachsatzversuche mit allen technischen Lösungen, was es gibt, machen nur dann Sinn, wenn es dementsprechend euer Bodenmanagement wirklich schaut, dass das passt. Und wenn ich Nachsatz begleiten darf, dann ist das Erste, dass wir sagen, passt das Bodengefüge, passt das Nährstoffmanagement, passt das Güllemanagement dazu, weil sonst ist schade, was da rein investiert. Das kostet so viel Geld, ihr wisst es alle. Wir haben hochwertigste Nachsatzmischungen. Es gibt wirklich ganz tolle, super Saatgüter in Österreich. Wir können uns glücklich schätzen, dass da wirklich viel passiert ist in die Richtung. Weil, Sie werden kennen, Peter Frank von Tirol, über die Geschichte, wenn ich mir anschaue, französische Importweilgräser im zweiten Jahr, wie lang hält so eine Nachsatzmischung? Der hat für Tirol das rausgearbeitet, ganz eine tolle Geschichte, das war jetzt im Gründantag in Tirol voriges Jahr. Hochinteressant, sie haben einen Versuch gehabt, nach 1,5 Jahren die Hauptmengen schon wieder abgebaut. Ja, und wir haben Gräser, die was doch 3, 4, 5 Jahre durchhalten. Eine tolle Geschichte, eine ganz große Errungenschaft, nur das wollen auch stabile Verhältnisse treffen, dass das funktioniert. Lösungsansätze, es ist immer leicht geht, was nicht ist, ja, Lösungsansätze dazu und dementsprechend leichtere Verfahren, ich sage euch das aus dem Ackerbaubereich. Wir haben generell wieder alles umgestürzt auf 130 PS Traktor und 4 Zylinder, fahren alles wieder Richtung gezogene Technik, leichter und wir neigen heuer im Frühjahr dazu, dass die ganze Saatbettbereitung nur mehr mit Gruppe ist, ohne Kreislichen und das Saat das erste Mal wieder mit einer Solo-Saarmaschine passieren soll. Ja? Weil wir gesehen haben, dass diese Wahnsinnsgewichter, die was da drüber rennen, einfach echt Stress machen. Das war auch noch ein Vortrag zum Thema Ruhigsaat, Boden und Ruhigsaat. Was da drin ist, führt nicht Zeit. Aber ich möchte es nur sagen. Abgesetzte Verfahren, jetzt zeige ich dann nur ein Foto. Und weil ich gerade, weil wir zuerst Böttinger gesehen haben, ohne dass ich da Werbung mache, die diskutieren das sehr intensiv intern, dass nur mal einen Ladewagen machen, der was wirklich nur laden tut. Ja? Der was ein Hochleistungsaggregat hat, mit 15 Kubik lohnt und in Turbogeschwindigkeit überlohnt am Feldrand auf Straßenfahrzeug. Da kommt die nächsten Jahre noch so viel Zubau. Ja. Ja, diese Gigantonomie, was momentan abbrennt, mit den Gewichtern, mit den Achslasten, das ist irre und vor allem eins, wir werden es nicht leisten können. Weil wir knallen mit 40, 45 km/h mit Niederdruckreifen, unsere Reifen nieder, das gibt es nirgends auf der Welt, was wir auch für Österreich, Mitteleuropa, wo wir mit Achslasten fahren, mit Niedrigdruckreifen, die was ausgelegt sind für hochwertige Grasnarbenschonungen, für hochwertiges Ackerland. Und wir fahren die auf der Straße. Und der Reifendruck an Röger und dann gerade super, nur wisst ihr auch, dass das immer nur bedingt dann ist. Ich würde sagen, da tut sich gewaltig viel. Bei der Gülle mit Verschlauchung geht schon leichter, da geht es schon wesentlich leichter. Wir haben vorher schon sehr viel verschlaucht und funktioniert schon sehr gut. Der Maschine hat auch adäquate Angebote, was drin ist und optimiert das Flächenmanagement im Betrieb und aber auch am Feld. Ein ganz entscheidender Punkt. Es hat keinen Sinn, wenn ich immer dieselbe Spur ziehe, immer wieder. Und da bin ich ganz, ganz ein Verfechter. Ihr wisst es, aus Deutschland, aus dem Osten kommt es, fix installierte Vorgossen, auch in Grönland. Wo man sagt, auf die verzichte ich halt auf die Flächen. Nur eins bin ich überzeugt, wenn wir unsere Flächen so befahren, dass wir es wechseln befahren, dann werden wir mit Arbeitsbrennen, was ist jetzt der Möscher, wie weit kommt der 18 Meter in die Richtung. Die Vorkosten mit 18 Meter sind zu eng, dass sie das rechnen würde. Wir haben einen zu hohen Flächenverlust, also dass sie das rechnet. Ja. Da reden wir, wo die Systeme herkommen. Der Kohl Norbert ist ein Großbetrieb aus Mecklenburg, der macht das. Der hat aber Vorkostenbreiten von 34 Meter. Und der sagt, ich verzichte auf das. Auch im Dauergrünland, der hat auch Dauergrünland-Standorte, die werden niedergefahren, die Vorkosten, nur dort eine fort mit 34 Meter Schleppschlauchverteiler in die Richtung. Kostet ein Wahnsinnsgeld die Technik, unleistbar, also unvorstellbar. Und ob das ein Weg ist, das bezweifle ich einfach, was da drin ist. Das sind erste Ansätze. Und jeder Lohnunternehmer, wenn ich bei der Lohnunternehmertagung referiere zum Thema Reifendruck, sagt, dieses Fahrwerk wird man sofort reintun. 8 Reifen, das ist Nachfahren nur mal. Ja? Und das sind aber nicht einfach 8 Reifen, sondern die sind alle miteinander über ein Hydraulikaggregat verbunden. Und das Geheimnis dieses Fahrwerkes ist, jeder Reifen von den 8 Rauen hat denselben Aufstandsflächendruck immer. Egal ob da eins wo drüber rennt oder nicht, es ist immer derselbe Druck da. Es gibt nicht, wie jetzt der konventionelle Trilemax oder Tandemax, dass man sagt, ein Reifen rennt einmal tiefer rein und belastet den Boden mehr. Er federt zwar durch, aber so wie es da ist, ist eine ganz tolle Geschichte. Die Lohnunternehmer, Auftragnehmer im Maschinenring würden sofort investieren in das Fahrwerk. Das Negative ist, das kostet 66.000 Euro. Das war kein recht lustig, halt, ja. Weil natürlich auch die Stückzahlen nicht da sind, kommt nicht von mir. Das ist ein Schweizer Fabrikat. Ich will nur eins sagen, jeder Lohnunternehmer sagt, wenn ich 10 Euro mehr kriege in der Stunde, dann tue ich was ein. Und es liegt jetzt an uns Auftraggeber, ob wir bereit sind, für unsere Bodenschonung 10 Euro pro Stunde mehr zu zahlen oder nicht. Und warum tut sie sich ein? Weil er gewaltig Treibstoffsport damit. Gewaltig Treibstoffsport, ja. Und weil er eine Bodenschonung herbeiführt, ganz andere Stabilität hat. Wir haben heuer Ladewagen ausgestattet, also 2013 damit. Es ist sensationell. Es ist wirklich sensationell. Und denken wir ein bisschen gemeinsam drüber nach. Wir werden nicht kleiner werden. Das ist eine Illusion, sofern es nicht eine Systemänderung kommt mit Absetzgeschichten, ja, wo man mit Absätzen verfahren hat. Solange es nicht da ist, schlagkräftig wird es nicht gehen. Aber das sind erste Schritte in diese Richtung, was da drin sind. Jetzt schalte ich nochmal ganz kurz zurück und dann geht es in die Diskussion. Es ist eh alles gut und schön, aber die Zeit muss da anders sein. Wichtig ist künftig, dass wir nachhaltige Wirtschaftsweise dementsprechend pflegen, optimale Erträge fahren, für mich ganz entscheidend gute Tragfähigkeit haben und vor allem eins in Richtung Energiebilanz, gute Zugkraftübertragung, ganz eine wesentliche Sache. Wir werden es schaffen und als Anreiz jetzt geht es mir um diese flächenspezifische Bewirtschaftung. Der Kernpunkt ist das, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit nimmt daheim und eure Flächen bonetiert in sehr intensive Flächen, in mittelintensive Flächen. So machen wir daheim auf die Grünlandflächen, auf die Ackerflächen. Wir sind in einer Betriebskooperation zu viert. Das rennt sehr gut, das ist sehr komfortabel. Von der Technik angefangen über das gegenseitige Aushelfen. Wirklich eine tolle Geschichte. Und wir haben unsere Flächen bonetiert und haben gesagt, da möchten wir Vollgas fahren. Weil die Flächen halten das aus, die Flächen bringen uns das zurück. Weil hier sagt man die Genetik. Ja, da stimmt die Genetik. Ja, da drinnen, bei den Flächen stimmt der Bodenzustand, die Beschaffenheit, was immer. Die sind sehr gut, die gehen dann schon ins Extensive. Jetzt passiert Folgendes. Wir haben es geschafft, die meisten von uns, dass wir sehr viel Durchschnitt produzieren. Ja? Durchschnittsware. Nämlich, wir fahren unser Gülle-Management sehr homogen durch, dass wir sagen, bei jedem Aufwuchs 15 Kubik, nachgezeichnet ist auf die Kubikwette jetzt da. Das ist verdünnt oder unverdünnt, es geht nur um die Balken. Und wir haben folgendes in vielen Betrieben das Problem, wo ich hinkomme, die Flächen hungern. Ja? Man wundert sich, warum ich nicht aufgekommen auf 19% Robotin, was ist da los? Da ist ja so bald mein, jetzt machen wir schon noch 3,5-4 Wochen, eine schlechte Struktur haben wir natürlich, dann geht nichts mehr und das Roboter entsteht. Weil die Flächen hungern. Ja? Und die Flächen überdüngen wir heillos. Und unsere Bodenwerte, unsere Grundwasserwerte, das habe ich mit Oberösterreich, ich habe schon mit, aber das ist oberösterreichisches Chart. Wir haben solche Phosphoreinträge im Grünlandgebiet, in den Oberflächengewässern, wie noch nie. Das heißt, es wird so viel Gülle hybridschuld entlang dem Bach und dort bringt es aber überhaupt nichts. Ja, wir haben steigende Phosphatwerte in den Oberflächengewässern, das muss man sich vorstellen, bei einem Phosphormangel im Grünlandbetrieb. Ja, und das ist eigentlich das, was nicht logisch ist. Und da bitte ich eins, geht sehr bonetiert die Flächen und dazu düngen. Und fahrt die guten Flächen, lasst sie nicht hungern, die brauchen einen Saft, die brauchen was, wo gescheit was geht. Die Kinder sind ohne Problem, nachhaltig ohne Problem, die können es genauso fahren. Und das sind halt echt die extensiven Ölpoolwiesen, wo es die geht, weil dementsprechend betrieben Kinder, die wird es zukünftig auch nicht mehr geben, das Problem. Weil es keine Gehwahlgrenze mehr gibt im Ölpool. Aber Faktum ist, dass die fahrt es wirklich extensiv in die Richtung. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Kostet euch 0,0 an Invest, was da dahinter ist. Kostet euch Betriebsmanagement, das ist ein paar Stunden und dann wird es Gülle führen, da fahren wir wieder eine interessante Arbeit, wenn man weiß, die Flächen fahren wir Vollgas und die fahren wir nicht so gut. Bei uns, wenn wir Ackerflächen haben, da waren, dann haben wir ein paar Wiesen, da weiß ich immer, wenn da ein Mais hinkommt, da baue ich keinen 350er an. Ja, weil die Bauwiesen, die wird man das nicht bringen. Da baue ich einen 200er an. Schau, dass ich ihn ganz trocken reinbringe, wenn die Bauwiesen richtig gut geht. Stell mir ertraglich bei 9000 Kilo Trockenmais ein auf dem Feld und düngst noch 9000 Kilo und das funktioniert immer. Ausnahme mal so extreme Geschichten, wie es vielleicht voriges Jahr war. Aber in der Regel hat das immer gut hin. Und die Flächen, die was gut sind, da will man auch gerne einen 14er vorne stehen haben. Ja? Weil das ist ein Pflanzenbau, der ambitioniert. Da will man Gas geben und mit eins auch. Und da bringen wir auch die Erträge zusammen. Aber nur auf die Flächen. Und wir dann immer eins Durchschnitt produzieren. Und das ist genau das, was nicht funktioniert. Und wenn man sich die Silagen anschaut, dann, wenn ich bei uns beim Mitarbeiter Georg die Silagenergebnisse anschaue, dann haben so viele Betriebe immer Durchschnittssilagen. Ja, immer ein Durchschnitt. Ja, wieder nicht, wieder Durchschnitt. Müssen wir wieder Soja, müssen wir wieder Raps, müssen wir wieder Gas. Und alles, was ich über das Grundfutter bringe, ohne dass wir das zweit aussehen, waren das nicht Fütterer oder in dem Bereich Experte, ist einfach teuer zum Zukaufen. Und darum glaube ich, ist entscheidend, dass wir da miteinander weiterentwickeln, miteinander schauen, wie können wir es optimieren, das Thema Güllemanagement. Es liegt sehr viel drinnen. Und zum Abschluss noch zwei Fotos. Die, was uns bewegt, das war nur der Link dort. Da gehe ich jetzt drüber, was zeigt eine gute Wiesen aus in dem Bereich mit den Säurefiltern. Wir haben es da drin, Sulzen, hat es mir aber eh her. Muss ich mir suchen dann noch. Entschuldigung, ich habe geglaubt, dass es da drauf haben. Jetzt noch reingespült. Jetzt lasse ich das einmal stehen, suche es dann noch, wenn es noch bedarf ist. Weil das ist auch Verschlauchung und ich möchte nur eins sagen, wir fahren mittlerweile verschlauchungsmäßig sehr viel ins Grünland rein. Mit bestem Erfolg, mit Böscher drauf, teilweise mit Schleppschlauch, wie es da ist, wobei natürlich das nicht optimal ist, wenn die Gülle nicht passt. Ich möchte nur eins sagen, wir haben voriges Jahr auf Bachflächen Gülle zugeführt, mit einem Feldrandcontainer und haben dort die Gülle zwischenpunktet, mit Verschlauchung dann dort weggefahren, bodenschonend, ohne irgendwelche Bodendrücke. Und ihr wisst es, in Grünland haben wir oft Probleme. In einem Gebiet, wo wir 800 bis 1200 mm Niederschlag haben. Bei uns in Vögtlerburg, genauso. In Bendorf 1200 mm, in Friedberg 1250 mm. Da hast du beim Silieren einen Ass wieder. Ja? Da hast du nicht diese Trockenphasen, wo du sagst, das ist allweil optimal. Die Betriebe haben erkannt, sie fahren da nicht mehr rein mit 18 Kubikmeter Fasteln, sondern sie fahren rein mit dem, was sie sagen, bodenschonend, mit wenig Achslast, mit wenig Bodendruck. Hohe Flächenleistungen bis zu 50 Kubik in der Stunde, sehr bodenschonend und funktioniert sehr gut. Ich lade euch ein, dass wir noch Querdingen drüber weiter entwickeln, ich war schon lang. Und ich hoffe, dass da ein bisschen was dabei war zum Querdenken. Im Detail reingehen in die Düngerberatung. Ich sage es jetzt nicht ganz uneinglützig, aber erst am Freitag mit 15 Betrieben ganz intensives Seminar gehabt in Feldkirchen bei Wattikofen. War hochinteressant, hochspannend, also wirklich, wo man den ganzen Tag über das Thema redet, auch mit Betriebskennzahlen, worüber geht es. Und ich lade euch ein, dass wir einfach vielleicht so ein oder andere miteinander umsetzen können, auf den guten, bewährten Stand, wo wir stehen, aufbauen. Stellen wir nicht generell die Fragen in Diskussion, sondern gehen wir her und sagen, was rennt gut. Und wir sind gewaltig gut unterwegs in Österreich und dass wir uns weiterentwickeln auf einen guten Stand. Das ist mein Ziel. Und ich sage euch jetzt einmal vorweg danke fürs Zuhören und wenn Fragen sind, gerne ins Detail rein, ihr seid dann noch interessiert. Ich bin nur aufnahmefähig und ich hoffe ja, wenn Diskussionspunkte sind, gerne. Dankeschön dabei einmal. keiner. Ne? Die verkaufen wir nicht. Du musst viel aufstehen. Hast du irgendwas gehört, was du so magst nochmal? Ja? Alles falsch. Das ist so, ne? Nein, es ist so. Ich meine, alles nicht falsch, aber. Ja, Mocker, du machst nichts falsch. Aber im Grönland hübsch. Mocker mache ich auch. Gar kannst du auf jeden was du willst. Ich habe jetzt 10.000 dabei, du kannst gleich mal hergeben. Vom Post oder Mist habe ich gleich erst das Foto. Der Mucki, kennen vielleicht jemanden, der Albert ist hilft, dass er unterwegs mit Vorträgen. Er ist ein Extremist, was Versuche anbelangt. Und ist in einem Gebiet, wo es wirklich steil ist. Also das schaut jetzt da nicht so aus, sieht man mir auf dem Foto nicht. Aber was wirklich gescheite Leine hat. Und ihr wisst es, dass der österreichische Erosionsschutzkataster in Ausarbeitung ist. Das heißt, die 3D-Schichtenhöhenmodellen wird überflogen. Feldlänge, Bodenart, Niederschlagsereignis, Hangausrichtung und dann kommen sogenannte Rotzonen raus, das heißt Maisanbauverbot mit konventioneller Technik. Und wir überlegen uns schon seit Jahren, ja mittlerweile Jahrzehnten in die Richtung, wie können wir Erosionsschutz betreiben. Und wenn ich jetzt Erosionsschutz mache, dann ist es wichtig, dass man in Richtung reduzierte Bearbeitungsverfahren geht. Und der Mucki, wir sind dann versucht worden bei Herrn, weil alle sagen, das geht nicht. Wir sind mit der Verschlauchung im bestehenden Eisenen gefahren. Und ich habe das erste Mal hingeschaut, wenn das jetzt gut geht, was wir da dann, ist ja nicht. Es kann nicht gut gehen, aber es ist super gegangen. Richtig. Wir sind gerade auf Spat, der Mais ist wie ein Kaugummi, der birgt sich wie ein Kaugummi. Und es ist ohne Problem, wirklich ohne Problem gegangen. Naja, wenn wir das dritte Mal machen, zwei Jahre haben wir es jetzt gemacht. Und so viel zum Thema Bodenschonung. Und wenn dann bei uns die 20 Kubikmeter Fassel vorbeiziehen, dann lachen wir dazu. Ich sage das ganz, ganz frech, außer nicht, weil ich da mal neu treten will. Nur eins bin ich überzeugt, der Wind geht den Strom an. Ja, der geht den Strom an. Das geht nicht auf Dauer. Und die Reifen können das nicht kompensieren. Wir haben das absolute Gewicht. Und die buddeln wirklich viel in die Erde rum und sehen, was da unten drin hat. Geht das schleichender wie im Ackerbau. Ihr seht es, es geht, er legt sich kurz um und dementsprechend steht er wieder auf. Und es funktioniert so. Ja. Das wird so eine Däme Flächen haben. Das. Nein, das geht da nicht an. Das ist nur auf der Kuhfond. Ich werde auch das Foto in den Ort. Das ist nur für den Hinweis. Das sind totale Leinen. Totale Leinen. Also wirklich. Das sind solche Leinen, wo ein Weißerbaum gefasst hat, wo er nicht aufgekommen ist. So steuerst du. Wie geht es euch dann, wenn es einen Regen macht, nachgeht oder das? Nein, gar nicht. Wieso? Das ist die Kühle nicht. Nein, das ist nicht dick. Das ist so dünn. Das ist wie, also die Kühle ist mit 4% TS ausserseppariert, wie ich gesagt habe. Und die Kühle hat ungefähr, das ist aufgemotzt mit einer Reihe auf 10 Kilo Stickstoff damit, also auf Kubik. Und wann? Ja, 15 bis 20. Und Entdüngung, fertig. Ja, und warum ich diesen Sack beim Mais? Ich weiß nicht, wer das Problem bei euch vielleicht schon gehabt hat, dass er so Merkwürdigkeit beim Mais hat. Das ist einfach so ein Thema, Gott und Silomais. Das heißt, du bringst keine Energiedichte zusammen, du hast zwar zwei Kolben, ist aber der Spindelanteil und der Lischenanteil viel mehr, als was der Kornanteil ist bei zwei Kolben, wenn es kein Kompensationstyp ist. Und das ist immer ein Thema, wenn der Mais bis 6 Bar zu viel Nitrat verfügbar hat, dann setzt er mehr Kolben an. Ja? Das ist immer das Hauptthema, das Hauptproblem, dass er einfach dann einen Überfluss hat. Und wenn er einen Überfluss hat, der Mais sagt, Mann, mir geht's gut, gehen wir unseren zweiten Kolben leisten. Ja? Nur wenn dann die Struktur hängt, wenn dann dementsprechend hinten aus das Ring ausgeht, wie man so schön sagt, dann fühlt er die zwei Kolben halt nur bedingt an und er legt sie gar nicht gescheit aus. Das ist das Problem. Ja. Er fühlt es nicht gescheit an, beziehungsweise setzt er die Spindelstufen gar nicht an, weil dann dementsprechend hier da vielleicht einmal eine Wachstumsdepression im Nährstoffmangel ist. Und wollt ihr dann da eintreten, wenn die Identifikationsaufnahme? Auf schweren Böden bin ich ein totaler Gegner. Die Frage war ein Zoll oder Eintrag. Ich bin übermorgen in Bayern zu diesem Thema, weil ich das in Braunau bei einem Vortrag gesagt habe. Und die Firma hat mich jetzt gleich zu sich zitiert, was mich einbildet, dass ich das sage. Ich sage aber Ergebnisse auf leichten Standorten. Da reden wir von sandigen Lehmen, 15% Sand aufwärts, sind stickstofffixierte Dünger, nicht der Gülle jetzt, sondern jetzt von der reinen Mineraldünger braucht er ein Zoll oder Eintrag. Durchaus eine sinnvolle Ergänzung, wenn ich sage, ich möchte dort einen Überforst sparen, ich möchte überhaupt nichts dagegen auf leichteren Standorten. Nur auf fixierenden Böden, wo so eine Nährstoffbindung, also der Haltevermögen da ist, dann nur mal reduziert eh nicht gehen. Das heißt, dass ich dann erst nur mit Spiegel komme, da halte ich nichts drauf. Und vielleicht habt ihr vorher so Maisbestände gehabt, bei uns war es halt schon so, die was eigentlich aufgrund von Durzigung schon relativ stark abgekämpft sind. Ende August, das ist jetzt ein eigenes Kapitel, in Richtung Sortenresistenzzüchtung, was da dahinter ist. Schaut euch das an, ist ganz entscheidend, dass gut durzigumresistente oder nicht anfällige Sorten habt. Und überall dort, wo man entdeckt und auch zurückgefahren sind, diese verhaltenen Stickstoffschichten, die sind nicht mehr gekommen bei der Hitze. Ja, da war Müll zu. Und überall dort sind dann irgendwann Ende August die hohen Stickstoffmengen gekommen, wie das Wasser gekommen ist. Und es hat dazu geführt, dass die Maisbestände nur mehr durchgrünt haben. Nur das Problem war das, dass die nicht mehr Druck geworden sind beim Rischen. Die haben alle mit 40% Ruschen. Das war ein Wahnsinn. Das hat dann das Gefrieren gemacht. Ja, das hat dann das Gefrieren gemacht, die haben es da warten müssen. Dann ist es gegangen. Ja, die haben wir eh, das sind auch gewesen. Aber das hat das nicht mehr gemacht. Ja. Und was ich sagen müsste ist, ich habe dir etwas erklärt, ich bin eher fein für Löslichkeit. Ich bin eher fein für das, ich dünge dann, wenn der Entzug ist. Und so wie die Organik, die jetzt wieder so der Rissen wirkt, zu viel Organik, das ist richtig so, sieht ja das, wenn ich Stickstoffmobilisierung in was einlege, so fixierte Stickstoffformen, und ich bin dann abhängig vom Bilder, ob die kommen oder nicht, das zweifelt ja ab, das Pflanzenbau ist sinnvoll. Meine Empfehlung ist, auf sandigem Lehm, das heißt über 15% Sand, ein Drittel der Stickstoffgabe in Form von Entdeck, okay, aber kein Kilo mehr. Ja, das ist meine Empfehlung seit 30 Jahren, wo wir mit dem Versuch gefahren und wir fahren gut damit. Der Schwerböden ist voll geworden. Kann man aufgrund von Geruch auf Düngewirkung schließen? Wir kriegen viel Kühle runter, die haben das Geld zum Kühl auch keinen Geruch. Und dann wieder die Strengen, dass die ansperrt, wo ja zum Teil noch ein Fäulnis ins Spiel ist, wo es dann eher einen Schon anregst, als wie das, was du gut machst, wenn du das aussiehst. Ich bin dir dankbar für die Meldung, insofern die Mikrobiologie unterscheidet schon ganz klar zwischen Hotte und Fäulnis, das wisst ihr alle. Ja? Und wir haben leider Gottes sehr viel verfaulte Gülle. Wir kommen mit hohen Stickstoffrachten, sprich Eiweißrestmengen, teilweise in die Gülle-Kurmene. Und wenn das dann kalt wird, und das, wie ich es eingehend gesagt habe, mit dem Rieren hat sich ändert, keine Luft mehr drin ist, eine Schwimmdecken ist, die was isoliert, dann ist das ein Fäulnisprozess. Und die sehen dann eine Luft und dann wird es riechert, dann wird es richtig gespackelt, die Geschichte. Das ist das, was dann zum Himmel stinkt, was dann dort ist. Und das ist genau das auch, wo das in Deutschland das Hauptproblem ist. Riesige Sichter, ja, riesige Sichter, also da reden wir wirklich von 50.000 Kubikmeter Lager, und die werden natürlich dann nicht mehr kehren. Ja, da wird immer noch entnommen oder es wird wieder dazugefahren oder es wird einmal halt im Jahr dann durchgekehrt mit dem Turbo-Mixer. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, auf die Betonmischer drauf, ja, die was außen reingefahren. Wenn du da daneben stehst, das ist was, sagst du es richtig, das hat nichts mehr mit einer Gülle riecht normal, Ammoniak stinkt ja nicht, Ammoniak riecht, ja. Das ist ja nicht was, was du sagst, das ist jetzt unbedingt so ungut, so ein Ammoniakgeist. Ja, und genau dasselbe ist in der Gülle. Das ist, ich meine, das ist jetzt Fragsache, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das geht dann an. Ja, angeht wird dann das Lettler, das Fäulnis. Das ist dann, was wirklich weh tut. Und das ist vollkommen richtig, dass diese Nitrobacters, Nitrosomas, wie ich es ganz kurz gesagt habe am Anfang, auf diese Geschichten massiv reagieren. Massiv reagieren. Da ist bei der Alpha-Tagung, vorher gesagt, in Klosterneuburg, ich muss jetzt mich entschuldigen, weil ich den Namen nicht mehr weiß, ist genau zu dem Thema aus Gumpenstein ein Referat gewesen, der was das eindeutig und eindrucksvoll bewiesen hat, dass verfaulte Gülle und vermoderte Gülle einfach negativ auf das Bodenleben sich auswirken. Und vor allem in Richtung Phosphor, ihr wisst es, dass ein Phosphat in den Boden gelöst wird durch sogenannte Mykorrhizapilze und das Mykorrhiza verschwindet, wenn die Gülle fault. Fängt nicht eine gute Güllebehandlung schon im Boden an bei einem Viech? Absolut, absolut. Und das ist, wenn ich eine Rindergülle kriege mit 6 Kilo Ammoniumstickstoff, dann ist meine erste Frage, hat man die Forderung nicht? Ja, da stimmt was nicht. Das ist auch ein Blödsinn, weil da habe ich vorhin so viel Eiweißene oder Harnstoff, weil jeder von euch, der was intensiv fährt, hat ein paar Gramm Harnstoff dabei. Da muss ich mich fragen, brauche ich das in dieser Dimension? Wenn es die gut nicht verarbeiten kann, das geht nur auf die Gesundheit, auf Dauer. Ja? Wenn das hinten wieder durchmarschiert. Da muss man gleich fragen, weil das ist eigentlich nicht logisch. Weil wenn es gut verdaulich ist, wenn die Zellstruktur passt, wie wenn die FADF, dass ich sage, das ist alles drinnen, dann darf das eigentlich kein Problem sein, wenn es langkettig ist, dass das eine lange Verweile dauert. Aber wenn es natürlich durchfährt und schnell durchmarschiert, dann hat man es hinten mit drin und das ist dann eine Frage, ob das gescheit ist. Das ist ein teures Futter. Der Dünger ist nichts Schlechtes, nicht, aber das ist gar nicht billiger. Das ist die Frage. Ich muss aber da noch eine Frage beantworten. Wie verhält sich Kompost auf Dauergrundland? Punkt 1, was ist für Kompost? Wenn da jetzt ein 60% Holzanteil drin ist, in dem, wenn du ein Kompostierer bist, der was viel Holz verarbeitet, Strauch geschnitten, ist nicht drin. Dann ist, weil dann wird es, wenn es 20% Holz ist, ist es überhaupt kein Problem. Ja? Ich sage, bis 40% Holz im Kompost ist kein Problem, weil du dann ein sehr enges 10-Verhältnis hast. Und in Grönland gibt es für mich eins, wer mit Komposte oder Streubiste arbeitet, da gibt es nur eine Aufgabe zu erfüllen. Ich muss das 10-Verhältnis, Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis in diesem Dünger eng zusammenbringen. Das Schlimmste ist, ein strahliger Mist, sinnbildlich im Frühling, die Körbeboxen, die was man dann auch noch rausrennt, ja, wenn man gerade Mistchen tut, die strahlen wir auch noch raus auf Wiesen, irgendwo hin. Und im Frühling beim ersten Aufwuchs beim Mistrübeln wird es ganz strahlig, die ganze Geschichte, weil das andere hat es ein wenig angeschwappt. Das ist eine Katastrophe, weil Rotte immer vor Wachstum geht. Das heißt, 30 Kilo N braucht die Straße zum Verrotten dann. Oder 25 Kilo nach Strohauflage, das bringt euch nichts. Ein strahliger Mist hat im Grünland nichts verloren. Und der Kompost, der was viel, ein weites 10-Verhältnis hat, das heißt, viel Holzanteil hat auch nichts verloren. Aber wenn du sagst, mit 20% Holzanteil wirst du null Probleme haben. Der wirkt genauso wie eine Gülle. Die war perfekt. Ist aber vom Ausbringen her einfacher, weil es nicht super. So wettermäßig. Nein, absolut super. Wir haben bei uns im Mondseer Gebiet, im Dunkel, haben wir sehr viele Betriebe. Die fahren nur mehr mit Festmist, da aber den Festmist ein Jahr vorlagern und dann die zwei, drei umsetzen, schonend umsetzen, nicht mit viel Drehzahl. Und die haben ein Festmist, der hat ein 10-Verhältnis von 1 zu 4. Das heißt, der ist wie eine Gülle. Der fährt eigentlich wie eine Gülle. Die fahren mit dem Feinstreiwerk drüber. In die warme Phase rein, kriegen warme drauf, im Monster rennt es immer. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Und funktioniert. Ja? Super, super zum Ausbringen, gute Verteidigungsgenauigkeit. Hat super. Wie schaut es denn einmal mit dem Kompoststeuerausblick hier mit Sackschatten, die was das betreiben? Ich habe jetzt drei solche Betriebe mit Kompoststeu. Der Enzenhofer Stefan ist einer von den ersten gewesen, der was da in die Richtung richtig eingeblasen ist. Und wir sind gerade dabei und ich bitte euch da eins, wir machen da jetzt gerade Untersuchungen in Richtung Wirksamkeit am Boden, auch in Richtung Nährstoffverfügbarkeit durch diese Ligninsäuren vom Holz, ob das jetzt einen Sinn hat oder nicht. Sackschalten, Grünland ist einmal grundsätzlich nicht die ideale Kombination. Sackschalten und Acker bei Resche-Standorten, wie es da oben ist, beim Stefan, kann ich mir das vorstellen, der hat relativ sandige Geschichten, das verbrennt schnell, das saugt schnell. Sackschalten, auch wenn es über den Kompoststall geht, bei schweren Normbulden, da habe ich meine Bedenken. Ja. Aber ich lege da jetzt nicht, das darf man nicht da, wenn man keine Zahlen hat, keine Ergebnisse. Nur eine Vermutung, das ist zwingend, das bringt uns nicht weiter, da darf man auch in die Richtung schüren. Wir schauen uns das an, wir sind gerade dabei, seit 3 Jahren arbeiten wir mit dem zusammen. 4, 5 Jahre brauchen wir, dass man was Repräsentatives kriegt und dann werden wir sehen. Ein paar Ergebnisse haben wir schon. Die gingen 1 zu 2 in die Richtung. Ja. Bitte. Das kurz vorher GVE-Bis hat es angerissen worden. Was ist da gemacht? Was da bei nicht gekommen wird? Das ist so geplant, sofern das halt, das entscheidet sich in den nächsten 3 Wochen, aber der heutige Entwurf, das ändert sich fast täglich, darum sage ich der heutige Entwurf, sieht einmal vor, dass die gesetzlichen Wasserobergrenzen, sprich 170 Feldballen aus Wirtschaftsdünger und 210 aus dem Wasserrechtsgesetz bleiben, aber im Ölpool keine GVE-Obergrenzen mehr da sind. Das heißt, du kannst theoretisch mit 2,5-3 GVE fahren, kannst bei Ölpool teilnehmen, bei diversen Maßnahmen, musst du halt schauen, wie du deine Gülle dann abgibst oder wie du es unterbringst. Aber diese 2 GVE-Grenze gibt es nicht mehr. Weil das immer nur eine Schikane war in Wirklichkeit. Das ist definitiv, soll sich nicht die nächsten Tage nur grundlegend was ändern, ist fürs Fix. Ja, mit Vorbehalt, bitte. Wir sind überall was. Unser Test immer wieder. Das wäre was. Ja, super. ist die Frage, ob es nicht mehr ist. Nein, das ist eine Frage, ich zähle nicht oder Strampel. Das ist das, was? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie beim Strampel eine ähnliche Wirkung erreichen würde wie bei einem Zeolit, sprich ein hochwertiges Bentonit, ist nichts anderes wie ein Bentonit. Feinst du einmal, dann brauchst du je nach Strampel, da bin ich jetzt vorsichtig, aber mindestens die 4- bis 5-fache Menge. Und 4- bis 5-fache Menge vom Strampel, da redet man dann schon so pro Kubikmeter und Jahr irgendwo in der Größenordnung von 2 bis 3 Kilo, das heißt 1000 Kubikmeter Grund. Sieht irgendwo 2 bis 3000 Kilo Strampel in der Dimension, was man einstrahlt. Und das ist dort schon pH-Wert relevant. Ja, und die Strampel wirken teilweise, weil es sehr viel Magnetite sind, die Strampel. Das heißt, die haben sehr viel Magnesium und das Magnesium erhöht den pH-Wert nur mehr, beschleunigt nur mehr schneller. Und darum ist mir das Zellulit lieber, weil ich sage, da habe ich weniger drin, habe die selbe Oberfläche wieder ein Viertel der Menge und können sich besser Bakterien ansiedeln, weil auf dem Zellulit, sprich auf dem Bentonit, eine Oberflächenstruktur da ist, wo eine Bakterien sich ansiedeln kann. Und beim Strampel, die sind alle silikatisch, das heißt, die sind alle, haben alle eine glatte Oberfläche. Da siedelt sich nichts an. Das ist das Problem. Du treibst den pH-Wert nicht auf mit Zellulit? Wenig bis gar nicht. Weil Ton relativ neutral ist. Wind-Ammoniak bindet dementsprechend die Säure bindet in Schichtfraktionen und macht eine große Oberfläche für Bakterien. Und kostet nicht viel. Das ist das nächste. Und was ist mit dem AM, du hast ja gesagt, was so gibt, oder das AM, was so? AM, EM, Kräuterextrakte, eine klare Ansage. Ausprobieren. Ja, ich kann das ganz deutlich sagen, aus dem Grund ist es seit Jahren ein großes Thema und ich kann euch so viele Betriebe sagen in Oberösterreich, wo es super hier hat. Ich kann euch genauso viel sagen, wo es überhaupt keine Wirkung gehabt hat. Es hat nur einen Vorteil, die ganzen Mikroorganismen, ob effektiv oder nicht, sei es dahingestellt, sie kosten einmal das erste nicht viel. Und wenn es hilft, dann habe ich nicht viel versprüht. Ja. Ausprobieren. Bei uns, der Schachinger Martin und Edith, haben es 3 Jahre gemacht, bis vor 2 Jahren. Auf dem Tag war die Wirkung wieder weg. Ja, auf dem Tag. Das gesagt haben, das gibt es gar nicht. Dann haben Bülle geführt, die Kurven da waren, war wieder losgegangen, die ganze Geschichte. Obwohl es sagst, so wie Restbringen müssen die weiterhin sehen, sie haben wieder 3 Jahre angekündigt, keine Wirkung mehr. Das kann man nicht sagen. Da spielen so viele Geschichten mit rein. Ich habe mich nicht eingehend damit befasst, ich sage nur, was meine Erfahrungen sind. Aber nicht die chemischen oder biologischen Prozesse dazu. Das war vermissen, wenn ich da was sagen könnte. Ich habe Vermutungen, aber ich sage mir immer ausprobieren, wenn es jetzt teuer kommt, ist es eine gute Geschichte, wenn es funktioniert. Ja? Grundsätzlich spricht nicht über hin. Das war lieber, wie es bei uns jetzt aus Bayern hergekommen ist, ein Eisen-2-Chlorid-Aufbereitungsmittel, ein findiger Landwirt, war Klärwerte in der Gemeinde und in die Kläranlagen braucht man mit einem dreiklinigen Eisen diese Fehlungsprozesse von den Phosphaten und Trübstoffen. Und der hat gesagt, das müsste doch bei der Gülle auch gehen. Nein, nein, nicht. Da reagiert genauso. Nur wenn es mit einem 2-chlorigen Eisen den Fehlungsprozess einläutet, dann haben wir dort den chemischen Prozess in der Gülle. Und welcher Calcium und Phosphorverhältnis wird so weit, dass die Verfügbarkeit von beiden Nährstoffen so verdünnt ist, dass es nicht mehr gut ist. Und das Zweite ist, dass dementsprechend die Stickstofffracht sehr unkontrolliert kommt, die kannst du nicht mehr steuern bauen. Und das Dritte ist, dass Eisen in unseren Böden normalerweise in der Bereich da in Hülle und Fülle da ist. Das heißt, das braucht man nicht nur zusätzlich düngen. Und warum? Weil wenn ich Eisen frei verfügbar dünge, ist das ein Kupferhemmer. Und wenn ich in Grünland Kupfer hemme, dann fällt mir die Bodenhygiene bzw. Pflanzenhygiene. Warum wollte ich das nicht tun? Ich wollte nicht zusätzlich Eisen düngen. Also das ist absolut der No-Go. Ist auch ein Futtereiproblem. Wenn so viel Eisen drin ist teilweise, in den Mineralstoffmischungen, ist nicht gut. Also das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Da habe ich dann zu den Mikroorganismen nochmal. Das kommt halt alle darauf an, wo es ihnen zum Fressen gibt. Wenn die nichts zum Fressen haben, dann ist das aber eine fade Geschichte. Und eins muss einem bewusst sein. Wenn ich Mikroorganismen einsetze und dann kannst du noch auch noch dazu haben, dann bin ich ein bisschen kontraproduktiv, da hat es aber was. Weil auf der einen Seite investieren und auf der anderen Seite sogar alles Geld gleich der aufladen. Ja. Das bringt das gleich. Darum sage ich, ausprobieren, ich sage nicht mehr dazu, weil ich wirklich sicher 50, 60 Erfahrungen von Bäuerinnen und Bauern sagen kann, in ganz Oberösterreich, bei einem Teil funktioniert es, bei einem Teil überhaupt keine Wirkung. Vielleicht auch den Grund, ich schließe den aus. Ja. Nur für mich ist das alles sehr, ich habe es ja auch so gehört, halt, ich denke schon, und ich arbeite viel mit Biobetrieben zusammen, mit der Bodenansprache, mit Bodenpraktiker. Nur eins ist für mich fix, das oberste Gebot ist als Pflanzenbauer, sinnvolle Erträge. Und sinnvoll heißt für mich, mit dem Maximum, was ich erreichen kann, das eingesetzt, das auch wirklich reduzieren. Nicht, dass ich sage, nur Vollgas, aber ich muss das, was ich gedüngt habe, muss ich umsetzen in Energie und ich muss das wegführen. Ich muss das wegbringen, weil dann schützt sie. Dann schützt sie unseren Boden, dann schützt sie unsere Gewässer, was da dahinter ist. Und ich bin überzeugt, die Folien zeigen es zum Teil, dass diese Intensivierung nachhaltiger ist, als was man kann. Überall dort, wo ich momentan wirklich Stress habe, ist das, und ich habe es heute schon mal gesagt, bei den Bachflächen, Bachflächen in der zweiten Generation aufgrund von kurzfristigen Pachtverträgen, das sind die auskommensten Flächen, was es überhaupt gibt. Ich kann euch aufgrund von Bodenuntersuchungen, ich habe mir das in zwei Gemeinden in Oberösterreich erlaubt, die Feldhofentfernung bei einem Veredelungsbetrieb festzustellen, nur anhand der Bodenwerte, und das war ein Trefferquoten von 1%. Und dann habe ich mir nur erlaubt, die Bachflächen auszufinden anhand der Bodenwerte, und da war ich fast bei 100% Trefferquote. Die sind so signifikant auskommend, weil ihr investiert auch nicht rein, wenn ihr es nur für 3 Jahre gebracht habt. Ja? Und darum bitte ich, schaut, dass ihr langfristig kriegt, dass ihr so behandelt könnt wie Eicherflächen. Und wir fragen wirklich viele Leute an und sagen, was soll denn so etwas verbrauchen? Wie können wir denn das aussichern? Und ich sage immer, sichert das auch durch einen ordentlichen Pächter, der was eine Viehhaltung hat, wenn es in einer Region ist, wo Viehhaltung hingehört. Und sichert das ordentlich auch durch eine gescheite intensive Bewirtschaftung. Da wird auch was hinkommen. Ja. Dieses Ganze nur aufgrund von Papier, Bauten oder so, macht keinen Sinn. Das bringt nichts. Aber du hast schon recht, muss man differenziert sehen. Da war ich auch. Es ist im Entwurf auch mit vorbehalten. Es wird zwei Arten von Begrünungen geben. Das eine ist die aktive Anlage von Lichterbegrünungen. Die wird nicht mehr mit der Haarmaßnahme gewinnen. Also das heißt, da werden keine Abfrüchte mehr anbrechen. Das ist nur mehr eine aktive Anlage. Es ist aber auch eine winterharte Anlage möglich. Was einfacher wird, es wird ab 15% bis 60% gehen, ohne diese Stufen, ihr wisst es. Also alles, was da gibt beim Herbst am Tag, ob das jetzt 47,5% sind oder 52%, wie halt die Schläge passen, und das kann jährlich variieren, so ist einmal der Entwurf. Was schon noch ist, sind diese A, B, C, D, das heißt die Varianten der Begrünung, weil die sind unterschiedlich dotiert. Und das Problem ist natürlich das, in der nicht mehr aktiven Anlage von Hauptfrüchten, das ist Feldfutter vor allem, die kriege nur mehr künftig in der Begrünung eine über das sogenannte System Immergrün, und das wird bei manchen eine Herausforderung, weil da müssen mindestens 90% der Ackerflächen begrünt über den Winter gehen. Und die 90%, da ist das ganze Feldfutter drin, Stritikale, Rocken, Wort, alles, was halt da drin ist, Raps. Normalerweise müsste es jetzt so ausgehen, wir haben noch ein Handicap, der späteste Ansatzzeitpunkt ist 1. Oktober. Und das macht es ein wenig mühsam, dass man dort schweißen kann. Wird für den Silo-Maisbetrieb kein Problem sein, für den Körner-Maisbetrieb wird es eng. Und was eben nur ist bei der Maßnahme, es ist auch im Gesamtbetrieb Glyphosatverbot, jetzt einmal mit Durf drin. So ist der heutige Stand. Noch ein Körner-Mais, Walzbau. Geht dann, ja, ist voll anerkannt. Ja, das ist die Frage. Wenn es im Körner-Mais, dann musst du in der aktiven Anlage bleiben, nur in der ersten Variante. Ist keiner. Was ist denn heute, Frau Mama? Ist das heute wohl Prozent Wasser, die Gülle, eine Frisch vor der Ausbringung. Das ist sicher gut, weil ihr im Wasser ungesättigtes Wasser eingibt. In einem ungesättigten Wasser quasi Stickstoff bilden, sprich nichts dagegen. Aber nicht zu viel. Da reden wir jetzt von 1%. 1%? Genau, ja, super. Absolut gut. Direkt beim Aussaugen. Oder vorm Gerst eine Regel, da aber mitsaugen. Ja, ist überhaupt kein Problem. Aber ist sicher gut, weil das Wasser einfach viel Stickstoff bindet, weil es große Oberflächen hat und das passt super. Es ist ungesättigtes Wasser, geht super. Nur positiv. wenn es nicht ganz zu kalt ist, das muss man auch sagen. Wenn es jetzt ein Bodenwasser ist mit 5 Grad, dann wird es auch nicht den Effekt haben. Aber wenn es 7 Grad hat, dann ist die 7 gut. Wirkt super. Ja. Das ist besser, die Flüssigkeit. Ja. Die meisten, das mit, haben wir dann zusammen mit Gülle führen oder fahren die mit der Feldspatzen aber extra. Ohne die Frage, ob es Flüssigdünger im Grünland kombiniert mit Güllefahren oder extra, wenn es mit Flüssigdünger fährt, das ist jetzt nur ein guter Hinweis, nur mit Schleppschlägfahren im Grünland. Das heißt, wer bei uns AHL fährt, nicht mit Gülle-Schleppschläg, sondern mit Spritzen-Schleppschläg, weil der Verbrennungsgrad mit AHL oder wenn es jetzt ein Phosphit nimmt, ein flüssigen Phosphor, viel zu hoch ist am Blau. Über die Gülle ist so stark verdünnt, dass es kein Problem macht, dann fahren es bei uns eigentlich bis auf den Siegel, der hat Schleppschläg. Sonst fahren sie alle über die Gülle. Hat eigentlich keine negative Wirkung und passt dort gut rein. Das hat man Ansagen wegen mir sagen, aber die haben sich das hergekriegt über Bypass-Systeme, die hängen die Schläuche nicht mehr an und geht wirklich ruckzuck. Geht super. Welche Achslasten sind noch eigentlich nachhaltig sinnvoll oder möglich? Also, und ist noch der Plan, wenn viele Phasen haben, irgendwas eine Achse geht noch ein bisschen schlecht oder weißt du darüber fort? Das ist ja so, dass du, also die Frage war, ob wo gibt es eine Schadverdichtung, das hängt natürlich einmal primär von der Bodenart und von der Fechten an. Wenn es nass ist, ist alles gleich einmal zu viel. Wenn es trocken ist, das brauche ich dann nicht sagen, dann geht es um ein Weizig weiter. Und das ist der springende Punkt. Und wir haben halt das Problem durch unsere Technik, dass wir nicht so individuell strenger können, außer wir fahren vielleicht einmal die Gülle-Fasseln nicht knallvoll, wenn sie so in der Dimension sind, da gehört auch der Schwalblech hin dann und wir wissen alle, dass wir es aber nicht tun. Ja, wenn wir sagen, jetzt fahren wir und jetzt fühlen wir es an, geht da hin. Aber was ich sagen will, ist das, die Schadverdichtung sind die 500 Kilo. Ja, wenn sich die ungefähr in der Größenordnung anpeilt. Und rein aus dem Gefühl raus, wenn man sagt, man fährt jetzt in den Boden rein mit 15% Wasser, der ist schon halbwegs trocken, der ist nicht einmal nur erdfeucht. Das greift sich feucht an, wenn er 15% hat, ist der schon relativ trocken. Und also was mehr ist, greift sich feucht an. Und das Problem ist, wir sagen mal so, wenn du jetzt dann den Fahrwerk hast, weißt du, straßenrechtlich, verkehrstechnisch ja gar nicht mehr anders fahren darfst, dann ist das Mindestmaß, dass du das kompensieren kannst, der Reifendruckanlage. Und wir haben mittlerweile schon wirklich viel, Gott sei Dank, Dienstleister, die was die standardmäßig haben, leistungsstarke, weil sie einfach sagen, die Reifen können sie sich sonst nicht leisten. Und ein Achs ist halt rechtlich zugelassen bis 8.500 Liter. Was ist, dann sind wir verkehrstechnisch im Graubereich. Viele haben bei uns ein 10er, die was mit einem Achs fahren, das ist keine schlechte Lösung, gescheit bereift. Hohe Reifendurchmesser, ein schönes Abfallverhalten, ist sicher eine gute Geschichte, aber du bist halt im Graubereich verkehrssicherheitstechnisch. Das ist das Handicap. Das ist immer ein Kompromiss. Landwirtschaft und Verkehr und Landwirtschaft und Landtechnik sind immer Kompromisse. Was du nicht erzählt hast. Nein, das ist nur ein guter Hinweis. Die Frage war, ob man flüssige Dünger, ob Phosphite oder AHL, also ganz im Kleinen, wenn ich da darf, nein, ganz eine klare Antwort, der AHL hat ein düngerspezifisches Gewicht von 1,27. Das heißt, der ist in kürzester Zeit am Boden und bringt es dann in den Schwebegescheit. Ja. Also immer portionsweise dazufahren pro Fass. Es geht nicht. Genauso die ganzen Geschichten mit dem Kupfer, wenn der Kupfer da mit der Gülle mit, weil die Kupferwerte schlecht sind. Vielleicht die Hygiene des Bestandes nicht gut ist, wenn ich so in der Chemie ist, dann bringt man den Kupfer schön weg im Frühling, fahren wir dazu. Aber das ist auch was, was immer pro Fass gehen muss. Du hast zwar eine Mischung sofort, das ist nicht gut. Und wenn du Kupfer dann konzentriert ausbringst, das heißt, dass du dann so einen Kupferschwall ausziehst, dann verbrennt das ganz gut. Also Kupfer ist eher, da bin ich eher befürwortet, wenn wir es mit Überhaupt spritzen. Sonst kann ich Kupfer. Schaut das aus für den Kälte? Ich kann auch den Verkehr schauen und das ist ein wichtiger Hinweis. Ist er getrocknet? Ist er getrocknet oder gepresst? Presst, ja, mit Kalkwinkel stabilisiert. Klärschlamm, und da müssen wir uns sicher fragen, generell, ob unser ob unser Nährstoffmanagement oder Ressourcenmanagement, das müssen wir eigentlich überdenken. Weil wir werden den Phosphor im Bergraum irgendwann brauchen. Und es gibt ja gerade in der Steiermark sehr intensive Versuche über eine Ziviltechnik, die aus Klärstamm verbrennt und der Phosphat bleibt über in den eigenen Verbrennungsverfahren. Das ist hochinteressant, weil natürlich der Klärstamm dann wirklich hygienisiert ist, ja, was da dahinter ist. Man versucht über dieses Calciumhydroxid, das ist nichts anderes wie ein Brandkalk, der was bei der Flüssiggas, bei der Propangaserzeugung bei der Firma Linde oder AGA in Salzburg anfällt. Wir haben die Kalk in der Mannschaft verarbeitet vor Jahren als flüssiges Calciumhydroxid. Ein toller Kalkdünger, auch im Grünland wäre das super, nur kriegt man nicht mehr, weil jetzt der Markt zu groß ist für die Hygienisierung. Dort hätte das freie Calcium nur ein Zeil drinnen in der Hydroxidphase. Und das machen sie die Kläranlagen zunutze über die Festkammerpressen, dass dementsprechend dort die Hygienisierung erreichen. Wenn der nicht dann schon ganz lang liegt, der Klärschlamm, und das ist oft ein wenig Handicap, wer Klärschlammbetrieb ist, weiß das, dann ist es oft so, dass der, was dann ganz im Herbst als erstes reinkommt und im Frühling als letztes außer, der hat natürlich schon eine gewisse Lagerungszeit hinter sich und der Kalk hat sich in sich schon veratmet und abreagiert. Da hört man dann schon oft nicht mehr, dass der Kalk oder die Kalkmenge diese Hygienisierung durchgestanden hat. Gehen wir mal aus von so einem Durchschnittsklärschlamm. In der Regel, seitdem es keine Direkteinleiter mehr gibt, gewerbliche, seit der Direkteinleiterverordnung, sind die weitestgehend in Ordnung. Also mir war nichts bekannt, dass da wo gröbere Probleme gibt, eigentlich gar keine. Und im Sinne der Ressourcenschonung in einem gewissen vernünftigen Maß spricht nichts dagegen. Ja, überhaupt nicht. Aber in einem vernünftigen Maß. Es wird immer schon wieder, also in der Praxis dann erleben wir schon andere Sachen. Aber grundsätzlich spricht nichts dagegen. Wie sie die ganzen antibiotischen Geschichten verhalten, die was momentan sehr stark im Beruf sind, das sei dahingestellt, da fehlt aber auch mein Fachwissen. Da verlasse ich mich auf Studien, die was irgendwer im Umweltbundesamt oder Phytosanitär macht, da träume ich nicht drüber. Das übersteigt meinen Wissensstand. Was waren die, was verteuert waren, die so ein bisschen Ja, der Verteiler ist jetzt sehr viel Schleppstoff-Fotos. Ich sage eins, es wird in der echten Ölpool die bodennahe Ausbringung wieder ähnlich. Also das Ziel war, dass man auf dieser Hecke, aber der Entwurf sieht so nicht vor, wieder drinnen hat, also drin ist es auf jeden Fall, die bodennahe Ölausbringung. Aber man muss schon sagen, es muss sich der Aufwand auch rechnen und die Invest. Und für mich ist halt die Alternative dazu, dieser Müll ist nicht Möscher, sondern generell der Schwenkverteiler. Also das ist das Mindestmaß an dem, wo ich sage, das ist das Mindestmaß, wo man mal schon ein gewaltig gutes Gefühl erreicht, aufgrund der Großkopfigkeit. Also ohne den kann ich mir eine gute Wirtschaft überhaupt nicht vorstellen, ob es ein Möscher oder was für ein Fabrikat ist, ist wurscht, stellvertretend. Also ohne den kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Und alles, was dann nur bodennahe ist, ist um das besser. Aber mit technischen Equipment verbunden, da muss alles zusammenpassen. Ich habe ja Mock aus der Rappen. Ich habe da nicht auf die Gülle, ne? Gut. Bei der Wente Gerstung, was ist da die erste Gabe geben? Wie wird es schon sein? Das sind Punkt 1, welche Sorten das ist. Mehrzeilig. Gehe aus der Bahn. Wann hast du das anbaut? Bald? Spät? Und wie ist es über den Winter gekommen? Ja. Es hängt, und ich bin immer Gegner von pauschalen Aussagen, weil jetzt wenn ich recht infiziert bin, dann werden wahrscheinlich Gerste da sein, die sind viel zu dick, ja, weil es bald baut worden sind und vielleicht ein wenig husig im Herbst gegangen sind und es wird genauso hingehen, wie du sagst und vielleicht ein wenig morgen auch. Es ist ganz einfach gesagt, wenn ihr eine spottbare Gersten habt und die ist schlecht bestockt, die Gersten hätte es im Herbst nur fertig machen sollen. Die Nebentriebanlage muss im Herbst abgeschlossen sein bei der Gersten. Wenn sie es abgeschlossen hat, das heißt ein Haupttrieb, drei Nebentriebe, ideal. Ja, dann braucht es keinen Stress um zum Wickerdüngen. Ja, weil das, was die braucht, das mineralisiert locker her und dann wartet es auf die Befahrbarkeit, braucht sie da Frostfahren und geht super. Weil Frostkühle haben wir eh gehört, da die sowieso nicht. Und mineralisch, Nitrat, da die sowieso nicht, bei einer gut entwickelten Gerste oder die, was die Nebentriebe gesetzt hat. Wenn sie jetzt in eine schwache Gerste geht, relativ spät bauen, weil es am Mais noch draufgekommen ist. Am 7. Mai ist und das ist halt nicht früher gegangen, weil man noch gewartet hat, dass er noch zeitiger wird. Und sie hat erst einen Haupttrieb und zwei Nebentrieb und das ist zu wenig. Das ist zu wenig, weil die reduzieren uns nur mit irgendwann in der nächsten Zeit dann, außer im März, in der Hauptreduktionsphase, dann muss man Gas geben. Gas geben heißt 35 bis 40 N zum Andüngen in Form von Ammonium und Nitrat. Geht nicht anders. Und wann? Jetzt schon. Jetzt ist es eigentlich bald noch, weil ich glaube, dass es noch nicht wächst. Ja. Warum ist sie jetzt gelb? Sie ist gelb geworden, eher in die Phase, wo es eigentlich noch wachsen wollte, der Saft ausgegangen ist. Du tratst das jetzt mit Stickstoff in Tee, das heißt, du pulverst das nur mit Stickstoff in Tee mit Nitrat. Nitrat ist ein ganz schlechter Frostschutz in den Pflanzen und sie wird das abfrieren. Die Nitratrapse kennt sie alle, das ist das Ärgste, was es gibt, die was im Frühling mit NRC anbringen beim Raps. Das siehst du dann irgendwann bei der Pölpergärung in der Früh, siehst die Rapse ist, wo dann die ganzen Sporen von den klassischen Rapskrankheiten einzuhalten. Wollte nicht tun. Ich wollte nur dort, wo es schwach ist oder noch nicht voll ausgebildet ist. Dort wurde mit NRC jetzt andüngen und 40 N passt sicher. Und alles andere kann man dazu warten, es rennt ja nichts davon. Überhaupt nicht. Also das ist, ich kann nicht nur aus der eigenen Erfahrung sagen, ich bin jahrelang im Februar, weil ich das so sagen darf zum Abschluss, ich glaube es hat sicher 4, 5, 6 Tage gegeben, wo ich um 3 Uhr früh aufgestanden bin und geschaut habe, ob ich das bisschen, das Herlfrost, ihr wisst das ja alle, was man braucht, ja, dass man fahren kann bis um 8 Uhr Vormittag, bis das Zunge ging. Ob es geht oder nicht. Und drehe da früh auf, geht, rausgefahren, mit dem Auto geschaut, rennt, geht, ja, Staatsdauer geht, super, bist happy. Und der Manfred ist ein Nachbar von mir, das ist ein relativ cooler Typ, der hat aber gesagt, was du da tust, verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Du hast einen Vogel, ja. Hat er gesagt, du gehst dann nach der Nacht um, straßt da um. Und die Coolness hat mich auch erwischt, das muss ich euch auch sagen, ich habe seit sicher 4-5 Jahre, weil ich mir gedacht habe, der trischt jedes Mal weg, dass er frei ist. Wirklich. Der trischt genauso wie ich. Ja, und ich spähe da überhaupt in der Nacht und schaue da, weil ich einfach das sprenge, weil ich glaube, die Pflanzen wächst nicht, wann das ist. Bis das mir irgendwer gesagt hat, die hat so viel Stickstoff zum Wegmineralisieren. Schau, dass du das im Herbst nur zusammenbringst. Ja, und da bin ich ein voller Freund, dass wir die Gersten, die Raps im Herbst, im Gegensatz zum Grünland, richtig schön hinstellen. Richtig schön, dort brauchen wir es. Ja. Da geht es aber um innere Entwicklung. Da geht es um das, dass die genetische, dementsprechende Ausprägung, dass sie in die Reduktionsphase kommt, nicht, die muss abgeschlossen sein. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann kannst du im Frühling zuwarten. Dann hast du den Stress weg. Und ich tue es seit 5 Jahren überhaupt nicht mehr. Wir warten seit 5 Jahren die Trockenphase rein. Dann fahren wir mit einem Helfer. Und so schaut unsere Andüngung an. Immer mit Spitzen. Aber es ist immer voraussichtlich, dass die Bestände im Herbst kurz sind, muss ich gern. Das ist ein wesentlicher Faktor. Und wenn die nicht so entwickelt haben, weil es wieder gefeuert hat oder sonst was, dann kann ich im Frühling, dann muss ich aufstehen. Ja, weil dann muss ich an den Kick geben, dass ich an die Bestockung nur fördere. Weil dann habe ich noch ein bisschen die Phase, weil du bist dann irgendwann am 10. April bist in der großen Periode bei der Gersten und dann müsst, dann hat es abreagiert. Das heißt, da gibt es keine Betriebsanlage mehr. Da ist Schluss. Und bei Weizen? Der Weizen, der braucht Weizen, wenn er gut entwickelt ist. Das heißt, wenn er schon 6 Bauern hat und vielleicht einen Ansatz zu einem Bestockungstrieb, also das sind die guten Weizen jetzt momentan, dann braucht er mal bis Ende März 5 Kilo Stickstoff. Mehr braucht er nicht. Ja, das geht dann schon, da wartet es heute super aus, überhaupt kein Problem. Und darum bitte euch eins, es wird teilweise Stickstoff rausgehauen zum Zeitpunkt im Frühling auf Pferdeböden sinnlos. Das ist absolut sinnlos. Ja, das sage ich nicht leichtfertig. Nur das kostet so viel Geld und ihr holt euch das nicht da. Wenn da ein Nitrat dabei ist, das schwarzt euch weg. Das ist sowieso der Hieb, wenn man einmal kleiner Schiff bekommt. Und die Pflanzen braucht das nicht. Das braucht es überhaupt nicht. Und ich sage dann, wo ich wirklich dann da sein muss, ist das, wenn der Wurz in die große Periode geht. Das heißt, 15. die größten werden am 15. April. Da muss er voll da sein. Ja. Und irgendwo, wir fahren generell, wenn es jetzt am 28. Februar alles passt, Vegetation eingetreten ist, Drucker ist oder ein leichter Kalkost, dann überlegen wir auch, wenn ich da ein bisschen Harnstoff vorlege. Weil da kann nichts passieren. Da kann ich das Risiko minimieren, dass ich sage, okay, wenn es wirklich einmal in die Gänge kommt, dann habe ich schon irgendwas vorgelegt. Abgasen tut mir nichts zu dem Zeitpunkt, weil es kalt ist. Und wenn es warm wird, löst er sich und er ist da. Der Harnstoff baut sowieso lang. Bei den kühlen Bodentemperaturen ist dass du kommst, was du bringst. Da legen wir ein wenig Sicherheit vor. Wenn es gut bevorbringst, aber das eine Wurstel mit Gewalt, das ist alles so. Ja, warum sagt man Antöpfen, wenn man sagt, weil optimal dann mit einem schnell verfügbaren Stickstoff oder NAC, wenn das wirklich ein Lippenmangel und dann mit Eindecken. Dann sind das 32 Phasen irgendwo die Flaschen und dann waren wir fertig, wie wir drinnen da drum haben. Warum sind sie in Eindecken nicht so? Weil ich einfach eins will, dass der Wart einen Zugriff hat zu dem Stickstoff. Und Eindeck braucht. Und wenn das weder zwickt, hat er keinen Zugriff. Das ist das Problem. Und das passiert folgendes, ich habe es im Wort gekürzt, dementsprechend mit Modus, was immer, mit CCC, was halt schon Echo Schicht ist oder Campus Anlage Schicht. Das Problem ist das, dass ihr dann die Holzstichtelpappen zum Schluss ausseht, die sind im Prinzip dann immer krankheitsfördernd. Ja? Und dann hat schon ein Abweichungsprozess. Und das ist das Handicap, was ich sehe am Ende, bei zu Ende. Ich bin grundsätzlich in einem Drittel okay, aber wenn es zu wird, da kommt da so ein hoher Stickstofffacht und das Blau kann das gar nicht mehr abverbunden, was da ist, und da liegt der Stickstoffbach. Ja, ich würde das nicht tun. In unserer Region. Eindeck im Südburgenland, Eindeck im Holzgehol, Eindeck in Mecklenburg. Super, da geht es mit. Ja. Aber bei uns in den Regionen, wo wir tiefgründige Böden und viel Wasser haben, glaube ich nicht, dass das so nötig. Und zur Bestandesbestockungsdüngung, die Andüngung hängt nur ab, wie der Bestand ausschaut im Frühling. Es gibt keine Standardempfehlung, es ist eine regulative Empfehlung, das heißt, düngen ist noch NRC, damit die Bestockung fördernd wirkt. Und wenn ich gut unterwegs bin, ein bisschen Harnstoff, dass ich Sicherheit habe, wann es einmal warm wird, aber da sind wir in der maximalen Düngemenge von 30 Kilo Stickstoff. Mehr ist das nicht. Reicht vollkommen aus. Wenn ich die warme Phase habe, gut. Ich glaube, das war jetzt eine sehr ausführliche Präsentation. Das ist wirklich noch fast ein Profis. Ich habe jetzt wirklich schon Versuche gemacht, was das Thema Gülle anlangt. Ich hoffe, es soll jetzt wieder ein durchweiliges mitnehmen können. Bitte hätte ich noch ein paar so Zetteln austeilt, nachdem wir so offizielle Veranstaltungen weiterbildung haben, wäre da gerne wieder eine kleine Rückmeldung gewünscht. Lasst den Zettel, wenn es ihn ausfüllt, auf, bitte am Tisch liegen. Ja, das Wissen ist ja umfassend, das neue Ölpool wird einmal eintreten. Werden wir schauen, was wird wirklich jetzt dann am Ende stattfinden können. Das ist sicherlich ein bisschen ein größerer Programmbruch gegenüber dem bisherigen Synoden für die vergangenen Perioden wahrscheinlich gewohnt worden. Und da wird sicherlich der manche Betrieb dann auch sich in der Bewirtschaftung wahrscheinlich einiges umstellen. Und in dem Sinne, schauen wir halt, dass wir einmal gut informiert bleiben. Und ich wünsche dann noch ein gutes Nachhausekommen und danke für den heutigen Besuch. Ja.